Ich dachte, ich hätte das 1919 schon hinter mich gebracht. Ich zähle die Tränen von 10.000 Männern und habe sie alle versammelt. Aber meine Füße verlieren den Halt. Da ist etwas, das wir auf dem Fensterbrett hinterlassen haben. Da ist etwas, das wir hinterlassen haben, ja. Wir werden sehen, wie tapfer du bist. Wir werden sehen, wie schnell du rennen wirst. Wir werden sehen, wie tapfer du bist. Ja. Anastasia. Sonntagabend, praktisch 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind schon da. So, das Winter soll so nicht nach hinten geschoben. Nee, das ist wegen der Queen. Das hat sogar vorhin im Chat schon jemand erraten, dass das wegen der Queen ist. Senden wir heute nach englischer Zeit. So, englische Zeit, ja gut. Das ist in Ordnung. Ja, Was ist? powered by OBS. Ja, ich dachte schon, einer müsste sich die Tränen noch trocknen oder so. Wenn das Schönen heute guten Abend, hallo. irgendwie unprofessionell wird, das ist meine Schuld. Ich habe jetzt notfallmäßig von Chris hier die Regie übernommen. Ja. Ja, das ist die alte Weisheit. Never change a running system. Vor allem nicht Sachen updaten am Streaming-Tag. Genau. Ich habe das nicht am Aber Streaming-Tag geupdatet, ich habe das vor 2 Wochen geupdatet. 2 Wochen schon. Okay. Ja, und Never das sah alles update okay aus, aber ich habe es natürlich nicht so weit testen können, dass ich auch auf Stream übertragen geklickt anything. habe. Okay. Und da war Feierabend. Oh Mensch. Naja. Ja, aber du hast ja alles gegeben und wir haben, ne, Mars und Chris haben im Hintergrund alles gegeben, haben sich die Finger wund getippt und jetzt sind wir live. Wunderbar. Gratulation an Hinkelstein im Chat. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe vorher noch gesagt, heute habe ich was Schweres mitgebracht, aber du hast recht. Du hast einen Hinkelstein dabei. Nee, der Hinkelstein ist im Chat und der hat Ach gesagt, so. von wem der Song ist. Aber damit die Leute, die uns nachher hören, das nicht wissen und weiter rätseln müssen, sage ich das jetzt gar nicht. Tja, ich Das heiße euch war. willkommen am wunderbaren Tag der ersten Liebe. Wer kann sich nicht an die erste Liebe erinnern? Das Gefühl, was einen überkommt, dass die Welt auf einmal ganz anders ist. Und ja, auf die Geht's mal große Liebe los? wartet man doch ganz gerne mal eine Stunde. Es vergeht die Zeit ganz schnell. Oder andere können es gar nicht erwarten. Und dann verlässt sie dich für einen Typen, der schon einen Mofa hat. Oh, Ja. Entschuldigung. Ich Ja, glaube, ist das ein Lied wird sehr aber nicht mehr lehrreiches gesungen, Ereignis. oder? Man lernt von der ersten Liebe fürs Leben. Manche haben Glück und bei denen ist die erste Liebe auch die letzte Liebe im Leben. Aber das ist ja heutzutage nicht mehr so oft der Fall. Ja. Apropos dreckige Heuchler. Ja, geheuchelt ist. Eins, zwei, Glogger. Oh, auch heuchelt ist. Ist das eine grüne Runde? Guck mal da, da ist I Heart Volkstod und Deutschland, du mieses Stück Scheiße bei einem traditionellen deutschen Fest. Und auch diese Tante da links kommt mir komisch vor. Das sieht aus wie die von den Grünen aus Bayern. Was hat die denn da zu suchen? Die lehnt doch alles ab, was bodenständig konservativ ist. Wie kann denn die Frau in ein Dirndl schlüpfen? Ist ein reiner PR-Termin. Reiner PR-Termin. Ach, da gibt es was umsonst. Bei den Preisen da ist Oder so. das zu schade, das da nicht Die trinken hinzugehen. Ja. kritisch, die hinterfragen das alles. Das kritische Getränketheorie. Wahrscheinlich. Die Spieltheorie. Tja, treiben Sie sich da rum. Müssen nicht auf dem Antifest sein? Gibt es da noch so ein Antifest oder so? Anti-Oktoberfest? Aber es Anti-Karneval scrollt ein gibt es da bisschen hoch, mittlerweile, das ne? schöne Bild ist ja unten drunter. Achso. Genau, das Mit fand ich eine bewusst. sehr, sehr passende Gegenüberstellung. Ja, ist Oh, großartig das ist gemein. eigentlich, ne? Also nicht, dass ich alle grünen Politiker für Schweine halte, das will ich weit von mir weisen, aber in dieser klassischen, ja, in dieser Fabel von George Orwell, da ist es ja auch so, dass halt die Schweine dann da sitzen und die großen Krüge heben und der Rest der Tiere muss halt hart arbeiten dafür, dass er wenig zu essen bekommt. Erinnert mich an ein Land, in dem ich mal gewohnt habe. Wie und wie divers die alle sind, ne? Ja, und ich sage ja auch immer gerne, dass das geht, was die Leute gerade an die Scheune geschrieben haben. Und das ist ja bei den Grünen, da steht halt jetzt gerade, ist so Kummerfest an der Scheune. Ne? Und dann passt das ja auch mit Und der nächste Farbe der Woche ist Tiere. dann wieder eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. Wenn es einer dran schreibt. Aber dafür findet sich schon jemand. Ja, stimmt. Der Chat fragt gerade, steht da Fleisch auf dem Tisch? Ich glaube, da liegt eine Wurst auf dem Teller. Ja, nur Ricardo ist in der Nähe. Das könnten auch so. Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen vegane Würstchen oder was? Das sieht für mich eher wie ein Brezel aus, oder? Dann doch da nur Weißwürste. Und mal ganz davon abgesehen, dass ein Großteil dieser Leute von der Woche noch erzählt hat, wir müssten ganz dringend weiter Masken im öffentlichen Berufsverkehr Nahverkehr tragen und im Winter auch wieder indoors ja, und genau. So. Ne? Ganz also das wichtig. Sind da auch hier, Frau Schulze hat sich noch in der Klinik mit einer Maske fotografieren lassen. Und, ne, und da ist es aber egal offensichtlich. Ich frage mich sowieso, wie man so zweigleisig denken kann. Dass Menschen, die jeden Morgen in so einen scheiß Zug gepfercht werden und zur Arbeit fahren müssen, diese Maske überziehen müssen, aber beim Saufen und Rumbrüllen und da in die Ecke kotzen, da stört halt die Maske auch. Gell? Doppelmoral, mein Name ist grün oder rot, könnt ihr euch auch. Verwirrt von der eigenen Doppelmoral. No. Boah, grauenhaft. Ja, Wasser. Predigen und Maß für 13 Euro. 13 Euro für ein Liter Bier. Schwedische Preise. Für so ein scheiß Liter Bier, ne? Ja, vor allem, das ist so ein ekliges, dünnes, helles. Bäh. Mhm. Bäh. Das ist fast so schlimm wie Kölsch. Kölsch ist ja kein Bier. Nee. Das ist ein Mineralwasser mit Biergeschmack. Der neue Ständestaat. Mhm. Ein Artikel von Christina Schröder. Ja, ein Artikel, den ich nicht gelesen habe, aber es ist quasi ein Platzhalter für die Diskussion über die über den Parteitag von den Grünen, hätte ich was gesagt. Von der CDU. Ja, letzte von Woche, der grünen CDU. Letzte Woche in meiner Abwesenheit in Hannover stattgefunden hat. Und ja, scroll noch mal ein kleines Stück runter, nur für den Anlesertext von dem Artikel, den ich nicht gelesen habe. Aber den Anlesertext, den konnte ich ja lesen. Sie schreibt da, bei den drei wesentlichen Debatten des Bundesparteitags der CDU war ich dreimal in der Minderheit, bei Frauenquote, bei der Dienstpflicht und bei der Förderung nach Gleichstellung. Denn das sind nämlich diese drei Sachen, für die sie sich da entschieden haben. Also es gibt jetzt bei der CDU eine Frauenquote auf Probe für ein paar Jahre. Super. Also aber diesen Dienstag, den machen sie nicht auf Probe, ne? Weil sie nicht auf Probe geplant dann jedenfalls. Wollen sie ja unbedingt eine Dienstpflicht für alle haben, für irgendwas. Das ist auch nicht so einfach, glaube ich. Na gut. Nee, ist auch nicht so einfach. Und dann haben sie sich jetzt in ihr Grundsatzprogramm geschrieben, dass sie jetzt nicht mehr für Gleichberechtigung sind, sondern für Gleichstellung. Das ist ja ganz wichtig. Und das war so ein Ding, was gleichzeitig den Leuten erzählt wurde, so nach dem Motto, ja, ist doch eigentlich das Gleiche, Gleichstellung, Gleichberechtigung. Ja. Das auf der einen Seite haben sie das erzählt und auf der anderen Seite haben sie gesagt, es ist aber ganz wichtig, dass wir das ändern auf Gleichstellung bei Gründe. Ja, also. Ja. Ja, finde ich überhaupt nicht in Ordnung, dass irgendwo verankert ist, dass man gleich Leute gleichstellen müsste. Wovon ja meiner Meinung nach immer noch auch immer noch mit Gewalt zusammenhängt. Aber ja. Ja, der Unterschied ist halt. Ja, Berechtigung ist halt Berechtigung, ne? Berechtigt sind viele Leute zu allem Möglichen. Mhm. Aber es ist dann halt die Frage, ob sie diese Berechtigung dann wirklich auch ja, umwandeln können in Machen. Ne? Und das reicht den Leuten ja immer nicht. Es wird ja immer nur Unterschiede gesehen und dann behauptet, genau, das liegt an der Unterdrückung auch. Und dann braucht man halt irgendwelche Instrumente, um da entgegenzuwirken, weil die anderen haben die Instrumente ja auch, die Männer machen ja auch von früh bis spät nur Geschlechterkrieg gegen die armen, wehrlosen Frauen. Folterinstrumente oder und was? Deswegen braucht man natürlich jetzt auch Geschlechterkrieg gegen die Männer, um sich da endlich mal durchzusetzen. Ne? Weil sich auf sich selber zu konzentrieren und selber zu machen, was man richtig findet, das ist ja patriarchal und so. Ne? Das ist ja sowieso komplett verkehrt. Also. Ja. Ja. Verliert auch immer mehr Anerkennung, wenn man das so mit Gewalt dann macht oder so, dann einfach so durchdrückt oder so, dann wird das nicht schwierig. Das ist auf jeden Fall ziemlich bemerkenswert. Im Endeffekt könnt ihr euch jetzt darauf freuen, schon mal, dass wir dann in Zukunft diese Paritätsgesetze auch bekommen, weil wenn jetzt die CDU auch für diesen ganzen Krempel dafür ist und sich was mit 50-50 hinschreibt und so, dann ist das ja jetzt im Endeffekt die Mehrheit für verfassungsrechtliche Änderungen da jetzt eigentlich gegeben. Ne? Also das ist ja dann außer vielleicht Teilen der FDP, die dann um des lieben Koalitionsfriedens mit wem auch immer willen, sich da einfach anschließen werden, gibt es da ja eigentlich dann niemanden mehr Sich hingeben, wenn sie sich wie so eine billige Kurtisane. Die FDP. von den 2/3 Mehrheiten, die man da braucht, ne, das ist ja dann gegeben mit der CDU. Also das wird kommen. Ne? Also aus meiner Sicht ist das jetzt eigentlich das fehlende Domino, was das dann da alles kippen lässt. Ja. Ich habe da auch so jemand gesehen. Ich meinte so nach dem Motto, ja, der Konservativismus muss sich ja auch mal ab und zu neu erfinden oder so, wo ich dann an deinen Spruch denken musste, dass es eben auch Ja, nur mit der Zeit gehen Progressivismus, und diese so. angezogene Handbremse ist so. Ja, eben gesagt, ja. Abels großartiger Spruch mit dem Progressivismus. Ja. Aber die Frage ist ja auch, wem wollen sie sich denn anbiedern? Also, was glauben sie, was sie davon haben? Also, Frauen. ja, aber Bin ja würden die nicht das öffentlich-rechtlich. Original wählen, die Frauen? Also, Es ist genug offene ja, Flanken zum Draufhauen für es das wird ja vollkommen öffentlich-rechtliche. faktenfrei da argumentiert. Und was ich auch so lustig fand, ist dieses Ding, dass sie sich, also die ganzen Frauen, die dagegen gesprochen haben, also es haben fast nur Männer dafür gesprochen, erstmal. Und die ganzen Frauen, die dagegen gesprochen haben, sind alle jüngere Frauen. Und da gab es dann schon richtig so wieder, und das habe ich bei der FDP damals, habe ich das auch gemerkt. Ich muss mal kurz husten. Und da, weil da hieß es nämlich auch so, ja, jetzt meint ihr, ihr braucht das nicht, aber früher oder später, dann merkt ihr schon noch, dass ihr das dann auch braucht, dann nicht weiterkommt oder so. Finde ich auch mal bemerkenswert. Das ist fast so ein bisschen so, als ob diese Leute in jungen Jahren ständig gefördert werden von aller Welt und dann, wenn sie dann irgendwann mal alt sind und nichts irgendwie gemacht haben, keinen Fortschritt irgendwie gemacht haben im Denken oder so und immer noch darauf warten, dass alle anderen Leute ihnen irgendwie einen Arsch hinterher tragen, was sie dann irgendwie vielleicht mal gemacht hatten, als sie noch jung und hübsch waren oder so. Und da ist es dann plötzlich dann Unterdrückung oder so. So kommt mir das auf jeden Fall so ein bisschen vor. Also, das ist natürlich nur meine subjektive Einschätzung, aber das war schon eklatant. Also nicht nur da jetzt, sondern halt auch in der Vergangenheit schon, dass es meistens immer die jüngeren Semester sind, die sagen, nee, das wollen wir alles nicht. Und diese älteren Damen da, die da in irgendwelchen Räten sitzen, ne? Es gibt ja diesen tollen Frauenrat bei mir in Niedersachsen, der auch mit SED-Beteiligung, ne, wo die CDU dann da halt neben der Linkspartei da sitzt, in so einem super tollen Frauenrat, wo sie sich da von früh bis spät gegenseitig irgendwie erzählen können, was man jetzt irgendwie da pushen muss an super schlauen Ideen. Ja, Ja. aber auch im wahren Leben ist das ja nicht unbedingt nötig. Es gibt ja jetzt Compliance-Regeln, wo die Frauen Ach dann in den was. Firmen noch gepusht werden teilweise und so. Also sehe ich nicht unbedingt auch eine Notwendigkeit. Für die jungen Frauen sehen das dann vielleicht teilweise genauso. Ihnen ist ja auch lange genug eingeredet worden, dass sie alles können und erreichen können und so weiter. Ja, bitte, lass sie doch machen. Ja, Ne? können die ja auch. Ja, können sie ja auch. Gerade Was in sollen sie da machen? Parteien Ne? reißen sich doch auch, wenn du da jemanden hast, der eloquent ist, der gut auftreten kann, Ja, der genau, irgendwie da muss was im man eben Kopf keine hat, anderen dann Leute für aus dem Weg räumen für musst du die. überhaupt keinen aus dem Weg räumen. Da sagen die Leute mit Ja, Kusshand, das bitte kann, stell dich hier genau. hin und rede. Die Leute finden dich Ja. prima, mach. Ja. Ja. Ist doch. Ja, lustigerweise hast du halt eher ein Problem, wenn du vernünftig bist wie die Frau Schröder. Ne? Also, ich kann mich noch erinnern, wie sie damals alle auf dir eingehakt haben, als sie Familienministerin war. Ne? Ja, Das doch, war dann ja aber auch auch. lang genug. Auch dieses schöne Zitat, das hatten wir auch mal als Streamtitel. Sie müssen bitte empörter sein. Das haben die ihr ja damals da erzählt in dem Ministerium. Die haben sich darüber beschwert, diese ganzen Beamten da, dass die Schröder nicht von früh bis spät den Leuten allen erzählt, dass es in Deutschland alles so furchtbar ist, dass die Leute nur prügeln und so. Ja, Ne? du darfst nicht nur schockiert sein, du sollst zutiefst schockiert sein oder so. So hat der Fischer mal geschrieben, das stimmt schon. So. Empörter sein und so, das spielt immer eine Rolle. Empört euch. Ganz wichtig. Ja, was ist das Ding? Das ganze Ministerium ist ja auch ein einziger Skandal und von früh bis spät wird da den Leuten nur erzählt, wie furchtbar alles ist und dass man alles ändern muss. Man könnte Und es ins irgendwie, Empörungsministerium umbenennen. ja, und Populismus und Das Ministerium für Fake News Empörung, Ministerium. Populismus und Fake News, genau. Ja, aber hallo. Okay. Demokratie-Sterbehilfe ist das neue Programm, was sie jetzt auflegen. Ja, ansonsten hat der Merz sich ja noch hübsch mit den Öffentlich-Rechtlichen da so ein bisschen gegen die geschossen, aber ja. Und im Endeffekt ist die Frauenquote und das Zeug ja jetzt auch nur durchgekommen, weil er das ja im Endeffekt unterstützt hat und weil die ja dann diesen Gehorsam haben, dass sie den Boss nicht schlecht dastehen lassen wollen oder so. Und das ist halt aus meiner Sicht dann noch besonders furchtbar, weil im Endeffekt alle Welt da ja jetzt drauf gestielt hat, dass er jetzt den nach Jahren des Merkel-Kritisierens und eigentlich schon Ausscheidens aus der Politik da jetzt irgendwie die große Wende einleitet. Aber ja, dann im Endeffekt, ja, es wird dann halt einfach nur mit den Achseln gezuckt und sich gesagt, so, ja, ach, das ist ja alles nicht wichtig, ne, das ist ja alles, sind ja alles nur Nebenkriegsschauplätze, dann machen wir jetzt einfach mal diese Frauenquote auf Probe, schadet ja niemandem und so, ne. Aber ja, also im Endeffekt, Schröder hat das ja auch knallhart den Leuten nochmal erzählt, das ist in anderen Parteien ja genauso, ne, der Frauenanteil ist relativ gering. Und wenn du dann sagst 50-50, dann ist das im Endeffekt eine heftige Übervorteilung von den Frauen und sorgt halt dafür, dass die Männer dann noch härtere Konkurrenz dann da haben. Und bei den Frauen läuft das ja auch so, dass sie sich dann da in ihren tollen Seilschaften da irgendwie hinsetzen und sich dann auch drüber aufregen, wenn da irgendwer reingrätscht und so. Da kenne ich zumindest aus der FDP da vorgehaltener Hand, habe ich da schon ganz viele solche Geschichten gehört von Leuten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Frau Schröder so wie sie denkt und handelt und agiert, ihr da auch eher die Leute da von dieser zauberhaften Frauenunion, ich nenne die ja immer die FU, weil sie ja diese schöne Abkürzung hat mit Ausrufezeichen dahinter. Na, also das ist ja wirklich das Programm bei den FU. Na, und ja, also, und dann ist es ja auch so, das habe ich ja auch schon zigmal hier erzählt, nach den Zahlen vom Bundeswahlleiter mit Abstand die beliebteste Partei bei den Frauen in Deutschland seit der Nachkriegszeit ist die CDU. Ja, also das ist, Upsi. geht teilweise so weit, dass die CDU sogar, wenn jetzt in, ich glaube, das war 2013 war es, glaube ich, wenn da die CDU, wenn da nur Frauen Wahlrecht gehabt hätten, dann hätte die CDU eine absolute Mehrheit gehabt. Ja, also so heftig ist das. Ja. Und aus meiner Sicht liegt das da einfach daran, weil halt gerade bei den Frauen, das gibt es natürlich bei den Männern auch, aber gerade bei den Frauen kenne ich zumindest so viele, die machen sich da gar keine großen Gedanken. Das ist einfach so, ja, ich bin Christ, das ist die Christenpartei, die wähle ich jetzt oder so. Und das ist ja auch legal, das kann man ja so machen. Ne, aber das ist eigentlich im Endeffekt das, wovon diese Partei halt eben auch lebt. Die sind seit Jahren unglaublich inhaltsleer und das ist einfach nur so ein Gewohnheitsding und Christenpartei. Und bei den Frauen gibt es da halt etwas, aus meiner Sicht etwas mehr Leute, die dann da einfach so reflexartig wählen. Aber es gibt es natürlich bei Männern auch und so. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch genug Frauen, die sich intensivst mit den ganzen Dingen beschäftigen und so. Das ist auch alles richtig. Ich will das nicht so verallgemeinern, ich meine aber nur, das liegt vielleicht so, begründet vielleicht so ein bisschen, warum das da so ist. Also die Frauenunion, die will das schon länger und denen ist man damit auch entgegengekommen. Das sehe ich schon auch so. Nur der eigentliche Grund ist, glaube ich, der Merz, ne? Dass er einfach sein Image da ändern möchte. Und das Ja, machen sie weiß ich dann nicht. Ich eben mit glaube, der der hat einfach CDU. schlechte Berater und es Genauso, ja. zeichnen sich irgendwelche Möglich wäre das Konflikte nicht. ab und dann kriegt jeder jetzt sein Pfund Fleisch und kann sich dann damit irgendwie. Ja, so eine Art. Ja, es geht meiner Meinung nach auch darum, dass der Merz sein Image ein bisschen verändert. Und meiner Meinung nach hat das auch den Hintergrund, dass er ja aus dem Geschäftsleben jetzt direkt wieder in die Politik zurückgetreten ist und halt auch noch gewisse Arbeitsweisen aus der Wirtschaft mitbringt, was normalerweise immer begrüßenswert ist. Es wird ja immer gesagt, mehr Leute aus der Wirtschaft in die Politik, die Ahnung vom Leben und vom Wirtschaften haben. Allerdings in der Position, wo er war, im Management und Fäden im Hintergrund ziehen, Business quasi, ist man ja sehr viel konsensorientierter und vor allem sehr viel auf sein Image getrimmt. Ich sage Ist das jetzt mal immer so? nur Corporate Social Responsibility zum Beispiel. So, deswegen trägt er so ein bisschen die Wokeness, die er jetzt im Geschäftsleben sich antrainiert hat, in die Politik rein, was ein bisschen paradox ist. Aber so sieht das für mich aus. Weil wirklich nötig gehabt hätte er es nicht. Der Merz ist ja jetzt in der Partei vielleicht ein bisschen Im umstritten, Gegenteil, man will sich doch auch aber mal irgendwie er hat abgrenzen von den anderen. ja eine Basis, an die derzeit kein anderer in der Partei rankommt. Das hat sich ja um 180 Grad gedreht. Der wurde ja von der Merkel total wegrasiert. Jetzt ist die Merkel nicht mehr auf der Bildfläche und jetzt ist der Machtpol, wo sich alle dran orientieren müssten, theoretisch in der Partei. Naja, Merkels Geist ist ja noch da, offensichtlich. Sonst würde ja so ein Unsinn wie das mit der Frauenquote nicht passieren. Die Kramp-Karrenbauer ist noch da? Ja, die ist noch da. Die war auch dafür, für den ganzen Kram. Dienstpflicht und Frauenquote, alles. Warum dürfen Kinder nicht wählen, fragt ein Kind. Die Taz, ich hätte dem Kind geantwortet, weil ihr keine Ahnung von politischen Zusammenhängen habt und viel zu leicht beeinflussbar seid. Ende der Geschichte. Die Frau Ruth Lang Fuentes von der Taz macht den Text etwas länger und erzählt andere Geschichten. Ich könnte mir Vor vorstellen, dass allem. Eltern für ihre Kinder wählen, dass ein Was Wahlrecht denn pro noch? Person für Ja, hätten Eltern hätten dann einen Überhang, das stimmt schon. Ne? Hätte man einen familiären Überhang sozusagen bei den Wahlergebnissen. Das nennt man Demokratie. Das ist ein griechisches Wort. Es bedeutet, dass Mein das Gott. Volk herrscht. Aber nicht jeder darf wählen. In Deutschland zum Beispiel dürfen den Bundestag laut Gesetz nur Menschen mit deutschem Pass wählen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Kinder dürfen also nicht mitmachen. Warum ist das so? Und dann wird dann halt gesagt, ja, und das früher durfte man nur ab 21 wählen und es gibt ganz viele Menschen, die finden das besser, wenn Kinder auch wählen dürften und so. Dürften Kinder wählen, würde sich sicher einiges an den Wahlergebnissen ändern. Viele Kinder fordern mehr Klimaschutz und es gibt Parteien, die keine strengeren Klimagesetze wollen. Klar ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche zuerst lernen, wie Politik funktioniert. Und dann heißt es ja, die Das muss Kinder man ja müssen vorziehen, natürlich erst mal lernen, was Politik und so bedeutet. man muss das mit den Gremien und so, das muss dann in den Kindergarten verschoben werden, die ganze Aufklärungsarbeit. Ja, aber ob die Erwachsenen das mit dem Wissen über Politik wirklich immer gut hinkriegen, ist Ja, manchmal auch zu bezweifeln. tatsächlich, ja. Ja. Weiß nicht, wie viele Kinder die Taz lesen, aber ich würde mir verarscht vorkommen. Nur weil ich meine, vielleicht ist das Kind ein AnCap oder strammer Rechter oder so. Und dann sagen die hier, nee, wenn die Kinder wählen, gibt es mehr Klimaschutz. Wer weiß? Steckt mehr nicht drin. Women are disproportionally hurting our country. Huch, sagt wer? Sag Das war von So, Price. und sagt der Dennis Prager, den ist vielleicht manche Leute im Begriff. Hat er mit Ist dieser ein Prager-U zu tun? Ja, genau, das ist der Typ. Genau. Ja, der hat ein bisschen für Wirbel gesorgt mit einer These. Und zwar, es geht im Endeffekt darum, dass er sagt, Frauen sind gesamtgesellschaftlich gefährlich für den politischen Diskurs und für den gesellschaftlichen Diskurs. Und das liegt an der Erziehung. Er meint nämlich, dass in der Erziehung sehr stark auf Jungs eingegangen wird, in dem Sinne, dass die gewissen negativen Eigenschaften, die männlichen Personen zugeschrieben werden, in der Erziehung sehr stark unterdrückt werden, während bei Frauen das einfach überhaupt nicht auf dem Schirm ist. Just as the male sexual drive and violent impulses can overwhelm their conscience and their ability to think and act rationally, emotions can do the same thing in girls and women. Overwhelm their conscience and their ability to think and act rationally. Also Frauen sind zu emotional und in der Erziehung wird nicht darauf geachtet, dass die Emotionen nicht das rationelle Handeln überlagern. Er vergleicht das halt, während bei Jungs halt gewaltsame Tendenzen und sexueller Trieb quasi in der Erziehung sehr stark unterdrückt werden, damit es da nicht zu Verhaltensänderungen kommt. Und er meint, weil da bei den Frauen nicht auf die Emotionen geachtet wird oder bei den Mädchen, manifestiert sich das ein ganzes Leben lang. The result is that women are disproportionately active in doing damage to our society. Also deswegen wird die Gesamtgesellschaft von Frauen ja, gefährdet. The most obvious example is education, also im Lehrbetrieb. American schools teach less and indoctrinate more than ever before. Ja, dann gibt es einige Beispiele hier, die Drag Queen Story Hour, ne, wo Kinder mit Sexualität und Emotionalität sehr stark konfrontiert werden. Young children are prematurely sexualized. Und ja, im Lehrbetrieb haben wir in Amerika auf jeden Fall 75% aller Lehrer sind weiblich. Ich meine, hier haben wir ja auch eine sehr starke Frauenquote bei den Lehrerinnen. Ich würde das jetzt nicht sagen, dass er das unbedingt international auf andere Gesellschaften münzt. Allerdings sieht man ja gewisse Tendenzen in Deutschland auch, was das angeht. Also wie Lehrer auf die Kinder Einfluss nehmen. In Amerika hat das nur gerade ein Level erreicht, was halt wirklich sich vor 10 Jahren niemand hätte vorstellen können. Ja, die ganzen sich selbst als queer identifizierenden Lehrer, die auf TikTok freimütig über diese ganzen Sachen reden, wie sie sich freuen, dass sie irgendwelche Fünfjährige dahin gebracht haben, dass sie sich ihrer eigenen Sexualität nicht mehr bewusst sind. Also, dass sie nicht mehr wissen, sind sie jetzt Mann oder Frau oder sich halt schon direkt ins queere Lager identifizieren. Ja, weiter schreibt er, they're teaching young people to despise their country, also dass sie sich selber quasi und ihre Nation, ihre Kultur halt verneinen und angreifen. Ja, willkommen im Club. Wir machen das schon seit 30, 40 Jahren. Genau, ja, das ist zum Beispiel ein Ding, was wir sehr stark kennen. Das ist in Amerika tatsächlich erst seit 20 Jahren überhaupt. Dieser Selbsthass auf die Nation und alles, was patriotisch ist, war ja vorher ganz anders. Ich sag nur USA, USA. Wer kennt's nicht? America, fuck yeah. Genau. Women physicians and healthcare workers are at the vanguard of ruining young people's lives at children's hospitals that push giving young people puberty blocking hormones and opposite gender hormones. Also weibliche Ärzte sind sehr stark dabei, auch diesen Trend mit dem Transgender in den Krankenhäusern auf die Patienten zu projizieren. Sind wir Fan von kritischer Theorie, aber sind gar nicht kritisch. Gibt es hier auch was zu prüfen, wo sie kritisch sein könnten? Tja, Frauen im Journalismus demand that news outlets censor pro-life individuals and groups. Was die ganze Abtreibungsthematik angeht und Frauen in der Kirche sind die Speerspitze, das Christentum und das Judentum an den linken Rand der Politik zu drängen und dass quasi der Church Mainstream immer mehr ausstirbt und die Mitglieder abspringen und dass halt sehr viele Frauen, die eigentlich gar nicht religiös sind, aber Posten in den Kirchen innehaben und sie quasi von innen dadurch zerstören. So, also kritisiert er hier. Manche könnten das ja gut finden, aus atheistischen Gründen, aber ist ja an sich nicht Sinn der Sache. Ja. Das ist ja fast so, als würden Frauen, die mit Computerspielen gar nichts am Hut haben, sich da reindrängen und alles kaputt machen. Tja. And women are disproportionately supportive of cancel culture. The greatest threat to free speech in American history. Und dann sagt er, na klar, gibt es auch gute Frauen, ein Hashtag not all, ne? But for those who associate women with instinctively protecting children or with being supportive of a traditionally religious life, this era in American history has provided something of a shock. Also er meint, dass das jetzt so weit verbreitet ist, dass es schon eher ein Stereotyp ist, dass Frauen nicht mehr Familie eingestellt sind und Traditionen supporten, sondern eher progressiv agieren und die Tradition nicht mehr, wie es früher ja quasi gelebt worden ist, die Tradition bewahren, die Familie zusammenhalten, sondern dass diese Ära in Amerika zu Ende sei. Das wird ein böses Erwachen, wenn die Generation 40 ist. Kann man sich vorstellen, dass sich da einige Leute drüber aufgeregt haben, aber der Dennis Prager ist ja sowieso eine Person, die auf dem Radar von sehr vielen Kulturkämpfern steht. Der ist ja sowieso schon eine Persona non grata in vielen Kreisen. Und natürlich ganz schlimmer Rassist und Nazi und was nicht alles. Ne? Ja. Erinnert mich aber auch an so eine BBC-Doku über Kinder, die ich gesehen habe. Haben sie eben Jungs und Mädchen miteinander verglichen. Und eins der wesentlichen Ergebnisse war, dass an die Jungs einfach schlicht und einfach mehr rumgezerrt wird. Die sollen dies machen und jenes machen und da gepusht werden und da nochmal hingeschubst werden und genutscht und so weiter. Ja, und die Mädchen lässt man eben mehr in Ruhe. Die lässt man dann nochmal das Jungsspielzeug entdecken und so weiter. Und umgekehrt ist das alles nicht so einfach. Ja, und halt, ich meine, das Argument, dass übermäßige Emotionalität nicht gut ist fürs rationale Denken, ist an sich klar. Und ich meine, wir kennen alle, denke ich mal, in unserem Personenkreis Frauen, die extrem emotional reagieren und nicht immer so ganz rational. Und es ist, also das ist zumindest eine These, die mir einleuchtet, dass es in der Erziehung nicht so stark angegangen wird, weil es halt nicht als Problem wahrgenommen wird. So nach dem Motto, ja, Frauen sind halt Müssen nicht rational sein oder so. eigentlich schädlich ist. Für die Frauen selber können nicht ihr Potenzial wirklich ausleben. Ja. So, hier haben wir einen Artikel, da gehe ich einfach ganz schnell durch. Beim ersten Lesen habe ich mich da ziemlich drüber aufgeregt, aber beim zweitmaligen Lesen war es dann doch nicht mehr so schlimm. Hier ist eine Filmrezension über einen neuen Film von George Clooney und Julia Roberts. Und geht im Endeffekt darum, dass die sind geschieden. Rosenkrieg und so weiter und so fort. Und die Tochter, Super. eine hat gerade ihr Jurastudium abgeschlossen, die fliegt in die Ferien nach Bali, lernt dort einen Algenfischer kennen, den sie prompt heiraten will. Und jetzt reisen Clooney und Roberts, die in Scheidung verbundenen Feinde, also dorthin, um die Heirat der Tochter zu verhindern. Was natürlich eine sehr provokante Sache ist, wird hier bevölkert so, die indigene Bevölkerung hat von den sozialen und mentalen Verzerrungen, die der Kapitalismus seinen Akteuren zumutet, so gar nichts abgekriegt. Also die Bali wird halt sehr utopisch, paradiesisch dargestellt, hat nichts mit der Realität zu tun. Der balinesische Bräutigam sieht aus, wie man sich in Hollywood einen George Clooney aus Bali vorstellt, nur eben in jung. Caitlin Dever spielt die Brauttochter als von Naturschönheit und Männergüter gerührtes Girl, das die Karrierewünsche in dem Moment vergessen hat, als die nette Bo "Ich liebe dich" haucht. Ja, und toxisch, um das Modewort einmal anzuwenden, ist die Hintertriebenheit, mit der die Eltern das Paar auseinanderbringen. Clooney und Robert sind die narzisstisch gekränkten Eltern, die das Scheitern der eigenen Ehe auf die Zukunft der Tochter projizieren. Das Pseudo-woke Romanzenkino entsexualisiert hier den Mann und lässt die Heldin, also Roberts, als neurotische Mängelwegputzerin dastehen, unter dem Vorwand der antipatriarchalen Selbstermächtigung. Mit der kulturellen Aneignung, weiße Angelsachsen benutzen eine indigene Kultur fürs antikapitalistische Entgiften, will man gar nicht anfangen. Also, es ist der Artikel, der schwankt total hin und her. Zwischen selber woke sein und woke Sachen kritisieren. Etwas seltsam, aber ist ja auch die NZZ so, ne? In der Filmerzählung ist das Seelenheil der Tochter nur der Vorwand für die Paartherapie zweier Babyboomer, die mit übelsten narzisstischen Mitteln lügen, manipulieren, die Wahrnehmung des anderen verwirren, ihren Narzissmus überwinden wollen. So kippt der Film in eine krankhaft romantische Illusion. Soll das lustig sein? Gefühlvoll? Ja. Ja, und ein Satz, damit schließen wir mit dem Artikel ab. Na, wo ist er? Sagt er über Julia Roberts, der Autor: Ihr Gesicht, das eigentlich nicht schön, sondern auf suggestive Weise markant ist, wurde zur Ikone einer empfindsamen Weiblichkeit. Ja, also Julia Roberts ist nicht schön. Jetzt habe ich mal gehört, dass man im Fernsehen oder im Film auch andere Gesichtertypen braucht als in Realität. 2D und so. Ja, also ein Da bisschen fallen negative Sachen nicht so auf. ein sehr seltsamer Artikel. Hab mich schon fast dazu verleitet, mir den Film mal anzugucken, um zu checken, was da Kreolen halt sich der Autor ausgedacht hat. Andersraum. Ah, da geht es um das Okay, Wort an sind dem wir schon da? Transmann. Achso. Okay, ich hätte da eigentlich noch die reaktionäre Biologismus, was rechte Akteure und Radikalfeministinnen verbindet. Das war, glaube ich, von Maas. Oh, fehlt er da jetzt, oder was? Dann fehlt er jetzt, ja. Oh, Soll ich jetzt den muss nochmal ich. schicken? Warte, warte, warte. Das machen wir jetzt hier alles live am offenen Herzen. Ja, das ist ja eigentlich nur so wieder, um mal Das einen Übliche, ne? Wasserstand zu geben, was so in der Trans-Diskussion in Deutschland momentan passiert. Also ich hätte auch genauso gut nochmal diesen Artikel von dieser Studinger oder Studer. Wir haben da schon zweimal den gleichen Artikel besprochen. Diese Woche ist er nochmal erschienen mit all den Vorwürfen gegen die Frau, wie heißt sie, Vollbrecht. Also dass die Ja, angeblich eins hinter war hier auf jeden Fall noch irgendwelchen. ganz lustig, dass sie hier irgendwie auf den Mad Voyage gehen. Ja, Dana Merz immer, ja, die hat da Ja, schon ein also paar Mal einen Artikel angeblich gemacht. hätten sie irgendwem, der das super toll erklärt hätte, den Ton abgedreht. Und hier behauptet der bärtige Mann des Mad Voyage, eine rechte Medienfigur und selbsternannter theokratischer Faschist. Na klar, das hat er sicher ernst gemeint, wenn er sowas mal Ja, gesagt hat. Wahrscheinlich. ja, da fehlt auch irgendwie die Quelle, die Verlinkung irgendwie. Aber das Wort Ben Shapiro ist verlinkt mit Economist, Inside the Mind of Ben Shapiro, Oh a mein Gott. radical conservative. Also zum nächsten Hetzartikel. Und dann sagt sie über den Film, wie heißt er, was ist eine What is a Frau? What is a woman? woman? Diese Anti-Intellektuelle, anti-akademische Agitation instrumentalisiert die augenscheinlichen Wahrheiten des gesunden Menschenverstands. Jeder normale Mensch wisse schließlich ganz genau, was eine Frau oder ein Mann sei. Mann gleich Penis, Frau gleich Vagina, Mars oder Venus. Um diese Wahrheiten zu verbreiten, wird massiv gegen die Geschlechterforschung mobil gemacht. Dana, diese Wahrheiten sind verbreitet. Der Einzige, der hier massiv mobil macht, seid ihr mit eurem Nein. Ihr ungebildeter Pöbel habt Unrecht. Ja, wir Es probieren es muss noch, nichts wir verbreitet probieren werden, noch selbst. 300.000 Mal zu sagen, Biologismus ist eine Ideologie, Biologismus Das ist ist so böse, peinlich, ne? Biologismus ist Hitler, Biologismus. Wir sind hier die unideologischen Wissenschaftler und ihr seid die biologistischen Ideologen. Vor allem Genau, die haben die Wahrheit. befördern diese Narrative Feindlichkeit gegen trans- und nicht geschlechtskonforme Menschen. Im Zuge dessen sollen überwunden geglaubte biologistische Denkweisen erneut salonfähig werden. Nein, Dana, die sind immer noch da. Die sind noch nicht überwunden. Die sind nur im Gehirn von einer minimalen verrückten Sekte sind die verschwunden. Selbst der Schwiegersohn von Julia Roberts auf Bali. Der glaubt auch, dass Männer einen Penis haben und Frauen eine Vagina. Das hat Kommt da nix. bloß drauf? Ich Ja. weiß, ich, das, also, hier so zu tun, als wäre das irgendwie, als müsste das jetzt, als wollte man hier die Gesetze der Nazis wieder irgendwie aus dem Dings holen und dafür irgendwie den Weg planieren oder was? Unglaublich, wirklich. Während andere wissenschaftsfeindliche Bewegungen der jüngeren Zeit im Wesentlichen antifaktisch argumentieren und als Experten für ihr Anliegen höchstens akademisch randständige Figuren aufbringen konnten. Die Das ist gesamte Genderwissenschaft Unverschämtheit, ist akademisch randständig, Dana. ne? Ihr seid Schlangenölverkäufer und das einzige Glück, was ihr habt, ist, dass die Leute noch nicht dahinter gekommen sind. Aber Ja, die und dann kommen so um immer sich mehr schlagen, dahinter. ne? So verbal natürlich, aber Ja, aber sie krank ist können ja wieder unangemessen. ihre Mutt und Bailey-Taktik fahren. Na, dann zeigen sie dann auf so Sachen wie, ja, also beim Herzinfarkt, da ist es aber anders bei Frauen. Das hat die Gendermedizin herausgefunden. Schachmatt. Ja, aber dann die Gendermedizin sagt, es gibt gar keinen Unterschied. Ja, die nennen das halt Gendermedizin, aber das ist ja, sagt ja gerade nicht, dass es keinen Unterschied gibt, Eben. sondern ja, Also. und auf sowas ziehen sie sich dann wieder zurück und tun dann so, als ob irgendjemand das möchte, dass Frauen beim Herzinfarkt nicht richtig geholfen wird oder irgend so ein Bullshit. Die Wissenschaft, auf die sich Akteure wie Walsh, Shapiro, die Philosophin Kathleen Stock oder auch die Autorin J.K. Rowling berufen, entspricht jedoch, und das ist relevant, schon lange nicht mehr dem Stand der aktuellen Forschung. Es handelt sich vielmehr um eine ideologisch motivierte, reduktionistische Naturwissenschaftsnostalgie mit aggressivem gesellschaftlichem Wahrheits- und Hoheitsanspruch. Sag mal, Dana, hast du wieder geraucht? Ganz, ganz komisches Zeug, ja. Oder was? ist hier nicht ganz richtig. Also ehrlich sagt das doch der Lehmann, unser Queerbeauftragter auch. Ja, weil das alles, rechts, weil alles, das alles fucking rechts. Ideologen sind. Sonst ja, aus keinem Grund. Ab. Dass derartige Denkfiguren nun auch im deutschen Sprachraum angekommen sind. Da, weil ja bis 1999 haben ja alle gedacht, wir haben 48 Geschlechter. Und wir konnten jeden Dienstag unser Geschlecht ändern, wenn wir wollten. Oder was? Es ist wirklich, wie kann man denn so, das ist wie der Kaiser, ja, mit seinem, nein, ich habe wunderschöne Kleider an, schaut doch mal nach der neuesten Mode in Paris. Wer will mir denn hier erzählen, ich hätte keine Kleider an? Alter, und jetzt, die Feministinnen müssten natürlich hellhörig werden. Dann macht sie einen Vergleich lustigerweise mit die Dioramen aus den Naturkundemuseen des Fonds de Siècle bezeugen diese Praxis, so etwa die Gorilla-Familie des Senckenberg-Museums in Frankfurt am Main. Die Präparatoren stellten die Tiere in einer idealtypischen bürgerlichen Familienkonstellation dar. Vater, Mutter und Kind. Das männliche Tier ist aufgerichtet und blickt die Betrachterinnen herausfordernd an und hält in der linken Hand einen großen Knüppel. Das weibliche Tier sitzt neben ihm und ist unbesorgt und säugt das Jungtier. Die Assoziation, die bei den BetrachterInnen hervorgerufen werden soll, ist klar, der Silberrücken als natürlicher Beschützer seiner Familie. Ich weiß gar nicht, wie ich so viel Dummheit aushalten soll, Dana. Ich ertrage diese... Also, ich kann dir die Dummheit ja eigentlich gar nicht unterstellen, weil du hast ja studiert und all das... Aber ich ertrage die Lügen, dieses Dummstellen, dieses, ich verstehe nicht, die wollten damit sicher die Kleinfamilie repräsentieren und queere othern und so mit diesen Gorillas. Das ist einfach, so einen Gedankengang kann man nur haben, wenn man ihn haben will. Oder wenn man halt zu dumm ist. Entscheid dich. Tja, dazu muss man sagen, das war 1907. Ja. Über 100 Jahre her. Ich meine, da gab es ganz andere Probleme gesellschaftlich und alles Mögliche, aber hey. Und ich meine, wenn ich jetzt mal so gucke, wer würde denn eine Herde Gorillas verteidigen, wenn ein Angreifer kommt? Oh, oh, oh, Frau Dana, oh, das ist aber komisch. Warum haut jetzt der Silberrücken auf den komischen Pavian ein, der sein Kind beißen wollte und nicht die Frau? Die Frau macht es nur, wenn er zu nah ans Kind rangeht. Dann wird auch noch auf die Frau Nüsslein Vollhardt eingeschlagen, natürlich. Ja, mit der haben wir das Interview letztens das ja hier gehabt. Zum Thema. Dann wird natürlich wieder gesagt, ja, wir meinen ja gar nicht Geschlecht. Da streitet doch gar keiner drüber. Da hat das nur Gameten und Dingens und überhaupt. Das ist ja, aber bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ein Satz unter den transfeindlichen Feministinnen kann so sogar die sozial überkommene Vorstellung einer heteronormativen Vater-Mutter-Kind-Familie wieder anschlussfähig werden. Vater-Mutter-Kind-Familie. Über eine überkommene Vorstellung. Gibt's gar nicht mehr. Dass, nee. Dass diese biologischen Fakten, also die Frau Vollbrecht vorgetragen hat, eine selektive Auswahl der Forschung eines Fachgebiets im Wandel darstellen und eine spezifische Ordnung der Welt stabilisieren sollen, wird unterschlagen. Dies stellt den Keim einer politisierten Wissenschaft dar, wie sie seit der deutschen Wissenschaft unter dem NS-Regime nicht mehr gesehen wurde. Hast du einen Schatten? Godwin? Im Zusammenhang mit der Vollbricht? Schon wieder? Hast du noch nicht genug irgendwie Unterlassungserklärungen kassiert? Ich finde das so unappetitlich, wie hier argumentiert wird. Boah. Wenn die Emma oder die konservative Welt sich derartiger Konzepte und Vorstellungen bedienen, indem sie in einem Interview mit der Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt über eine vermeintliche Trans-Ideologie sprechen, wird deutlich, dass auch im deutschen Sprachraum eine transfeindliche Allianz entsteht, bei der die Rechte das epistemologische und semantische Werkzeug bereitstellt. Nein, die Leute wollen einfach nicht, dass sie in Frauenumkleiden geht. Und ihr wollt nicht, dass ihr mit ihren Töchtern duscht. Das ist alles. Das hat mit einer transfeindlichen Allianz nichts zu tun. Nix. Wohin derartige Allianzen führen können, zeigen Entwicklungen in den USA, wo republikanische Politiker innen und rechtskonservative Medien eine Stimmung erzeugt haben, in der insbesondere Transfrauen als potenzielle Straftäterinnen dargestellt werden, von denen eine angebliche Gefahr für Cis-Frauen und Kinder ausgehen soll. Ja, nun, wir kennen die Berichte alle, Dana. Du anscheinend nicht. Dir ist das auch egal, ne? Oder das ist dann halt gelogen. Ne? Und natürlich diese Konstellation, wenn ich mal ganz kurz nochmal sagen, da ist ja ein bisschen praktisch vorbei, aber mit dem Papa, Mutter, Kind, Mama, Kind, so diese Konstellation, die ist ja deswegen steht so im Vordergrund, weil die ja von den meisten priorisiert wird. Die meisten Leute wünschen sich das doch auch so. Auch die jungen Leute wünschen sich das so. Die Durchsetzung einer biologistisch bestimmten Geschlechtszugehörigkeit. Die Durchsetzung, bist du ich meine, natürlich, das muss nicht mehr durchgesetzt werden. Geh doch mal raus, Dana, frag doch mal die Menschen auf der Straße. Nicht nur in der Humboldt-Universität rumschleichen und die Leute in Gender Studies fragen. Dass du da immer die gleiche Antwort kriegst, ist normal. Also, die Durchsetzung einer biologistisch bestimmten Geschlechtszugehörigkeit würde die Errungenschaften des Feminismus um 50 Jahre zurücksetzen? Was? Also ins Jahr 1970? Vor Schwarzer praktisch? Aber die Schwarzer denkt doch auch... Na, gerade ist mir der Kopf irgendwie geplatzt. Und einen gefährlichen Präzedenzfall für wir weitere Einschränkungen von Freiheitsrechten schaffen. Biologistisch bestimmte Geschlechtszugehörigkeit, Einschränkung von Freiheitsrechten. In diesem Sinne sind die Ziele der sogenannten Radfems im Kern antifeministisch und faschistoid. Faschistisch. Die wehren sich dagegen, dass was gemacht wird. Sind quasi reaktionär. Und diesen Artikel schreiben jetzt diese Leute... Land auf, Land ab, in allen möglichen Medien. Wo war es diesmal? Ich weiß es nicht. Geschichte der Gegenwart, das ist eine Schweizer Publikation. Ja, da steht quellespektrum.de, keine Ahnung. Ich glaube, das ist das Bild, Bildquelle. Da ist ein Bildsymbol daneben. Ja, aber es stimmt ja, sie machen ja, verlinken sich ja auch zu Genüge untereinander als Bestätigung. Auch wenn es keine ist. Ja, aber auch das, auch also gerade diese andere Tante da, von der wir halt schon zweimal den gleichen Artikel gelesen haben, war einmal bei der Berliner Zeitung da und einmal in der Frankfurter Rundschau, die war jetzt wieder in irgendeinem überregionalen Ding, wieder der gleiche Text. Also irgendwo sind da halt auch diese Medienpipelines im Hintergrund, die offensichtlich gut geschmiert sind. Genau, darfst du überall das gleiche erzählen. Weil gut, da ist eine Seite gefüllt, ne? Ein Hund wäscht den anderen. Ich ja, je mehr Quellen für Wikipedia, desto besser, ne? Genau. Auch wenn da immer das Gleiche drin steht, das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, ne? Dass überall am Ende das Gleiche drin steht. Vor allem das, was halt auch an der Scheune steht. Ja. Und jetzt kommen wir zum Andersraum in Hannover. Ja, genau. Aber wir bleiben beim Thema. Und zwar dieser Malte. Diese Transperson, die da... Ja, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war, aber ja, Münster versucht hat, da einzuschreiten und das nicht überlebt hat. Und da gab es letzte Woche am Samstag in Hannover eine Kundgebung und ich war nicht da, sonst wäre ich da auf jeden Fall hingegangen, weil ich auf jeden Fall gerne gewusst hätte, ob sie da ja im Endeffekt die Schuld für das Ganze bei Biologen und Journalisten abladen. Und es geht hier draus nicht komplett hervor, aber man kann da eigentlich von ausgehen. Es gibt unten so ein Bild, Trans Rights are Human Rights, fuck TERFs. Und der Text ist hier irgendwie uns alle ein Trauer. Der Angreifer hat meines Lebens geraubt und damit seine Zukunft. Alles, was er noch hätte erleben können. Der Angreifer hat meines Angehörigen, einen Freund, einen Sohn, einen Kollegen, einen politischen Mitstreiter genommen. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen und wir hoffen, dass den Täter eine gerechte Strafe erwartet. So weit, so vernünftig. Jeder Mensch steht für sich, Punkt. Doch zugleich wurde hier mehr angegriffen als ein einzelner Mensch. Das ist auch ein erneuter Angriff auf unser Vertrauen bei einem CSD und an anderen Szeneorten sicher zu sein, wenigstens dort, wenigstens einigermaßen sicher. Warte mal, darf ich, habe jetzt den Text noch nicht weiter gelesen extra, aber ich darf mal einen Tipp abgeben, dass das Wort Islam, Islamismus oder Ähnliches nicht drin vorkommen, ne? Korrekt, korrekt. kommt nicht vor, ja. Uns eint ein Gefühl von Verwundbarkeit, die herablassenden Blicke, die Beschimpfung, die Bedrohung auf dem Schulhof, auf der Arbeit, in der Familie, in der Bahn. Jeder dieser Orte hat eine Gewaltgeschichte. Das alles nur, weil es diesen Hass gibt. Hass auf die Art, wie wir leben, lieben oder leben. Es ist ein Hass auf unser Glück, ein Glück, das wir politisch erreicht und uns in inneren Kämpfen abgerungen haben. Ein Glück, für das wir uns nicht länger schämen wollen. Deswegen sind queere Clubs, Jugendzentren, Gemeinschaftszentren, deswegen sind Wahlfamilien, Gruppen, Vereine oder die CSDs so wichtig. Sie sind nicht frei von Diskriminierung, aber hier können wir doch ein bisschen freier und unbeschwerter sein. Wenn es einen Angriff an einem Szeneort wie den CSD Münster gibt, dann macht mir das Angst und es nimmt mir Vertrauen. Ich sehe, was wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben, aber dieser Hass und auch der Selbsthass, das ist kein Einzelfall, der ist nicht individuell. Ein solcher Hass hat biologische Vorlagen. Der Selbsthass ist nicht individuell? Entschuldigung, ja. Aber manchmal... Ja, ein solcher Hass hat ideologische Vorlagen. In mangelhaften, diskriminierenden Gesetzen. In trans-sternchenfeindlichen, in Anführungsstrichen, Debattenbeiträgen. In der Abwertung von AktiviststernchenInnen und in der Tatsache, dass im Bundestag oder auch im Stadtrat Hannover Vertreter, DoppelpunktInnen oder die SternchenInnen menschenverachtender Parteien sitzen. Es geht aber nicht nur um, in Anführungsstrichen, Extremismus. Querfeindlichkeit ist nach wie vor Mainstream. Ja. Ja klar, wenn Penny Werbung mit Transen macht, dann ist Querfeindlichkeit ganz sicher immer noch Mainstream. Ganz sicher. Cis-Heteros fragen uns, warum wir unsere Schutzräume brauchen. Nein, Moment mal. Cis-Heteros sagen, unsere Frauen brauchen auch Schutzräume und ihr sagt, nee, verpisst euch, fuck TERFs und so. Nee, die sagen, das sind auch Frauen. Liebe Cis-Heten, Querfeindlichkeit ist eigentlich euer Problem, nicht unseres. Bitte werdet aktiv. Bitte macht was. Alleine schaffen wir das nicht. Wir sind einfach zu wenige. Bitte? Ich kann aber gar keinen Tschetschenisch. Wie soll ich dem denn irgendwas sagen, dem Typen? Ja. Und hört er mir überhaupt zu? Ich bin gar nicht berechtigt, Abschiebungen durchzuführen. Ich wollte den nehmen und nach Hause bringen, aber die Polizei sagt, das wäre Nötigung. Bitte schreitet ein, erhebt Widerspruch. Spendet. Ist doch einer eingestritten. Malte ist doch eingestritten. Ja. Ja, aber das war ja keine Hete. Die Heten sollen einschreiten. Ja, wenn, klar. Ich meine, wenn, also... Ja, auf so einer Veranstaltung sind ja nicht so viele Heten. Ja, jeder auf dem CSD kriegt jetzt noch eine Hete als Bodyguard. Kommst du am Freitag mit aufs Fußballspiel? Nee, ich hab CSD-Dienst. Ja, die CDU hat gesagt, ihr Pflichtjahr und das Pflichtjahr. Ja, genau. jeden Tag ein CSD und die Bevölkerung der Stadt muss da bleiben. Aber es wird noch besser. Doch auch an uns, liebe Queers, seid solidarisch miteinander. Bekämpft Trans-Sternchenfeindlichkeit und auch Rassismus, Antisemitismus und Sexismus in den eigenen Reihen. Geht nicht nur zu queeren Mahnwachen, sondern auch zu Mahnwachen anderer Gewaltopfer. Geht zu Gedenkveranstaltungen für Halle und Hanau. Und geht zu Black Lives Matter-Demos. Zeigt, dass ihr solidarisch seid. Wir müssen kämpferisch bleiben. Wenn ihr Gewalt erlebt, bitte meldet euch bei einer Beratungsstelle. Ihr könnt Hilfe bekommen und TätersternchenInnen gehören bestraft. Oder geht einfach zur Polizei? Die ist dafür zuständig? Mhm. Nee, die nicht für diese Sachen. Da sagen die, nee, nur weil jemand zu dir, du bist doch ein Mann, gesagt hat, können wir leider nichts tun. An Tagen wie diesen dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Deshalb sage ich, wir lassen uns unsere Freiräume nicht nehmen, wir weichen nicht zurück. Das sind wir weiter und vielen anderen schuldig. Ja, also... Ja, dieser Andersraum. Preaching to the Choir, oder? Ich meine, diese Aktivismus-Querfront gibt es doch sowieso schon. Ist doch ja. So. Diesen also Andersraum hatten wir schon mehrfach hier Sachen. Das ist ja bei mir in Hannover so ein Ding, der auch gefördert wird. Ich glaube, von der Region, von der Stadt und vielleicht auch vom Land. Ich weiß nicht mehr genau. Dame, die das leitet, ist mir auch schon ein paar Mal begegnet. Zum Beispiel damals, als ich bei der Frau Beer, bei der Verfassungsrichterin da war, da saß sie auch im Publikum. Und ja, und beim Tarık Tesfu, als ich den besucht habe, da war sie auch da. Ja, der Andersraum. Und es hat auf jeden Fall einen sehr guten Ruf, weil es ist ja einfach nur queer und Homosexualität und so. Und es ist doch gut, wenn man nett ist zu den Leuten und wenn die da ihre Szenetreffs haben und so weiter und so fort. Und diesen ganzen Unterbau, diesen ganzen ideologischen, politischen, der wird hübsch ignoriert. Ja. Hatten wir über die andere Sache in Hannover eigentlich gesprochen, da wo die Kinder in der Bahn irgendwie eine angemacht haben? Ja, Und da das war in Bremen, glaube ich. einfach in Bremen, ja. Ach Ja, so. das war letzte Woche in Bremen. Das hatte ich auch eigentlich dabei, aber das habe ich dann noch nicht reingenommen, weil ich dachte, das sind jetzt schon Old News. Da haben Ja. sie eine Transperson über 50 Jahre alte Transfrau irgendwie angemeckert. Ja, irgendwelche Jugendgruppen hieß es. Und kann man sich ja vorstellen, was für Jugendgruppen das Ja, die waren. Jugendgruppen, wo dann die Nachbarschaft drüber gesagt hat, die terrorisieren uns hier schon länger. Tja, die wollen doch nur spielen. Oder wie war das? Tja. Ich wollte sie zur Grenze bringen, aber Nötigung, Chris hat schon recht. Ja. Warum nicht? Der Macher von The Simpsons könnte sich Lisa Simpson als lesbisch, bisexuell oder Polyamor vorstellen. Tja, warum nicht? Weil das ein Kind ist. Moment, ist die Wie nicht in der ist. Also. Grundschule? Ja, eben, es ist doch irgendwie. Das ist doch heutzutage kein Grund mehr. Hallo? Da weiß man das aber vielleicht noch nicht, ob man lesbisch ist. Ja, vor allem ist man noch gar nicht, also ich meine, also der Ja, da ist wirklich körperliche, Interesse also, dran. Ja, oh auch. mein Gott, ey. Sie ist erst 8 Jahre alt und hat eine Ja. kindliche Piepsstimme. Trotzdem ist Lisa Simpson für manche eine Ikone des gesellschaftsliberalen Fortschrittes. Ja, aber doch nicht wegen ihrer Weiblichkeit, Gott, verdammt hat denn, nochmal. versteht ihr denn nicht, dass sie. Oh. Klar, natürlich sagt sie wichtige Dinge, aber sie ist genauso gut denn eigentlich die Urgreta. Die nervt seit Folge 1 mit ihrem ständigen, oh, aber so, Ich meine, also ehrlich, die ist vielleicht später zu was Liebenswertem gewachsen, aber am Anfang war sie irgendwie eigentlich nur diejenige, die immer halt, ja, damals schon Vogue war und allen auf den Sack gegangen ist. Tja, würde es also nicht auch zum Charakter der Lisa-Figur passen, wenn sie verschiedene sexuelle Identitäten oder verschiedene sexuelle Orientierungen ausprobieren würde? Nein. Ja, es geht wohl um so einen Zeitsprung in der Serie, dass wir irgendwie nach vorne gucken. Also ist ja richtig. Ja, kommt noch. Das Also hatten ich wir doch glaube. auch schon in einer der ersten Seasons, Ja. wo Bart der völlige Verlierer ist irgendwie und Mhm. Ja, Lisa hat das Milhouse kann sein. geheiratet und irgendwie. Stimmt so, ja. Also, Ja, ist ja praktisch. Ja, Al Jean, der Produzent und Chefdrehbuchautor von The Simpsons, hat sich dazu geäußert. Es ist eindeutig eine Möglichkeit, dass Lisa Teil der LGBTQ-Plus-Gemeinschaft sei. Oh. Sie ist offen und wie wir alle wissen, jemand, der alles zu lieben in der Lage ist. Also warum nicht? Ja, warum nicht? Darum nicht. Aber Ah. können Heterosexuelle nicht auch offen sein und vieles lieben? Ich meine, was hat das mit den Sachen zu tun, die wir im Schlafzimmer machen? Nein, die sind normativ. Simpsons ist eine Parodie, die der Gesellschaft den Spiegel vorzeigen soll und die Absurdität dieser ganzen Sachen aufzeigen soll. Ja, deswegen, ich meine, wenn ihr sowas zugeschrieben würde, dann müsste es halt auch irgendwie überspitzt oder satirisch oder sonst was sein, dass halt die Absurdität der Situation gezeigt wird. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja hier um Trends und ne, es gab ja schon eine Folge, in Staffel 23 gab es eine Kurzsequenz, wo die Simpsons 30 Jahre in die Zukunft drückt. Auf einem Familienbild als Erwachsene gezeigt ist Lisa Händchen halt mit zwei anderen Frauen. Damit könnte Lisa bisexuell sein und Polyamor, also Liebesbeziehungen mit mehreren Personen gleichzeitig eingehen. Ja, das ist alles schön. Sollten sich diese Spekulationen irgendwann bewahrheiten, würde Lisa damit für eine Entwicklung stehen, die sich in westlichen, liberalen Gesellschaften immer weiter ausbreitet. Ja, mit der anderen Jetzt kommt Zukunftsvision. die Message. In Großbritannien fühlen sich laut einer Studie von Ipsos nur noch 55% der Generation Z exklusiv vom anderen Geschlecht angezogen. Alle anderen gaben an, sich entweder immer oder meistens homosexuell zu fühlen oder von Menschen beider Geschlechter angezogen zu sein. Kann ich das mal nach Geschlechtern getrennt sehen? Mir fällt dazu ein, dass ich irgendwann mal gehört habe, hier von dem Matt Groening, dem Erfinder von dem Ganzen, der hat eine Schwester, die Lisa heißt, und nach der ist sie auch benannt. Mhm. Und die hat wohl auch irgendwann mal zu ihm gesagt, so, ja, ist ja so schön, dass du mir da so ein Denkmal eingesetzt hast, aber im Endeffekt musste er sie da enttäuschen, weil die Lisa-Figur ist im Endeffekt er. Also die... Ja, besser, besser. Die viele von den Ansichten, die sie so hat und so, sind von ihm selber. Also er ist eigentlich nicht so sehr Bart, er ist eigentlich mehr Lisa. Also Self-Insert-Charakter quasi. Ja. Eat my shorts. Aber ich meine, die Simpsons hat sehr lange eine sehr hohe Qualität hochgehalten. Ich weiß, es gibt manche, die sehen einen sehr krassen Bruch ab einer gewissen Staffel, ich weiß nicht mehr welcher. Ich glaube, ab dem zweiten Film, meine ich, war kommt die Story, dass Marge sich scheiden lassen wollte oder so. Das war irgendwie über, aber das ist irgendwie so eine Familienkomödie. Kommt das nicht vor normalerweise, weil die Charaktere eben immer Fehler machen. Das ist immer lustig. Das ist auch nicht, dass es einen zweiten Film gibt. Ich habe aufgehört, das zu gucken, als sie Lena Dunham als Gaststar hatten. Da wurde es mir zu ekelhaft. Da habe ich es nicht mehr angeschaut. Ja, es hat auf jeden Fall seine politisch korrekte Note. Ich habe nur noch mal die eine Folge gesehen, wo sie sich über Woke an Unis lustig gemacht haben, aber die war noch ganz gut. Stimmt. Ja. Out of the way, we have white privilege. Ich meine, keine Ahnung, man kann auch alles machen, ne? Dann ist die Lisa auf einmal, was weiß ich, Polyamor, Bart ist dann transsexuell, Marge arbeitet im Kernkraftwerk und Oma wird, keine Ahnung, Onlyfans-Model und Millionär. Aber dann ist sie halt ihr Charakter komplett verloren, weil es ist ja eine extreme stereotype Sache und man darf nicht vergessen, es ist ja eine Soap. Das heißt, rein theoretisch darf sich gar nichts verändern. Was sagt eigentlich Apu dazu? Ach nee, Moment. Apu ist ja wegrationalisiert worden. Ja, ist raus, ne? Weil er hat zu viele rassistische Stereotypen auf sich vereint. Ja, genau. Ja, man kann das dann auch nicht irgendwie anders machen oder so. Nee, da muss dann direkt raus, ne? Das ist auch nicht gerade so. Sie hätten ihn doch einfach mit einem schwarzen Charakter besetzen können. Also. Tja, was können wir machen? Hack 47 spricht mir aus der Seele. Also wenn es eine Zeichentrickfigur gibt, die meine bevorzugte gesellschaftliche Wandlung verkörpert, dann ist das Eric Cartman aus South Park. Respect my authority. Ja, Lisa, glücklicherweise musst du dir darum noch keine Gedanken machen. Dauert noch ein paar Jahre, bis du bei Geld kommst. Patriot. Oh nein. Ja, dieses Buch verspricht auf jeden Fall der ultimative Krebs zu werden, glaube ich. Scheiße. Wir haben hier Unlearn Patriarchy und die Leute, die da mitarbeiten, sind so super tolle Namen wie Tessa Bücker von Edition F. Dann haben wir Kybra, haben wir dabei. Und ja, ganz viele von den anderen ist bestimmt auch. Und die Frau Reuk von dem Center for Intersectional Justice. Ne, die ist auch mit von der Partie. Wie hieß nochmal das Buch von der Kybra? Sprache und Sein. Ja, genau. Und zu den... Yes. Also ich bin darauf aufmerksam geworden über eine Werbung vom Urstein Verlag, wo zusätzlich zu diesem Cover auch noch Folgendes steht, nämlich Unlearn Technologie, Unlearn Identität, Unlearn Geld, Unlearn Familie, Unlearn Rassismus, Unlearn Sex, Unlearn Gender, Unlearn Sprache, Unlearn Kapitalismus, Unlearn Politik, Unlearn Arbeit, Unlearn Wissenschaft, Unlearn Bildung, Unlearn Liebe, Unlearn Macht. Es klingt sehr vernünftig. Learn Steinzeit. Und der Ullstein Verlag schreibt dazu, diese 15 hellsichtigen Essays eröffnen neue Horizonte und liefern optimistische und radikale Impulse für ein selbstbestimmtes, freies Leben. Ja. Yeah. Ganz bestimmt. Also kleine Essays hier. Hätte jemand vermutet, dass es um Tweets geht oder sowas, dass sie nur ihre Tweets abgedruckt hätten. Das sind kleine Essays, ja. Selbstbestimmt. Total selbstbestimmt. I can't believe it's selbstbestimmt. Das ist der nächste Band, den die Bundesprüfstelle Ach, ich glaube, die Frau Lunz ist doch auch, Bildung. Die Frau Lunz ist doch die Dame vom Center for Feminist Foreign Policy, wenn mich nicht alles sein. Täuscht. Die ist also auch mit von der Partie. Lunz? Ich wette, du findest überall einen Förderverein dahinter, der in irgendeiner Form zum Lebensunterhalt von diesen Leuten beiträgt. Selbstbestimmtes freies Leben. Also was mir dazu einfällt, ist viel mehr Kulturmarxismus. Genau. Nicht selbstbestimmtes freies Leben. Radikale Impulse für ein selbstbestimmtes freies Leben. Ganz bestimmt. Ja, ich denke auch, Unlearn heißt sowas wie Kulturrelativismus oder noch besser, alles, was Kultur ist, zerstören. Unlearn-Wissenschaft. Dass da nicht noch steht Unlearn-Language, Unlearn-Mathe oder so. Ja, Unlearn-Wissenschaft, Unlearn-Bildung steht auch da. Wenn das alles erstmal Unlearned ist, was da draufsteht, bist du vielleicht schon im Dilemma, würde ich mal sagen. Ja, dann brauchst du dann deren super tolle marxistische Ideologie. Jetzt, an neuen Krücken neu laufen lernen. Wahnsinn. Nachdem wir dir die Beine vorher gebrochen haben. Gut. Ja, genau. Die Krücken sind jetzt aber nicht so ganz stabil auch, ne? dass man das weiß. Das Leben ist dann spannender. Why race is still a problem in Dungeons and Dragons? Dieser Artikel so sollte meiner Meinung nach anders heißen. Er sollte heißen, warum man progressiven Aktivisten nicht mal den kleinen Ringfinger, den kleinen Finger gibt, weil sie dir sonst den Arm ausreißen. Und in dieser wunderbaren Tradition ist auch dieser Artikel, der erstmal sagt, ihr seid auf einem guten Weg bei Wizards of the Coast. Dungeons and Dragons hat sich entwickelt und ihr habt einiges gemacht und wir sehen, dass ihr auf dem richtigen Weg sein wollt. Aber ihr habt es ja immer noch nicht geschafft, aus dem braunen Sumpf rauszukommen. Ihr seid immer noch hoffnungslose Nazis und in euren Büchern steht immer noch der Muff aus 50 Jahren, D&D. Das muss erwachsen werden, das muss anders werden. Das muss besser werden. Dann werden hier halt die positiven Sachen aufgeführt, dass in manchen Kampagnen-Sets, wie zum Beispiel Ravenloft, dass da die Gruppe der Vistani komplett verändert wurde, damit sie nicht mehr ganz so offensichtlich europäische Sinti und Roma sind. Oder man könnte fast sagen Zigeuner, weil es ist hier ganz klar eine Hommage an das, was, ja, sage ich mal, wie die Mehrheitsgesellschaften Zigeuner gesehen haben. Das ist außer Frage, aber ich finde ich auch völlig, völlig opportun und völlig in Ordnung, das so zu machen. Dann wird hier, was ich besonders lustig fand, ist, dass sie irgendwo aus den Tiefen des Internets einen Post von Gary Gygax gesucht haben, den der 2005 abgesetzt hat. Und da geht es um eine sehr typisch D&D-Geschichte. Also es gibt da Paladine und Paladine sind immer gut und rechtschaffen. Und wenn die was Böses machen, dann verlieren sie diesen Paladin-Status und ihre dementsprechend verliehenen Kräfte. Und da geht es halt darum, ob halt ein Paladin wenn er halt, um das Gute durchzusetzen, ob er da auch Kinder zum Beispiel als Kollateralschäden in Kauf nehmen will. Und Gary Gygax sagt, ja, das ist in Ordnung. Oder, nee, hier geht es sogar um Leute, die aufgegeben haben und sich ergeben haben. Und die hat, wenn der Paladin die umbringt, auch wenn das wir Frauen und Kinder sind, ist das in Ordnung, solange das, was die Kreaturen oder die Personen, die er da tötet, einer Rasse angehören, die böse ist. Und das wären zum Beispiel im alten D&D Orks oder Dunkelelfen oder Ähnliches. Und dann sagt er halt noch, ja, Nits make lies, also das halt, wenn man erstmal, wenn man die überlässt, dann wird es nur noch schlimmer. Deswegen lieber einen sauberen Schnitt machen. Und dann wird ihm das gleich in die Schuhe geschoben, das sei das Zitat von einem völkermordenden Colonel von den Amerikanern irgendwie, der gesagt hat, kill and scalp all big and little, nits make lies. Also es wird hier ganz klar, ihr müsst Gary Gygax loswerden, den, der das Spiel eigentlich erfunden hat, müsst ihr loswerden, das ist schon mal ganz klar. Dann hat er ja auch gesagt, dass Frauen im Original D&D waren Frauen schwächer als Männer, Oberkörper und so. Das geht natürlich alles auch nicht. Dann geht es darum, dass weiterhin es zum Beispiel Boni und Mali gibt, wenn man bestimmte Rassen, also ein Zwerg ist halt nicht ganz so schnell. Dafür kann, was weiß ich, ein Elf ist ein bisschen geschickter und der Barbar ist halt stärker oder so. Das ist denen halt auch ein Dorn im Auge, weil das halt auch wieder an entsprechenden Demarkationslinien entlang geht und da schon wieder böse und gut und besser und schlechter und das geht halt alles gar nicht. Man könnte meinen, die haben überhaupt nicht verstanden, was Rollenspiel braucht. Ach ja, und dann sagen sie auch noch, wenn du das spielst und du bist halt eine Person of Color, dann ist es vielleicht auch ganz komisch für dich, wenn man von dir verlangt, eine Rasse für deinen Charakter auszusuchen, weil du bist ja im Leben schon so betroffen von dem ganzen Rassenkram und bla bla bla. Also so, ja, dann lass da die Finger davon. Ist doch in Ordnung. I'll ask players, what does an elf sound like? What's their accent? And people say, oh well, they sound British and dwarves sound Scottish and so on. It's always associating historically heroic races with Western and Northern European traits. And then my immediate response to that is, what accent does an orc have? The responses, he noted, are not, they sound British. Ja, schade, dass ihr uns die richtigen Antworten nicht gebt. Aber ich gehe jetzt mal in Richtung Warhammer 40.000, die Computerspiele. Da ist ganz klar, wie die Orks sprechen. Die sprechen einen fetten Cockney-Akzent, die sprechen ein fettes Unterschicht-Londoner-Akzent. Und jetzt kommst du, weil das ist nämlich auch britisch. Naja, egal. Ihr habt halt keine Ahnung. Mixed race characters should not be exotified. Halbelfen. Halb Zwerge, halb Orks, die sollen nicht exotifiziert werden in dem Spiel. Habt ihr euch das alle aufgeschrieben bei Wizards of the Coast, damit ihr unsere Forderungen jetzt auch No, ziemlich erfüllen fiziziert. können? Ja. Und dann sagt er noch einen ganz wichtigen Satz, nämlich dass halt die Rückwärtskompatibilität von D&D hemmt das Ganze. Was auf Deutsch heißt, schmeißt euren ganzen Backkatalog weg und macht das, was wir haben wollen. Ja. Warum passieren diese Probleme bloß immer wieder? Ihr habt Dungeons and Dragons has an opportunity to change. Also so wie die Computerspiele 2014. Während Gamergate, jetzt habe ich es mal gesagt, ich habe es schon anderthalb Streams nicht mehr gesagt, während Gamergate halt genauso eine Gelegenheit hatten, sich endlich zu verändern. Wir kritisieren D&D nicht, weil es Spaß macht. Wir werden geblacklistet, wir werden angegriffen, wir kriegen Todesdrohungen, es macht keinen Spaß. Kenne ich das irgendwoher? Kenne ich das Geschwätz irgendwoher von den selbsternannten Aktivisten? Niemand will ein Hobby verändern. Nein, Muss keine Angst haben. eben. Ja, und sie sollen natürlich auf schwarze Menschen hören, und auf Frauen und auf was weiß ich. Weil die alle besser wissen, wie man Rollenspiele spielt, als ihr weißen heterosexuellen Typen, die das erfunden haben. Ja, die Winnetou-Nachlese. Noch ist er nicht tot. Winnetou verboten, wie die stark verzerrte Diskussion die politische Wahrnehmung prägt. Ja, hier haben wir einen Artikel auf der Webseite von einer Firma, die eine CMS-Software anbietet. Eine sehr komische Quelle für so einen Artikel. Geschrieben hat ihn der Firmenchef, der früher eine Online-PR-Firma hatte und sich anscheinend bei diesem Thema immer noch bemüßigt fühlt und kein anderes Outlet hat, außer die Homepage von der Firma, die CMS-Systeme herstellt und vertreibt. Erstmal, erster Punkt, wo ich mir dachte, so, hä, was ist das denn? So, und was er gemacht hat, er hat eine Umfrage und Datenanalysen in Auftrag gegeben bei der Firma CW, und hat diese ganze Winnetou-Angelegenheit nochmal ein bisschen aufgearbeitet und kommt zu sehr, hat etwas komische Ansichten, meiner Meinung nach. Sagt zu sagen, wie, also er geht die Sache irgendwie komplett von der falschen Seite an. So, bei der ganzen Diskussion geht es um fundamentale Themen der Demokratie, nämlich ob in Deutschland Zensur oder Meinungsfreiheit herrschen, ob wir uns als Gesellschaft einem lauten Geschrei einer radikalen Minderheit unterwerfen sollen. Dieses Narrativ ist in den letzten Monaten bei diversen Medien massiv zu beobachten, auch bei Themen wie Gendern oder Cancel Culture. Also die Themen gibt es ja anscheinend. Ne? Immer wieder wird von bestimmten Medien und Gruppen behauptet, dass dem Volk etwas aufgezwungen würde. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man annehmen, dass es hier eine Verschwörung gibt. Wie laut darf man sein Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben? Einerseits, ob und inwieweit wir als Gesellschaft generell Interessen von Minderheiten berücksichtigen und alternative Lebenswürfe akzeptieren, ist ein interessantes Problemfeld. Man denkt hier nur an die LGBTQIA+-Szene, die immer selbstbewusster auftritt. Andererseits geht es um die Frage, wie sehr sich diese Minderheiten Gehör verschaffen oder gar Druck ausüben dürfen. Am Ende steht immer die Frage, wie viel Druck durch Kommunikation legitim ist. Die Grenze ist sicher dann erreicht, wenn in der öffentlichen Debatte verzerrt und desinformiert wird. Hier beginnt Manipulation. Also die Leute, die sich über die Winnetou-Sache aufgeregt haben. Nicht die Leute, die kritisiert haben, dass diese Bücher rausgebracht worden sind, sondern die Leute, die kritisiert haben, dass der Verlag da eingeknickt ist. Und dass auf einmal alle böse über Winnetou gesprochen haben und wie überkommen das ist. Das ist ja eher das Problem. Dass halt auf einmal es hoffähig war, zu sagen, ja, Winnetou ist altbacken und verstärkt irgendwelche Stereotype und müsste eigentlich, ist nicht mehr zeitgemäß und braucht man das überhaupt noch. Darüber haben sich die Leute mehr aufgeregt als über dieses komische Kinderbuch. Weil die Leute halt aus ihren Löchern gekrochen sind und sich ihre wahre Meinung zum Thema Winnetou quasi in der Öffentlichkeit breitgetreten haben. Und halt auch Sachen gesagt haben, die ziemlich daneben waren. Das hat zu der großen Diskussion geführt. Und das sagt er hier nicht. So, er sagt, wir benötigen eine breite Debatte, vor allem auch unter Fachleuten, wie wir mit Desinformationen und Verzerrungen umgehen. Sie gefährden die Grundlage unserer Demokratie. Ansonsten dominieren uns eines Tages nicht radikale Minderheiten, sondern manipulierte Mehrheiten. Sind wir etwa schon so weit? Die sind ja bekanntlich in einer Demokratie viel gefährlicher. Ganz genau. Wie der Fall Winnetou zeigt, steht der angebliche Druck, den Minderheiten auf Ravensburger ausgeübt haben sollen, in absolut keinem Verhältnis zu dem Druck, den die Diskussion um die vermeintliche Unterwerfung ausübt. Auf wen wird denn da bitte Druck ausgeübt? Das hat er hier nicht. Bei Ravensburger waren es 170 Beiträge auf Instagram. Bei der großen Debatte um die Woke-Tyrannei waren es 150.000 Beiträge im gesamten Internet. Müssen jetzt Unternehmen Shitstorms fürchten, wenn sie bei ihren unternehmerischen Entscheidungen Interessen von Minderheiten berücksichtigen? Ja, müssen sie. Hey, Ravensburger, die haben es auch ein bisschen genutzt, glaube ich, oder? Das ist doch auch wieder frech geframed. Im Endeffekt ja, ist es doch so. Das ist geframed, als es wirklich ist. Ja. Im Endeffekt ist es ja nicht so, dass da irgendwas bedroht ist oder dass das hier irgendwie Minderheitenrechte oder irgendwas, sondern es kommt halt eine Minderheit und sagt, das, was ihr da macht, das ist aus irgendeinem fast schon religiösen Grund nicht richtig. Und ich meine, was erwarten die? Vorbei. Es wird hier gesagt, dass mehrere Medien wie die Bild-Zeitung diese Kampagne quasi in die Welt gesetzt hätten und dass die schuld sind. Wie gesagt, der verwechselt hier Reaktion und Aktion. Ne? Die Aktion war, Ravensburger macht das mal nicht. Dann hat Ravensburg gesagt, okay, wir machen das nicht. Dann kamen die weiter, dann haben die ihren Sieg quasi gefeiert und gesagt, ach ja, das brauchen wir doch nicht mehr, das kann doch weg. Und dann kam ja erst die große Gegenreaktion. Ah ja, ne? Bei der Umfrage kam raus. Insgesamt haben wir 1500, also bei der Auswertung und bei der Umfrage, 1500 Berichte über Winnetou identifiziert, davon 6500 redaktionelle Beiträge von Tageszeitungen, Nachrichtenportalen und Nachrichtenmagazinen. In 2 Wochen. 6500 über Winnetou. Okay. Na klar, schreiben sie alle gerne drüber. Wird bestimmt gut geklickt. Aufmerksamkeit. Fast 93% der Befragten haben die Diskussion um Winnetou mitbekommen. Ein Spitzenwert bei solchen Umfragen. 14% der Befragten hatten sich aktiv an der Diskussion beteiligt. 36% der Befragten haben die Debatte aktiv verfolgt. Fast die Hälfte der Befragten, 42%, glaubt nun faktenwidrig, dass erwogen wurde, die Karl-May-Bücher und generell das Werk von Karl-May zu verbieten. Ja, okay, von staatlichen Stellen jetzt nicht, aber wie gesagt, die Diskussion war, brauchen wir das noch und das kann doch weg. Also von staatlichen Stellen nicht. Ja. Vielleicht kommt daher der Eindruck, dass 42% glauben, dass erwogen wurde, die Sachen zu verbieten. Ja, es wurde erwogen, aber nicht von staatlichen Stellen. Ne? Verbannung aus Fernsehen. Mehr als die Hälfte, 51%, glaubt nun faktenwidrig, dass er die Winnetou-Filme wegen der aktuellen Diskussion um den Kinderfilm aus politischen Gründen aus dem Programm nahm. Ja, die ARD hatte nie die Rechte, deswegen hat die das nicht aus dem Programm genommen, aber ZDF hat gesagt, wir haben die Rechte, aber müssen vielleicht mal stark drüber nachdenken, ob wir es aus dem Programm nehmen. Also da könnte diese Wahrnehmung vorher kommen, was er ja auch unterschlägt. Zensur. Das ist dasselbe Phänomen wie beim März, ne? Das ist so leicht einknicken. Mehr als die Hälfte, 51%, glauben ganz generell, dass in Deutschland Lieder, Filme und Bücher staatlich verboten, also zensiert werden, weil sie politisch unkorrekt sind. Ja, wird ja auch. Es ist eine Nachtzensur in Deutschland, aber keine Vorzensur. Die ist verboten. Zensur? Es gibt bestimmte Listen von Sachen, die aufgrund von Jugendschutz und sowas halt auch nicht erlaubt. Ja. Genau, wird dann eben aktuell Urteil wie. Wie oft haben sie dann die Titanic vom Markt genommen? Mussten ja alles zurückschicken, die einzelne Hälfte und so weiter, denke ich mal. Ja, und das ist halt auch der Punkt. Politisch unkorrekt, ja, keine Ahnung. Ich meine, früher waren sehr viele Sachen einfach auf dem Index, weil sie halt Schimpfwörter hatten oder sonst was. Also es ist halt auch ein Zeichen der Zeit, wie diese Kriterien angelegt werden. Könnte man politisch unkorrekt nennen? Ist vielleicht nicht der richtige Begriff dafür, aber ja, das nur zum Kontext dazu. Dann Meinungsfreiheit. Mehr als die Hälfte, 53%, sehen ganz generell das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet. Natürlich. Ne? Stichwort, nehmen wir einfach mal ein hartes Beispiel. Stichwort Russland, Ukraine-Krieg. Für bestimmte Äußerungen, die du öffentlich tätigst, kannst du eine Strafe bekommen. Das ist ein einfachstes Beispiel, weil es auch aktuell ist. Und generell ist halt eher der Eindruck, dass die Leute sich halt in der öffentlichen Debatte eher zurückhalten bei bestimmten Themen, weil sie halt denken, nicht, dass sie vom Staat Repressionen bekommen, sondern von anderen Leuten. Ja. So. Ja, das ist halt soziale Zensur sozusagen und nicht staatliche Zensur. Ja. Aber ist eigentlich egal, wenn es nicht dein Job, dein Leben, deine Wohnung kosten kann, ist es egal, wer die ausübt. Und er framet es hier wieder genau andersrum bei der Auswertung. Wir haben Verständnis dafür, dass Menschen heute vorsichtig, ihre Meinung frei zu sagen oder sich auch klar zum Beispiel zu Minderheiten zu bekennen. Also wieder genau andersrum wird ein Shooter draus. Ja, genau, weil es ist ja voll kontrovers, sich klar zu Minderheiten zu bekennen. Ich finde, dass Schwule und Lesben Rechte haben dürfen. Ja, und sofort gecancelt. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Sagst du nur einmal, also ich habe nichts gegen Griechen oder Italiener und dann zack, kannst du dir einen neuen Job suchen zum Kotzen. Ja, also wirklich. Dunkel-Deutschland, Kalt-Deutschland, Kaltland. Erschreckend ist die Verteilung der Werte, wenn wir sie mit der Parteipräferenz verbinden. Fast 94% der AfD-Wähler haben das Gefühl, dass ihr Grundrecht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt ist. Woher kommt das wohl? Wir als 15% glauben fast alle Grünen-Anhänger, dass sie das Recht haben, ihre Meinung frei zu sagen. Ja, warum bloß? Ja, wieso denn bloß? Wieso denn bloß? Ja, komm. Tja. Ja, finde ich sehr interessant, dass der Typ, dem es nicht sein Job ist, der etwas ganz anderes macht. Ja, der macht halt diese, wie heißt es nochmal, diese CMS-Software. Scompler, ja, und vielleicht sieht er das als noch mehr Kundschaft akquirieren, wenn er solche Sachen sagt, aber einfach seltsam, das Outlet zu nutzen für sowas. Aber bitte, darf er ja natürlich, ne? Finde ich aber komisch. Oh yeah, jetzt wird's aber kulturell appropriate-mäßig. Ja, jetzt wird es kulturell. Das Masala ist ein Festival. In Hannover gab es das ganz lange, 25 Jahre. Und ich sage schon, es gab das, weil jetzt gibt es das nämlich nicht mehr. Dieses Jahr war das letzte Mal. Und also dieses Festival, fand immer statt. Direkt hinterm Hauptbahnhof, ganz zentral. Da gibt es den Pavillon, das ist so ein Veranstaltungsort mit einer Bücherei und allen möglichen Räumen, wo alle möglichen schrecklichen NGOs sich einmieten. Und so ein paar Konzerte und Lesungen und so gibt es da halt auch. Und also ich war noch nie da bei diesem Masala, aber ich sehe natürlich immer die Werbung dafür. Das geht halt Monate vorher schon los und ist halt wirklich eine Institution gewesen von zwei Herrschaften, die das da ganz mit viel Einsatz mal hochgezogen haben, diese ganzen Bands, die da gespielt haben, irgendwelche Weltmusik und so da organisiert haben, die nach Hannover geholt haben, halt den Leuten da was zu bieten. Und diese beiden Herren sind jetzt schon ein bisschen alt und haben jetzt gesagt, wir können das nicht mehr, wir machen das nicht mehr. Und die Herrschaften, die das dann quasi, und das ist der nächste Artikel, der Achgut-Artikel. Dass sie jetzt nämlich gesagt haben, das ist ja auch alles problematisch und so. Also, ja, ach gut, schreibt Ende eines Festivals, wie man in Hannover Gold zu Stroh spinnt. Das ist eine schöne, schöne Überschrift. Ja. Und da muss ich mir auch nochmal öffnen. Hier drin wird halt aus der Hannoverschen Allgemeinen dann zitiert. Da kam viel zusammen. Wir sprechen seit Jahren darüber, ob wir alle noch glücklich mit dem Festival sind. Mit dem Weggang von Christoph und Gerd, das sind die beiden, die das immer organisiert haben, haben wir gemerkt, dass es für ein solches großes Projekt Menschen braucht, die mit voller Leidenschaft dahinterstehen. Und dass wir als junges Team, das das Festival nicht konzipiert hat, diese Leidenschaft nicht in diesem Maße aufbringen. Wir wollten das Festival ehrenvoll verabschieden, aber lieber etwas Eigenes und Neues machen. Und dann sagen sie hier irgendwo, genau, wir sind der Meinung, dass das Genre Weltmusik in dieser Form nicht mehr existent ist. Die Künstlerinnen und Künstler hier zu veranstalten, ist meiner Meinung nach noch nicht unbedingt problematisch. Eher die Art und Weise, wie man darüber spricht und welche Leute kommen. Unser Publikum ist in erster Linie eher weiß und finanziell gut ausgestattet. Oh, das geht ja nicht. Weiß und finanziell Ja, gut der Unterschied ausgestattetes ist, hey. Publikum, Hilfe. Dennoch ist uns wichtig, auch ein diverses Publikum anzusprechen jetzt in Zukunft dann. Ne? Also das Publikum ist falsch. Das Publikum muss Ja. ausgetauscht werden. Du hast doch diverse Bands da, das ist doch, Was wenn das nicht eine wagen Fakta es ist, diese ey. Menschen, diese weißen Menschen, Geld auszugeben, um sich Musik anzuhören aus einem anderen Kulturkreis? Das geht doch nicht. Da können wir doch keine Leidenschaft für entwickeln. Jedem das Seine ist hier unser Ziel. Also die sagen die natürlich nicht, aber darauf läuft es halt hinaus. Ne? Also wir müssen unserer Arbeit sensibel sein und Genau. beispielsweise darauf achten, dass Konzerte keinen exotisierenden Faktor Ja. haben. Das kann schnell passieren, wenn ein ausschließlich weißes Publikum einen schwarzen Künstler oder einer schwarzen Künstlerin auf der Bühne zuschaut. Ja. Oh Das, nein. So ein Bullshit haben die Gefahr, veröffentlicht, das ist Gefahr, nee. Gefahr, Gefahr. Ach, Menschen Wow. betrachten Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen eventuell als ein wenig exotisch. Aber dass sich die Künstler, die dann da auftreten, irgendwie denken, ja, diese komischen Leute, die wir hier zugucken, die sind ja auch ganz schön exotisch, auf die kommt keiner. Ne? Hannover ist halt für so einen Afrikaner wahrscheinlich auch ganz normal. Ne? Das kennen die Wie schon. wäre es denn, wenn wir so da einfach sagen, dass halt zum Beispiel bei bestimmten Konzerten dann noch Leute bestimmter Hautfarben nicht rein dürfen? Dass wir da so Ja, vielleicht so getrennte eben das Seine Konzerte halt, ne? Darauf läuft machen, es aus. ne? Mann, Mann, Mann. Muss für jede Hautfarbe jetzt ein Zählgerät oder so. Ja, Gleich und dann viel Farbe. fragt der Hannoversche Hannoversche Peter Allgemeine. Griffin Klappskala. Und da wird Der geguckt, ob Hannoversche du Allgemeine schwarz fragt, oder aber das war nicht. doch mal der Zweck, einem hannoveranischen Publikum, das bunt sein kann, aber nicht muss, Konzerte aus anderen Kulturen zu bescheren, die sie sonst nicht erleben können. Das hat der Pavillon erst ermöglicht. Und da heißt es, das war der erste Schritt, um bekannte Musikkulturen zu präsentieren. Der zweite Schritt war dann der kulturelle Austausch, das Kennenlernen kultureller Techniken. Durch Masala ist vieles mitinitiiert worden, beispielsweise im Zentrum für Weltmusik in Hildesheim. Aber das bringt ja alles nichts, weil der Kontext ist das Problem. Die Menschen hier im Haus brauchen ein Projekt, für das sie brennen. Es ist schwierig, wenn man etwas von zwei Menschen, die aus einer ganz anderen Generation kommen, einfach übernimmt. Das geht ja nicht. Ne? Man kann ja nicht in die Liste reingucken von Leuten, die man irgendwie dafür buchen kann und die dann buchen und dann irgendwie ein Festival veranstalten. Nee, das ist hochproblematisch. Du musst erst die kulturelle Technik aneignen. Ja. Oh mein Gott. Warum muss ich die ganze Zeit an den alten Song von Watzke denken? Killer Hipster, Save the Hood. Weiß nicht. Komisch. Ja, wir müssen die Leute ansprechen. Wir erreichen sie und wir erreichen sie immer besser, weil wir selber immer diverser aufgestellt sind. Darauf achten wir bei der Stellenbesetzung. Und wenn wir Räume direkt an die Communities vermieten, dann wird es auch voll. Ja, was das für Corner. Communities sind, das weiß ich. Da gibt es dann so Sachen wie, wer braucht Feminismus? Das ist so ein Ding, was sie da haben. Und und ich glaube auch mal dieses TEDx Hannover, das haben sie da auch irgendwie veranstaltet. Das war natürlich auch alles nur so ein Poetry-Geslamme da irgendwie, auch ganz furchtbare Art. Klingt so, als Und sie so ein Corner bisschen ins Gewicht fragt, stehen. was uns Bayern durch den Kopf geht, wann jetzt wieder überall auf der Welt scheiß Oktoberfeste veranstaltet werden. In Rio de Janeiro, in Memphis, Tennessee, in Tokio, in Pyongyang. Das interessiert kein Schwein. Ja, das ist Und da sitzen sie dann, diese meist gut situierten, sagen wir mal, Anzugträger aus Tokio und fressen Brezen und Weißwurst und schunkeln zu unserer Musik. Wie ist uns dann zumute? Da fragt keiner nach. da werdet ihr wieder exotisiert, werdet ihr da, so Ja, müsst ihr das die Leute sagen. setzen Ja. einen Gamsbart auf den Hut und glauben sie kommen aus Oberbayern. Arschlöcher sind das. Cultural Appropriation. Ja, Wo und haben dann sich schreibt der unsere Autor ja Woken noch in die zum Haare Abschluss, gekriegt hier? Ach so, du der bist doch nicht. Autor schreibt noch zum Abschluss, mach's gut, altes Masala Festival, dein Publikum wird dich vermissen, Hannover wird dich vermissen, die Künstler werden dich vermissen, doch die Veranstalter waren nicht mehr glücklich mit dir. Nach 27 Jahren war sogar, ist nun Schluss, denn die Zuschauer waren zu wenig divers, zu wohlhabend und zu weiß. Auch danke an dieser Stelle nochmal an unseren Zuschauer, der mich darauf hingewiesen hat, weil an mir war das komplett vorbeigegangen, diese Sache, obwohl es ja hier direkt bei mir in der Gegend ist. Ja, also es ist Ja. das so eine lokale Presse. Ja, die hat's lese ich auch ehrlich gesagt schon lange nicht Ja. mehr. Ja, aber die stehen sich doch selbst im Weg, ne? Wenn sie mit solchen Sachen so, dann könnten irgendwie ein schönes Festival machen oder so, Ja. aber kommen nicht dazu, weil sie die ganze Zeit nur am Diskutieren sind, ob das denn alles noch Ist ja angemessen ist und Arbeit und so. die Exotisierung, ne? Ja, Was macht das mit den ich glaube auch, Leuten? dass es vor allem haben sie gemerkt, wie viel Arbeit das ist. Die finden Dass das da gar bestimmt nicht so viel total, bei rausspringt ich und finde das irgendwie. total bestimmt, so ein Musiker findet das doch bestimmt total schlimm, wenn sie mal in ein anderes Land eingeladen werden, um da ihre Musik zu spielen für Leute, die dafür Geld bezahlen. Das ist doch bestimmt voll die Herabsetzung und Erniedrigung, oder? Ich Ja, vor finde, allen Dingen das mit Kanye dem Geld. West und Prince und so sollten auch nicht mehr nach Europa kommen. Nur noch in Ja. Afrika touren. Aber ich glaube, die werden nicht exotisiert. Ich glaube, Nein, nein, gar nicht, die sind viel zu nein. Trailer-Trash, um exotisiert zu werden. Meinst du nicht? Also ich habe gerade wieder, es gibt jetzt irgendwie ein Trailer-Trash. neues Album und alle sind wieder irgendwie am Trommeln für Bönze. Also ich finde schon, dass da vieles schon so einen exotisierten, ne, Winkel hat, wie die da drauf Echt? blicken. So diese schwarze Königin und so bla bla. Ich glaube schon, dass das pure Exotisierung ist. Also das ist wirklich dann so, die halt zu so einer Symbolfigur zu machen und da sein ganzes Wokes-Dingsbums reinzulegen. Und so, wie das Ach hier so, ja, Stokowski das und meinen sie Hengame und natürlich so nicht mit gemacht haben. Exotisierung. Das meinen Ja, sie aber ja das nicht ist mit Exotisierung auf härteste Exotisierung. Art und Weise. Aber was hat Hengame denn mit Bönze zu tun? Warum soll das ihre Königin sein? Also, was soll der Unsinn? Naja, keine Ahnung. Sie ist nicht binär und Bönze Ja, die ist so binär, wie es geht. Die ist sogar mit einem ist. Mann verheiratet. Die hat Kinder. Ja, scheiße, Hengame. Und jetzt? Die ganze Zeit hast du dich für eine Ja, und die ist Luise auf. schwarz. Und wenn die intersektional denken, dann denken die auch in eine Ach Richtung. stimmt, Ach, ist ja auch ein schwarz ist ja dann auch Geschlecht, ja. queer. Ist ja auch auf der Ja, genau. Regenbogenflagge. Ist auch, Ja, ja, in der Flagge ist das ja auch mit drin, ne? Also passt schon. Und hier haben wir den Herrn Kasim, der jetzt wohl von der Quattro Milf geblockt ist. Ich glaube, das hatten wir auch, glaube ich, irgendwann schon mal. Und die labert jetzt wohl hinter seinem geblockten Rücken darüber und schreibt, jemand weist mich mit Screenshots darauf hin, Jasmina Kuhnke würde mir unterstellen, ich sei in Anführungsstrichen gegen schwarze Frauen und würde in Anführungsstrichen Cancel Culture beklagen. Ich wollte ihr gerade antworten, dass ich nicht gegen schwarze Frauen bin, sondern gegen identitäre, menschenverachtende. Na, wie geht's weiter? Muss man ein bisschen nach unten scrollen. Ich Oh, hab's gerade nicht Entschuldigung, ich offen. vergesse mal, dass ich hier an der Macht bin. Ideologie, die Rassismus verschärft, nicht bekämpft. Und dann sehe ich, dass sie mich geblockt hat. Ach, dann hatten wir es noch nicht. Ich würde das nicht Cancel Culture nennen. Beknackte Gesprächskultur trifft es besser. Ja, in dem Fall muss ich auch sagen, wer Cancel Culture auch irgendwie fehl am Platz, weil blocken darf man sich ja immer auch aussuchen, wenn man blockt. Also, Ja. das hat Ja, ja ist auch ja sowieso nichts so ein mit Ding. Die Canceln zu versuchen das tun. ja schon lange alles zu deflekten und umzudrehen und tausendfach abzuändern, was es eigentlich bedeutet und so, die Heinis da. Ja, ich glaube, es geht ja hier darum, was die Frau Kuhnke gesagt hat über Queen Elizabeth. Und das war ja halt auch Genau, wieder ja. peinlich. Sie hat es ja vor allem benutzt, um wieder zu sagen, oje, oje, Kolonialismus, Hilfe, Hilfe und so, von dem sie ja ganz schlimm betroffen ist, auch als in Deutschland Lebende. Schon klar. Aber halt, ja, dass man ein bisschen sich benimmt, aber das will die Jasmina nicht mehr lernen in diesem Leben, glaube ich. The Woke Department of Defense Ja, Security Chief has a genau, history of das war ich auch. anti-white Twitter posts. Ja, wer hätte es gedacht? Beim Department of Defense gibt es so eine interne Schulungsabteilung wohl, DOD Education Activity. Und da ist diese Dame, Frau Wing, ist die DEI-Beauftragte, also Diversity Inclusion. Nee, Equity and Inclusion heißt das, ja. DEI. DEI. Und die hat so Sachen geschrieben wie: I'm exhausted with these white folks in these sessions. Und this lady actually had irgendwas to say: Black people can be racist too. I had to stop the session and give her the business. Oder give Karen the business, schreibt sie. Ich glaube nicht, dass sie Karen hieß, aber so wird es da wahrscheinlich. Ja, so wird sie bezeichnet. We are not the majority. We don't have power. Also das alte Ding von wegen, na ja, Rassismus ist Prejudice plus Power. Und wir haben ja nicht die Power und deswegen können wir ja nicht rassistisch sein. Und so jemand arbeitet beim amerikanischen Verteidigungsministerium in der Führungsposition da für Um Leute Equity zu schulen. Inclusion. Und Inclusion vor allen Dingen auch. Ne? Also, being anti-racist means being active against racism. You will never in Großbuchstaben arrive. Stop centering this on whiteness. Der Einzige, der hier was auf Whiteness centerst, bist du, Mädchen, aber ja. Und da hat sie mitgeschrieben an so Sachen wie Racial Justice in America, What is White Privilege? Da ist sie irgendwie Mitautorin, das ist ein Kinderbuch. Ist auch ein Bild davon in dem Ding, wenn du nochmal unterscrollen willst. Ja, ich habe den Artikel auch. Da ist die Dame. Ist sie das Gegenstück vom Robert Habeck? What is White Privilege? Auch wieder diese Mühe, die man einfach in das Bild auch gehängt hat. Weil, also, dass man sich wirklich Mühe gibt, auch mit einem Cover, das ist Diese für halt. Kinder, ne? Ach so, oh. Das ist Karen wahrscheinlich. Ach ja, she was labeled as the Queen of Karens. Okay. Naja, Betsy DeVos war das, die frühere Ja. Bildungsministerin von Overcoming white Trump. privilege is a job that must start with a white community. Das habe ich heute schon mal irgendwo gehört, aber Ja, beim Andersraum. Und es war, hey. sie ist auch Co-Autorin des Buches What Does It Mean to Defund the Police? Ja. Also, Ministerpolitik. Verteidigungsministerium. Ne? Ich erinnere nochmal daran, wir reden hier von jemandem, der bei einer hohen Position im Verteidigungsministerium der USA arbeitet. Der ein Buch geschrieben hat, also vorher, denke ich mal auch schon, mit dem Titel What Does It Mean to Defund the Police? Ja, die Also, geschrieben hat. Caudacity, bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ja, das ist eine Mischung zwischen Caucasian und Audacity. Oha, ja, das habe ich vorhin. Halt, genau, das hab ich, bin ich übersprungen, weil ich nicht wusste, was sie damit meint. Caudacity, ja. Ja, Caudacity, das ist, heißt im Endeffekt weiße ja. Weiße Anmaßung. White Privilege, Leute, die White Privilege haben und damit kokettieren. In den Augen von Leuten, die halt an White Privilege glauben. Ein ja, Beispiel ist, ja, keine Ahnung, my roommate had the audacity to ask me why there is a Black History Month, but not a White History Month. Da. Typischen, ja. Na gut, dann mal weiter zum nächsten. Disney's new Israeli superhero film hits a raw nerve with Arabs. The Caudacity, oder nee, das ist ja Israel. Das ist nicht Kaukasus, oder? Oder zählen die nicht als Caucasian? Ich kann es dir nicht sagen. Hier oben haben wir ein Bild aus dem Jahr 1981. Das ist das Debütjahr von Sabra, der ersten israelischen Superheldin, die gleichzeitig eine Mossad-Agentin ist. Und dann sagt er, dann trifft sie auf den Hulk und dann sagt der Hulk, dieser Junge hier, dieser tote Palästinenser ist gestorben, weil sein Volk und dein Volk beide das Land besitzen wollen. Der Junge ist gestorben, weil ihr nicht teilen könnt. Und dann die Bildunterschrift, Sabis brauchte den Hulk, um ihr zu zeigen, dass dieser tote arabische Junge ein Mensch ist. Es hat ein Monster gebraucht, um ihren eigenen Sinn für Menschlichkeit zu erwecken. Und diese Dame, die kriegt jetzt wohl einen Auftritt in einem Kinofilm, nämlich in Captain America New World Order. Guckt das noch irgendjemand? Interessiert sich noch irgendjemand dafür? Ich bin so leid, diesen Marvel-Kram. Schon seit Endgame. Ja, und natürlich haben jetzt alle Angst, dass dieser israelische Superheld am Ende vielleicht auch pro Israel agieren könnte und vor allem Araber machen sich da Sorgen, dass das halt, ja, dass halt ein anti-arabischer Film werden könnte oder dass Araber da halt in die Bösewichtsrolle gedrängt werden oder sowas. Außerdem wird hier noch angemerkt, dass Sabra halt nicht nur der Name von diesem Charakter ist, sondern auch von einem Flüchtlingslager, wo es ein Massaker von libanesischen christlichen Milizen gab im Jahr 1982, also nachdem der Charakter schon existiert hat. Das ist natürlich unglücklich, aber halt ändert ja nichts an dem Charakter und was der Charakter kann da auch nichts für. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen komisch, das da so in die Argumente einzubauen. Und dann gibt es halt noch die israelische Seite, die sagt, sie haben Angst, dass das Woke Hollywood halt diesen Charakter nur als böse Projektionsfläche benutzen wird. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass halt hier dann auch diese Figur wieder lernen muss in irgendeiner Art und Weise, so wie das in der Einleitung von dem Artikel schon der Hulk mit ihr gemacht hat. Wie gesagt, ich werde mir den Film nicht angucken, aber ich finde es trotzdem interessant, dass hier so auf die Tränendrüse gedrückt wird. Vor allem haben wir ja, ich meine, wir haben schon so viele Superhelden den Weg gesehen und gehen sehen, dass sie verändert wurden oder so. Hier offensichtlich dann mal nicht, aber wir erinnern uns nur, was ist die jetzt, Miss Marvel oder was? Diese muslimische junge Mädchen. Ja, Miss Marvel, ja. Ja, also, ja. Hat da jemand was gehört, dass irgendwelche jüdischen Gruppen gesagt haben, wir haben Angst, dass die sich jetzt auf die... Nee? Gut. Und dann geht's gleich weiter. Muslims are 24% of the world population, but in 200 shows researchers studied, they were just 1% of speaking characters. Ja, nee, was? Wirklich? Echt? Ihr meint also, ihr habt im Westen, nämlich in Neuseeland, Europa, Amerika und Australien oder so, haben die Serien untersucht und da war nur 1% Muslime in den Sprechrollen. Was hier nicht drin steht, ist, ob sie auch in muslimischen Ländern mal geguckt haben, wie viel nicht-muslimische Leute da in den Sprechrollen sind. Wäre eine gute Gegenprobe gewesen, meiner Meinung nach. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass nur 1% der muslimischen Charaktere queer waren. Also da, als würde man denen das nicht zutrauen praktisch oder so, ich weiß auch nicht. Centering stories on Muslim characters will require changes both on screen and as well as behind the camera, wrote the research team. Ja, ins Knie würde ich sagen, weil dann die muslimzentrischen Fernsehserien werden in muslimischen Ländern gemacht. Was soll der Unsinn? Wir sind hier nicht dafür da, für jede Minderheit entsprechende Repräsentation in die Unterhaltung zu schreiben, weil dann ist keine Unterhaltung mehr da. Dann ist es nur noch Repräsentation. Was soll denn der Unsinn? Das hatte ich ja auch auf dem Radar und habe mir die Studie dazu angeguckt. An sich auch ganz gut aufbereitet mit Bildern und sowas. Hätte ich eigentlich auch einreichen können. Aber dann doch sehr dünn. Aber was mir halt aufgefallen ist, die haben 200 Serien halt überprüft in ihrer Studie. Und da habe ich mir erstmal gefragt, okay, um welche Serien geht es überhaupt? In der Studie findet man keine Liste von den Serien. Es gibt nur einzelne Beispiele. Und es sind 200 Serien ausgewertet worden, 2018 und 19, die 2018 und 19 rausgekommen sind, aus den Ländern Amerika, Neuseeland, Australien, United Kingdom, also nur englischsprachige Länder. Und da wundert es nicht, dass man halt keine 25% Muslime dabei hat. Und es wundert auch nicht, dass die Muslime dann eher in irgendwelchen Villenrollen sind, ja, oder als Terroristen dargestellt werden oder sowas. Ja, wenn halt eine Folge irgendwie von Jack Ryan im Irak oder sowas spielt, klar, dann ist das eine Actionserie, da brauchst du einen Bösewicht. Und wenn das dann im Irak spielt, dann, ja. Ja, die Zahl von 25% Weltbevölkerung ist sicher nur gewählt worden, weil sie da eben so eine Diskrepanz da bietet. Aber eigentlich ja, ist gut, Weltbevölkerung zu regionalen kulturellen Erzeugnis. Genau, das ist ja das die. Ist zu behaupten, als irgendwie in Schweizer Käse sind nicht genug Kiwis drin. Ich meine. Es gibt nur Schweizer Käse. Ah, hier haben wir ein weiteres Einwanderungsthema. They enriched us. Der Herr DeSantis, Gouverneur von Florida, hat das ja jetzt mal in die Hand genommen, was viele Leute auch in Deutschland schon gesagt haben. Wäre doch besser, wenn halt die Migranten nochmal da unterkämen, wo die Leute sind, die ständig nach ihnen rufen, und hat die dann auf Kosten des Staates nach Martha's Vineyard geflogen. Das ist eine Insel in Massachusetts vor der Küste und bekannt dafür, dass da halt nur die Reichsten der Reichen wohnen. Also sich da Häuser kaufen kann man nur, wenn man mehrfacher Millionär oder zigfacher Millionär ist, und eine dementsprechende Kommune ist das da halt auch, sehr ruhig, kaum Kriminalität, alles ganz gesittet. Und so hat man dann also da ein paar Busse Leute hingeschickt, 50 Stück, aber die waren auch nur 44 Stunden da. Dann hat man schon eine sozial verträglichere Lösung für die gefunden, weil es gibt ja auf Martha's Vineyard auch gar nicht mal einfach einen Walmart, wo man hingehen kann oder so. Und es gibt hier ja auch nichts für diese Leute. Und deswegen hat man die ganz schnell wieder nach Cape Cod geschoben. Das ist direkt gegenüberliegend an der Küste praktisch. Und da gibt es ein schönes Militärlager mit Zelten, wo diese Menschen jetzt unterkommen können. Das geht ja nicht, dass die auf so einer Insel, die sehen dann auch den ganzen Luxus. Aber die Leute haben natürlich geholfen. Die haben alles Mögliche gekauft, Schokolade und Früchte und allen möglichen Kram, und haben den denen gegeben und haben danach halt, wie in diesem CNN-Bericht, tränennasse Interviews darüber gegeben, wie sehr sie doch gelernt haben in diesen 44 Stunden und wie super das eigentlich alles war. Das war die haben sich so gefreut. So gefreut, dass sie die 50 an der Zahl mit 150 Nationalgardisten quasi von der Insel wieder entfernt haben. Ja, auch, ja. Ja, als ich gesagt habe, wir haben Platz, da habe ich doch nicht gemeint auf Sylt oder in München-Grünberg oder keine Ahnung, in Königstein oder Kronberg. Da habe ich doch gedacht, irgendwie Duisburg oder so, wo man die halt hintut. Mann. Ja, und wir wären keine Deutschen, wenn wir nicht glauben würden, an unserem Wesen könne auch diese Welt genesen. Wir haben hier Florian Sojabart Sedler von der Welt, der sagt, was die US-Republikaner mit Migranten anstellen, erinnert an Lukaschenko. Wobei ich das erste Mal halt die Innenseite meiner Hand flach meinem Gesicht nähern muss und dann mit einem klatschenden Geräusch gegen meine Stirn hauen. Weil ich meine, allein dieser Vergleich, Lukaschenko, also, wie soll ich dir das erklären? Lukaschenko ist nicht Gouverneur im gleichen Land, in dem auch Europa liegt. Verstehst du? Also, das ist nicht, wie soll ich es dir erklären? Weißrussland ist kein Bundesstaat von Europa? Vielleicht so? Weil ich glaube, du hast fundamental was nicht überrissen, Sojaboy. Weil, ja, ich. Ich meine, gewisse Parallelen gibt es, weil der Lukaschenko die halt auch einfliegen lassen nach Weißrussland, aber da hört es dann auch schon auf. Und Erdogan hat sowas natürlich nie gemacht, ne? Erinnern wir uns noch an die Bilder, die es nicht gab. Ne, damals an der türkisch-griechischen Grenze. Ne, wo der dann Milliardenzahlungen von uns nicht bekommen hat, weil das ist gar nicht passiert in der Türkei. Nee, Lukaschenko. Immer schön draufhauen. Republikaner setzen sich vehement gegen das in diesem Jahr dann auch vom obersten Gerichtshof kassierte Recht auf Abtreibung ein. Ursprünglich weniger aus Überzeugung, sondern aus politischem Opportunismus, wie die Historikerin Annika Brockschmidt in ihrem Buch Amerikas Gotteskrieger darlegt. Was? Historikerin? Ja. Potenzielle zukünftige republikanische Präsidentschaftskandidaten wie DeSantis oder Josh Hawley, Senator aus Missouri, beschreibt mancher Kenner der amerikanischen Konservativen in Hintergrundgesprächen schon mal als batshit crazy, vollkommen durchgedreht. Manches in der Partei hat längst absurde Züge angenommen. Ja, Betsy, ja, crazy hast Emotionen den nicht im Griff. Demokraten, ne? Überhaupt nicht, ne? Nee, ne? Da gibt es ja, gar keine Verrückten. Nee. Nein. Bei uns auch nicht. Nee. Also ich meine, es ist schon eine ziemliche Edgelord-Aktion gewesen, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Ganze der Gouverneur von Florida gemacht, aber der hat die nicht aus Florida hingeflogen, sondern aus Texas. Naja, gut. Also. Das ist schon eine gute Edgelord-Aktion gewesen, muss man wirklich sagen. Und ich meine, es ist halt doof, wenn man so mit Leuten umgegangen wird, als politische Marionetten. Ne? Aber wie gesagt, die Demokratische Partei in Amerika macht das ja auch in anderen Sachen. Und vor allem, was die Demokratische Partei mit Obdachlosen macht, ist genau das. Die sagen, wir können euch, also außer in Kalifornien natürlich, wir können euch hier nicht versorgen. Ab im Bus, ab in ein anderes Bundesland, dann haben wir kein Problem mehr damit. Ab nach Kalifornien. Überall. Die Straße voll kacken. Die Straße kackt sich nicht von alleine voll. Ach ja. Der Orban. Ja. Ja, man spricht ihm jetzt von der EU aus den Demokratiestatus ab und der Grund dafür ist angeblich die hohe Korruptionsrate im Land. Es ist so, dass er an Familienmitglieder oder so Aufträge vergeben hat, an den Schwiegersohn, soweit ich mich erinnere. Aber da kann man ja von der Leyen auch mal fragen, wie das bei ihr denn so war mit den Auftragsvergaben und so. Das ist ja eigentlich anders. Ja, abgesehen davon, aber ja, ziehen Sie das irgendwie durch jetzt mit Ungarn? Mal gucken. Also, ich frage mich auch, warum nehmen Sie die überhaupt erst auf in der EU? Das haben Sie da vorher sicher auch geprüft, ob die demokratisch sind. Und jetzt sind Sie das angeblich auch immer nicht mehr. Also, ich habe den Eindruck, dass da eine Kampagne hintersteckt, beziehungsweise dass sie die eben drücken möchten, dass sie irgendwann, keine Ahnung, die Gesetze auch dann einführen, die sie von ihnen eingeführt haben möchten oder also so. Also in diesem Artikel steht ja irgendwie auch drin, dass sie irgendwas Bestimmtes halt wollen. Und es gibt wohl auch irgendwelche Blitzgesetzgebungen, die sie da irgendwie durchbringen, wo sie das irgendwie, also im Bundestag ja, genau, ist es auch so eine drei Lesungen und so. Und bei denen ist das wohl Standard, dass sie das irgendwie so Nacht und Nebel dann irgendwie sofort nach Vorlage gleich abschließen oder so. Das klingt ja schon zumindest mal, also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich in diesem Artikel halt nur irgendwie lese, wieder so, ja, es ist halt pfui pfui und Aktivist XY sagt auch, es ist pfui pfui und deswegen ist es pfui pfui oder so, aber das waren ja schon ein paar Sachen, die ja man jetzt ja auch mal prüfen könnte oder so. Ne? Also, aber den Satz in einem Bericht vom Juli ist die Rede von einem Umfeld, in dem Risiken von Klientelismus, Günstlings- und Vetternwirtschaft in der hochrangigen öffentlichen Verwaltung nicht angegangen werden. Das ist ja auch nicht viel anders als RBB, Ja, das stimmt. Ja. Da Masken, muss ich ja. Maskengemauschel, Lobbyismus, das ist doch bei uns genauso. Und wenn, Genau, und wissenschaftliche Mitarbeiter im Bundestag. gerade auch was der Mamon eben gesagt hat, die von der Leyen, die weggelobt worden ist, damit sie der Untersuchung entgeht, ob sie vielleicht ihrem Kind einen Beraterjob zugeschanzt hat oder ob sie unser aller Geld mit vollen Händen rausgeschmissen hat für Beraterverträge. Guckt dir doch sowas an. Das ist doch nicht anders. Ne, also hier läuft alles super. Auslöser der ganzen Sache ist ja ähnlich wie in Polen gewesen, dass halt Richterposten halt auch irgendwie zu sehr von der Politik bestimmt werden, was ja in Deutschland auch so ist, wofür wir ja auch von der EU kritisiert werden. Allerdings werden wir nicht auf die Art und Weise kritisiert, dass gesagt wird, wir müssen jetzt diesen Sanktionsmechanismus durchsetzen. Das ist ja eine Sache, die hatte ich ja schon mehrmals darüber berichtet, die in den letzten Jahren in der EU quasi durchgesetzt wurde. Und meiner Meinung nach ist das Ziel nicht mal nicht mal, also erstmal natürlich Druck auf Ungarn auszuüben, dass sie weiter mitstimmen, weil sehr viele Entscheidungen ja unanimous gefällt werden müssen. Das heißt, alle müssen zustimmen, sonst findet es nicht statt. Und ein Teil dieses Demokratie-Mechanismus der EU ist ja, dass man erstmal die Gelder gekürzt bekommt, aber dass man in einem weiteren Schritt auch das Wahlrecht abgesprochen bekommt. So, und dann könnte man die Sachen durchwinken, die auch Ungarn rechtlich betreffen, ohne dass Ungarn da überhaupt mit abstimmen dürfte oder ihr Veto einlegen dürfte. Das genau. Meiner Meinung nach das Ziel. Oder Und der was ganze beschissene Selbstbedienungsladen fällt endlich auseinander. schon gesagt hat, wir sind in so einer Krisensituation, dass wir uns überlegen müssen, ob wir diesen Mechanismus nicht so abändern, dass nicht mehr eine absolute Mehrheit notwendig ist, sondern eine Einstimmigkeit notwendig ist, sondern dass wir mit absoluter Mehrheit entscheiden. Achso, die Sätze, die Sie da neu machen wollen, das betrifft Vergaberegeln unter anderem. Und ja, aber Vergaberegeln ist ja wieder direkt naheliegend, dass sie verletzt werden, dadurch, dass man irgendwie nicht die richtige Diversitätsquote einhält, etc. pp. Und Ja, das scheint jetzt ein Nachteil steht zu da sein. zumindest drin. Meiner Meinung nach geht Steht es da darum, nicht, aber ist ja unsere Erfahrung sozusagen, ne, die wir damit haben mit der. bequem ist. Die haben ja auch die internationale Mindestbesteuerung abgelehnt. Ne? Die halten sich nicht an gewisse Sanktionen, die aufgelegt worden sind gegenüber anderen Ländern. Und Ja, okay, Leute. es ist an sich schon sehr Es ist seltsam. schon relativ spät. Jetzt bitte nicht so sehr in die Ja. Mitte. Dies bedeutet es, das bedeutet es oder so. Bisschen Turbo. Ja, das war Mein auch sehr schön hier. Das ist, wir haben ja den Bundesverband der Zeitungsverlage, heißt es, glaube ich. Das ist ja das Ding, wo, glaube ich, der Herr Döpfner immer noch der Vorsitzende von ist und wo sie ja schon lange versuchen, ihn da wegzuköpfen. Also mit Sie meine ich jetzt. So Leute wie Zapp, das Medienmagazin, die auch mal gerne darauf hingewiesen haben, öffentlicher Rundfunk mag diesen BDZV ja sowieso nicht so gerne, weil das ja immer die sind, die ihnen alles da absprechen. Ne? Wenn es nach den Öffentlich-Rechtlichen gehen würde, dann wären sie ja schon lange vollumfänglich, halt auch als Zeitung und als was weiß ich nicht was, nur alles unterwegs. Und die sagen ja immer, nee, ihr seid Rundfunk und das müsst ihr auch so lassen. Das sind halt auch die das auch so durchgesetzt haben, dass ja der öffentliche Rundfunk quasi nur tagesaktuelle Berichte irgendwie ins Internet stellen darf und ansonsten das immer irgendeinen Sendebezug haben muss, damit es geht und auch, dass diese Sachen verschwinden nach einer gewissen Zeit. Und die haben sich jetzt hier zu so einer Veranstaltung ausgerechnet die Marina Weißband eingeladen und sagen dazu, Marina Weißband, Vorsitzende von D64, was auch immer das ist, über autoritäre Regime, Doppelpunkt. Sie setzen ein Narrativ und die Medien reagieren darauf, lassen sich zu sehr davon treiben. Mit den absurdesten Lügen gelingt es, den Namen lasse ich jetzt mal aus, unsere Diskurse zu steuern. Das untergräbt den Wahrheitsbegriff. Und das fand ich wunderschön, weil das ist ja genau das, was diese progressiven Leute von früh bis spät fordern. Die gehen ja gerade zu unseren Medien und regen sich tierisch auf, wenn ihre Narrative nicht eins zu eins erfüllt werden. Ne? Also, ich sage nur diese Frau Mahr, die wir vorhin schon hatten, ne, Ja, Biologismus und so, das strenges muss man Nehmen und unbedingt, so. und da riecht man sich dann tierisch drüber auf, wenn da irgendwie von abgewichen wird, wenn irgendwer dann sagt, nee, das ist gar nicht so und das ist anders, ne? Das ist ja dann ganz furchtbar. Und absurdeste Lügen, ja, gibt es da auch jede Menge. Ne? Also die Frau Weißband hatte ja auch damals mal irgendwie so ein Ding, wo sie irgendwie so irgendwie sich auch bei irgendwelchen Sicherheitsbehörden und so hat sie da irgendwie gesprochen und irgendwie so ein Video gemacht, wo sie über GEMA geht, die ganze Scheiße wiederholt hat. Ne, die ganzen absurden Lügen. Ja, Lügen hätte ich geglaubt. Absurde Lügen auch, aber nicht absurdeste. Das glaube Und ich schon nicht das mehr. Das ist irgendwie das. untergräbt den Wahrheitsbegriff. Also dieses ganze Genau. postmoderne Scheißdreckzeug, was die Progressiven da haben, das ist ja überhaupt von früh bis spät, dass der Wahrheitsbegriff verkehrt ist und anders sein muss und dass es ja gar keine Objektivität gibt und so weiter und so fort und dass das alles nur Machtstrukturen sind, die man hinterfragen muss und ändern muss und so weiter. Ne? Also. Ja, aber immer muss man auch mal merken, dass man zwischen den Definitionen hin und her geschubst wird, sozusagen. Als, dann, ja, so findet man da auch Die keinen Halt. Projektion ist einfach so unglaublich bei diesen Ja. Leuten. Also, Das ist genau das. das D64 ist übrigens das Zentrum für digitalen Fortschritt, steht da auch drunter. Das ist ein Verein von Okay. Medien- und Webschaffenden, die das Web und den digitalen Fortschritt besser machen und gestalten wollen. Also Fortschritt heißt Ja, jetzt ich 64, oder wie? übersetze das mal mit die richtigen Leute wegzensieren. Genau, genau, Kommt das genau. hin? Als Und hier die gemeinnütziger Verein. Marina Weichzeichner ist Co-Vorsitzende von dem Verein. Ja, genau, das war auch von mir. John Oliver und die Queen. John Oliver ist ja ein Engländer, der Jokes. bekannt geworden ist eigentlich als Daily Show-Korrespondent damals von, das war ja quasi die Heute-Show von Amerika, beziehungsweise da, wo sich die Heute-Show das abgeguckt hat. Und der hat auch seine eigene Sendung jetzt schon seit einer ganzen Weile und ist vor allen Dingen dadurch bekannt geworden, dann mit seiner eigenen Sendung, weil er dieses Meme von "Es ist das jetzige Jahr" für jeden Scheiß irgendwie verwendet hat, so als Argument irgendwie. Und der hat jetzt total harmlose Witze über die Queen gemacht, also eigentlich gar nicht so richtig über sie selber, sondern um das Drumherum oder so. Also er hat gesagt, wir müssen erstmal über das Vereinigte Königreich reden, was immer noch sich davon erholt von dem Schock, dass eine 96 Jahre alte Frau auf natürliche Weise ums Leben gekommen ist, war der eine Witz. Und der andere Witz war irgendwas mit Dominos, die irgendwie Rip the Queen geschrieben haben, also diese Pizzakette. Und gleichzeitig Aber irgendwie gute geschrieben hat, Idee, ey. jeder bei Dominos schließt sich an, dass wir das betrauern, dass die Queen Elizabeth gestorben ist. Und gleichzeitig haben sie noch rausgeschrieben, wenn du das liest, bedeutet das, dass du eine Pizza brauchst. Like es, um es zu bestätigen. Und darüber hat er irgendwie Witze gemacht. Die haben sie rausgenommen aus der Sendung. Ne? Also wirklich Ja. nichts, was jetzt irgendwie offensive wäre auf irgendeine Art. Ne? Und Für dich vielleicht nicht, du mit deiner harten Schale. ja, Naja, gut, wahrscheinlich aber nicht, oder? ich glaube, in Großbritannien machst du besser, wo man da keine Witze darüber ganz Ja, einfach aber es machen geht doch gar muss. nicht um in Großbritannien machst du keine Witze, also Nee, das ist ein Thema, wo das aufhört. ja, aber das ist ja noch nicht mal ein Witz auf ihre Kosten oder Wenn der so, Spaß oder fängt da auf an, ihre wo er reale aufhört, ne? Chemie. Es geht ja nur Ja, um das Drumherum. warte noch mal einen Monat oder so, bis diese Trauerperiode rum ist und dann werden die derbsten Witze darüber machen. Aber im Moment halt nicht. Verstehe ich auch irgendwo. Aber Nee, verstehe ich nicht. Glaube ich ich auch würde es auch nicht. nicht so Also. haben wollen. Aber ja, in Großbritannien gehen die Uhren, was das angeht, halt nun mal ein bisschen anders. Sie stellen sich auf 14 Stunden an, um an der Kiste vorbeizugehen. Okay, dann gehen wir zum nächsten. Ja, bei der Queen sind es manchmal ein bisschen empfindlich, das stimmt ja. So ein bisschen wie mit den Religiösen bei uns. Es sind Leute, die haben mit Anti-Monarchie-Bannern an diesem, die haben die ja durch halb Schottland gefahren, da oben, von Balmoral nach Glasgow. Und da waren Leute an der Strecke, die haben einfach nur Abolish the Monarchy hochgehalten und sind deswegen Landfriedensbruch angezeigt worden und einkassiert. Also die nehmen das nicht lustig im Moment. Ja. Ja, kommen wir zu dem Fall. Ganz interessantes Vorgehen. Es ist nicht sehr viel darüber bekannt, weil das alles der Geheimhaltungsstufe eigentlich unterliegt. Allerdings basiert das Ganze auf einer Information von einem Beteiligten, der an die Presse gegangen ist und die Niederschrift einer Vernehmung, die an die deutsche Presseagentur geleakt wurde. Es geht um einen Einsatz von der Bundeswehr, von Feldjägern der Bundeswehr in Hannover mal wieder. Heute halbe Sendung nur Hannover. Im März. Da ist Folgendes passiert. Da wurden die Feldjäger rausgeschickt worden, um halt mehrere verdächtige Personen des militärischen Abschirmdienst und andere Bundeswehrsoldaten anscheinend zu verhören. Und sie seien informiert worden, dass es sich um die Bekämpfung rechtsradikaler Strukturen innerhalb der Bundeswehr geht, sowie um mögliche Verbindungen in die Rockerszene an mehreren Orten Deutschlands. Einer der Beteiligten hat die Vorgesetzten wegen des Verdachts eines Dienstvergehens angezeigt. Bei der Vernehmung vermeldete der Berufssoldat bereits am 10. August Bedenken gegen Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit des Einsatzes, der als geheim eingestufte Übung angesetzt worden sei. Soll eine Übung gewesen sein, war aber ein tatsächlicher Einsatz. Punkt 1. Dann waren sie bewaffnet im Inland unterwegs, was nicht so geht. Bei Ankunft am Einsatzort in Hannover am 7. März sei den Militärpolizisten deutlich geworden, dass es sich um einen scharfen Einsatz im Inland handelt, also mit Bewaffnung auch. Und der Hauptfeldwebel sagt weiter aus, er habe einen Angehörigen seiner eigenen Kompanie unter den Zielpersonen ausgemacht und erklärt, dass er einen Zugriff, wie er erfolgen sollte, nicht für verhältnismäßig halte. Ein anderer Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienst hat erklärt, die Zielperson habe keinen Dreck am Stecken, man wolle sie aber gezielt unter Druck setzen und vor den Bug schießen, um über ihn an Informationen zu den anderen Personalien zu gelangen. Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte auf Anfrage, eine etwaige Anzeige oder Selbstanzeige dürfe das Ministerium zur Wahrnehmung der Persönlichkeitsrechte weder bestätigen noch dementieren. Also, es ist ein sehr undurchsichtiger Fall, wo auf jeden Fall was schiefgelaufen ist, wenn die beteiligten Soldaten selber schon da sagen, ja, das ist hier aber nicht verhältnismäßig, was passiert. Es sind Weil Einschätzungen sicher nicht Bundeswehr darf verhältnismäßig. ja nicht im Inland eingesetzt werden, theoretisch. Und das Ganze war als Übung deklariert, offiziell war aber keine Übung. Also, mal gucken, ob da noch mehrere Informationen ans Tageslicht kommen oder ob das Ganze einfach unter dem Mantel der Verschwiegenheit nicht weiter aufgearbeitet werden kann, aber ich sage nur, es ist schon bedenklich, was da teilweise läuft. Wer muss da eigentlich zurücktreten? Innenministerin oder Verteidigungsministerin? Ja, eher Am besten Verteidigungsministerin, oder? alle. Am besten Faeser auch alle. mit. Und gleich noch der Innenminister von Niedersachsen kann auch direkt mit zurücktreten. Ist mir recht. Ja, und. Ja, die Rand Corporation, ein Ja, Moment, US-amerikanischer. Moment, Moment, Moment mal. Hier war doch auch noch irgendwie dieses Ding da drin, dass sie auch irgendwie gesagt hatten, das wäre irgendwie zur Einschüchterung von dem irgendwie gedacht gewesen oder so, damit der dann irgendwie andere Leute dann irgendwie verpfeift oder so. Genau. Das fand ich auch noch ganz Er sollte gezielt interessant. unter Druck gesetzt werden, obwohl er, also einer der, also ja, wie gesagt, ich lese es nochmal vor, ein militärischer Abschirmdienstmitarbeiter habe erklärt, die Zielperson habe keinen Dreck am Stecken, man wolle sie aber gezielt unter Druck setzen und vor den Bug schießen, um über ihn an Informationen zu den anderen Personalien zu gelangen. Ja. Nicht recht. Also wie Das gesagt, ist auch nicht einiges richtig. komisch gelaufen und sollte eigentlich so nicht stattfinden, aber ja, ne, alles geheim, als geheim eingestuft und Persönlichkeitsrechte und Verschwiegenheitserklärungen und ne, da gibt es nur Whistleblower, die es da anscheinend gegeben hat. Ja. Tja, ja. Fake Rand Report on Weakening Germany. Ja, da hat ein mehrseitiges Dokument, ein vermeintliches Dokument, hat die Runde gemacht letzte Woche. Und Rand Corporation, der US-amerikanische Think Tank, der hat sich bemüßigt gesehen, hier einen Dementi rauszugeben. Nein, das ist Fake und a supposedly leaked Rand Report about a bizarre US conspiracy to weaken Germany is fake. Und wenn ihr was Echtes lesen sollt, lest euch auf der Webseite durch. Mehr sagen sie nicht dazu. Also ich würde sagen, Und nicht fake, aber dass Deutschland Weakening ist, das ist nicht fake, würde ich sagen. ja, also die Rand Corporation hat einen gewissen Ruf, sage ich jetzt einfach mal, einen nicht so guten. Die sind sehr hawkisch, die sind sehr Also dieser Report, da wir jetzt ja wissen, dass er fake ist, kann ich ja kurz darauf eingehen. In groben Zügen geht es darum, die wirtschaftliche Situation in Amerika ist schlecht. Wie kann man die wirtschaftliche Situation in Amerika verbessern, indem man Europa schwächt, weil es dann zu Liquiditätsabschlüssen in Europa kommen würde? Ja, mittelfristig könnten sich die kumulativen Vorteile aus Kapitalflucht, neu ausgerichteten Logistikströmen und verringertem Wettbewerb in Schlüsselindustrien auf 7 bis 9 Billionen US-Dollar, also Trillionen, also tausend Milliarden, belaufen. Und wie schwächt man Europa, indem man Deutschland schwächt? Und wie schwächt man Deutschland, indem man die industrielle Basis von Deutschland schwächt? Und wie macht man das, indem man die Abhängigkeit von Russland ausnutzt? Und wie kriegt man Russland gegen Deutschland in Stellung, indem man in der Ukraine so lange stichelt, bis Russland sich bemüßigt fühlt, in der Ukraine was zu machen und Deutschland dann quasi als Gegenpartner, als Europa und mit Deutschland an der Spitze als Gegenpartner zu Russland etabliert, dass da halt die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zerbrechen. Und das ist so die Theorie, die in diesem Paper geschrieben wird. Jetzt noch ein spicier Satz, der da drin steht. Wie gesagt, wir wissen ja, dass es fake ist, deswegen kann ich es gerne auch vorlesen. Voraussetzung dafür, dass Deutschland in diese Falle tappt, ist die führende Rolle der Grünen und anderer Ideologen in Europa. Die deutschen Grünen sind eine stark dogmatische, wenn nicht sogar mit religiösem Eifer bewegte Bewegung. Das ist etwas komisch übersetzt vom. Ich habe das deutsche Original nicht gefunden, deswegen habe ich es rückübersetzt. Was es recht einfach macht, sie dazu zu bringen, ökonomische Argumente zu ignorieren. In dieser Hinsicht übertreffen die deutschen Grünen ihre Pendants im Rest Europas. Persönliche Eigenschaften und die mangelnde Professionalität ihrer Führungspersönlichkeiten, allen voran Annalena Baerbock und Robert Habeck, legen nahe, dass es ihnen fast unmöglich ist, Fehler einzugestehen, um rechtzeitig das abzuwenden. Und so weiter und so weiter. Das Ja, war der jetzt Mangel aber an. aus dem Fake-Report. Ja, alles fake, ne? Okay. Das habe ich ja gesagt. Ja, ne, also hat ja mit der Realität alles nichts zu tun. Der Mangel an Professionalität der aktuellen deutschen Führung wird in Zukunft keinen Pushback zulassen, auch wenn die negativen Auswirkungen der gewählten Politik deutlich genug werden. Die Partner in der deutschen Regierungskoalition werden ihren Verbündeten einfach folgen müssen, zumindest so lange, bis die Last der wirtschaftlichen Probleme größer ist als die Angst, eine Regierungskrise heraufzubeschwören. Ja, alles fake. Ne? Alles fake. Windkraft. Katzen und Vögel. Ja, apropos alles Fake, Katzen. Oh, Mr. Peterson kommt rein, wenn es um ihn geht. Das ist ja auch mal nett. Hier Bayern 24 sagt, jährlich kommen zehntausende Vögel durch Windräder zu Tode. Eine der größten Bedrohungen geht jedoch vom liebsten Haustier der Deutschen aus, der Katze. Und dann haben wir hier eine Grafik, die sagt, tote Vögel durch Katzen 200 Millionen, tote Vögel durch Windräder 100.000. Das hat nicht lang gehalten. Haben Oh wir mein Gott. das Dementi auch noch? Chris, ich weiß es gar nicht. Doch, da. Das war dabei, Ja. ja. Also hier haben wir den Korrekturtweet, nämlich auch von BR24 natürlich. Wir haben eine Grafik zum Thema Vogelsterben und Windräder offline genommen. Die Zahlen waren für einen Vergleich nicht ausreichend überprüfbar. Dies hatten wir bereits in einer internen Recherche ermittelt. Das haben sie recherchiert, ne? Aus dem Fernseher. Das Da kommen wir noch ist zu. Aber nicht das hier. Also wir hatten das bereits vorher recherchiert, aber wir haben es trotzdem mal rausgetwittert, ne? Das sind die Qualitätsmedien, für die ihr 1836 zahlt. Wir haben das schon mal recherchiert, aber wir haben dann das, was wir recherchiert haben, haben wir dann doch verworfen, weil ja. Sehr gut. Wunderbar, wir retten die Welt mit Katzenvergleichen und Vögeln. Ja, als Mit diesen Praktikant Katzen. so eine Grafik findet im Papierkorb, dann veröffentlicht man hier erstmal, ne? Ist klar. Also ich meine, wenn du ein Tortendiagramm hast mit 99% auf der einen und 1% auf der Ja. anderen Seite, ja, warum das dann überhaupt benutzen? Was hat das für eine Aussagekraft? Aber egal. Kommen wir zu Wir retten den Planeten weiter. Und zwar, wie machen wir das? Mit Geoengineering. Ja, das gibt ja immer mehr Konzepte. Ne? Wir hatten ja das eine Konzept auch mit irgendwelchen Spiegeln, die in die Erdumlaufbahn geschickt werden, dass Sonnenlicht reflektiert wird, dass es den Planeten abkühlt. Hier haben sie sich was anderes ausgedacht. Und zwar, wir können mit 120 riesigen Tankflugzeugen am Nord- und Südpol durch die Hemisphäre fliegen und dort in 43.000 Fuß Höhe kleine Aerosole und weitere kleine Materialien, die dann in der Luft schweben, aussetzen. Und das könnte dazu führen, dass sich die Temperatur am Süd- und am Nordpol um 2 Grad pro Jahr abkühlt. Und das hätte dann auch einen dynamischen Effekt, dass es den ganzen Rest des Globus auch mit abkühlen würde. Es würde weniger Eis schmelzen, die Ozeane würden weniger steigen. Und das Ganze kostet nur 11 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ja ein Schnäppchen. Man braucht nur 125 Flugzeuge. Die können das dann, die können halt erst im Norden, dann im Süden fliegen. Ist wunderbar. Und ja, das ist natürlich nur, man muss natürlich weiterhin CO2 sparen und weniger Treibhausgase, aber es ist wenigstens eine Symptombekämpfung, dass wir den Planeten ein bisschen runterkühlen können, bis wir endlich alle nur noch mit dem Elektroauto fahren, was mit Kohleenergie geheizt wird. Oder so. Ne? Ja, Geoengineering gibt's, läuft, und das ist ein ernsthafter Vorschlag, der jetzt ernsthaft diskutiert wird. Und ja, kann ja gar nichts schief beigehen, ne? Irgendwie da irgendwelche Aerosole rauszuhauen in der Atmosphäre. Was soll da schief gehen? Wird alles genauso laufen, wie es plant. Ja, genau, es gibt günstigere Methoden, also sanftere Methoden. Die kann man ruhig mal ein bisschen ausprobieren, aber ich bin ja auch gar nicht der Meinung, dass es jetzt schon so heiß ist. Aber wenn es denn soweit sein sollte, dann kann man vielleicht auch erstmal konventionell irgendwas machen, dann mit CO2 arbeiten, weil das dauert ja schon ein bisschen länger, bis man das so aus der Atmosphäre kriegt. Und dann, ja, noch an dieser Stelle wieder. Es ist schon fortgeschrittene Zeit. Ich will hier jetzt nicht noch die ganze Atmosphäre durchdiskutieren. Ja, ich finde es so lustig, dass Geoengineering jetzt mittlerweile ein Mainstream-Thema geworden ist. War ja vor ein paar Jahren auch. Unsere Sendezeit muss schrumpfen statt wachsen. Genau. Ja, die Ulrike Herrmann, da gehe ich jetzt auch mal ganz schnell durch. Einfach nur ein paar Knaller. Ne? Blendet die ist so. Die Menschheit fackelt ihr zu Hause ab, weil Klimaschutz nur möglich ist, wenn wir den Kapitalismus abschaffen. Der Kapitalismus war außerordentlich segensreich. Mit ihm entstand das erste Sozialsystem in der Geschichte, das Wohlstand erzeugt hat. Vorher gab es kein nennenswertes Wachstum. Die Menschen betrieben eine eher kümmerliche Landwirtschaft, litten oft unter Hungerkatastrophen und starben im Durchschnitt mit 35 Jahren. Deswegen bitte alles wieder zurückfahren. Der Kapitalismus hat eine fundamentale Schwäche. Er benötigt Wachstum, um stabil zu sein. In einer endlichen Welt kann aber nicht unendlich wachsen. Momentan tun die Westeuropäer so, als können sie 3 Planeten verbrauchen. Ja, die Berechnungen sind eher, wenn alle den europäischen Lebensstandard hätten, aber egal, hört sich gut an. Wenn wir alles auf Windräder umstellen wollen, dann brauchen wir auch 3 Planeten für. Nur so ja, allein. Ne? Und ja, müssen wir noch ein bisschen Luft von anderen Planeten irgendwie importieren oder so. Ja, grünes Wachstum ist jedoch eine Illusion, denn der Ökostrom wird nicht reichen. Oh, diese Aussage mag zunächst überraschen. Schließlich schickt die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde, als sie 8 Milliarden Menschen benötigen könnten, wenn sie alle den Lebensstandard der Europäer genießen könnten. Aber das funktioniert nicht. Um Flauten und Dunkelheit vorzusorgen, muss Energie gespeichert werden. Entweder in Batterien oder als grüner Wasserstoff. Ne, weil die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer. Sowieso nur 20% Ausbeute pro Jahr. Egal, dieser Zwischenschritt ist so aufwendig, dass Ökostrom knapp und teuer bleiben wird. Wenn die grüne Energie reichen soll, bleibt nur grünes Schrumpfen. Wir brauchen eine ökologische Kreislaufwirtschaft, die so aussehen könnte, dass nur noch so viel verbraucht wird, wie sich recyceln lässt. Also quasi gar nichts. Weil wie viel Recyclingquote haben wir? 10-15%? Das macht die Natur schon mit dem Recyceln. Das dauert ein bisschen. Tja, aber das wird alles gar nicht so schlimm. Stichworte sind unter anderem Tauschwirtschaft, Konsumverzicht, Arbeitszeitverkürzung. Ja. Wie? Oder bedingungsloses Grundeinkommen. Woher? Sagt sie nicht. Ist egal. Man würde nur noch regionale und saisonale Produkte nutzen, könnte Freunde treffen, notwendige Reparaturen selbst vornehmen und Kleider nähen. Ja, die meisten Gebrauchsgegenstände würde man mit den Nachbarn teilen, zum Beispiel Rasenmäher, Bohrmaschinen, Spielzeug oder Bücher. Geht alles jetzt nicht, ne? Geht ja, ist jetzt alles verboten per Gesetz, ja, ne? Per Kapitalismus Enforcement Gesetz. Muss das kaufen. Genau. Verboten, ja. Glücklich sein. Juhu. Aber natürlich, man kann nicht alles in Handarbeit machen. Auch die Degrowth-Bewegung schätzt die Maschinen, die der Kapitalismus entwickelt hat und die das Leben so bequem machen. Waschmaschinen, Computer und Internet sollen bleiben. Aber nur für die Elite, oder wie? Niemand muss fürchten, dass wir weder in der Steinzeit landen, doch, und in Höhlen wohnen, wenn der Kapitalismus endet. Puh, wird alles wunderbar. Würden wir auf die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung verzichten, wären wir immer noch so reich wie 1978. Ja, damals war die Welt ja ein wunderbarer Ort. Und da waren ja auch nicht so viele Menschen wie jetzt. Und der Reichtum würde natürlich auch super gleich verteilt werden und es würde sich nicht noch mehr konzentrieren auf ein paar Personen. Nein, nein, nein, nein. Ja, selten wird gefragt, wie man eigentlich aus einem wachsenden Kapitalismus aussteigen soll, ohne eine schwere Wirtschaftskrise zu erzeugen und Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Es fehlt die Brücke aus der dynamischen Gegenwart in eine statische Zukunft. Und hat sie Lösungsansätze dafür? Statische Zukunft? Wer will denn eine statische Zukunft? Es wird Millionen Menschen werden in die Arbeitslosigkeit, wir haben die Tauschwirtschaft, wir leben wieder in Höhlen. Ach nee, das war jetzt Polemik. Um sich dieses grüne Schrumpfen vorzustellen, hilft es, vom Ende her zu denken. Wenn Öko knapp bleibt, sind Flugreisen und private Autos nicht mehr möglich, weil sie zu viel Reich verbrauchen. Ja. Hello, stupid, ist doch klar, dann machst du es einfach nicht mehr. Außerdem, Banken werden ebenfalls weitestgehend obsolet, denn Kredite lassen sich nur zurückzahlen, wenn die Wirtschaft wächst. Also warum Kredite? Wofür brauchen wir Kredite? So absoluter Blödsinn. In einer klimaneutralen Wirtschaft würde niemand hungern, nein. Aber Millionen von Arbeitnehmern müssten sich umorientieren. Also doch, die Millionen von Arbeitslosen. Hm? Aber niemand würde hungern. Weil es würde sehr viel mehr Arbeitskräfte in der ökologischen Landwirtschaft und auch in den Wäldern benötigt, um die Folgen der Klimakrise zu lindern. Also ja, alle wieder aufs Feld. Die holen nicht mehr als 50% dann raus. Das ist wir gehen alle in den Wald. Ja, genau, und dann ernten wir da. Was denn? Ja, lass mich in Ruhe, Kapitalist. Ich gehe in den Wald, hat ja. Ulrike gesagt. Ich muss jetzt hier die Wurzel kauen. Diese Sicht auf die Zukunft mag radikal erscheinen. Der Name Herr Mann ist ja ultra patriarchisch. Also ich glaube nicht, dass das so gut wird mit der Utopie von Hermann. Hermann, befiehl, ich folge dir, oder was? Nee. Die Sicht auf die Zukunft mag radikal erscheinen, aber sie ist alternativlos. Sonst geraten wir in eine Heißzeit. Tolles Wort. Der Rückbau des Kapitalismus muss geordnet vonstatten gehen. Ja, weil sonst hätten wir Millionen von Arbeitslosen. Nee, die haben wir sowieso, aber ist egal, geordnet. Zum Glück gibt es bereits ein historisches Modell. Die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Juhu! Super. Und das mit dem Ordnungssinn ist uns aber, ne? Ja. Und sie ist Churchill, oder wie? Tja, sie mussten ihre Wirtschaft komplett aufs Militär ausrichten. Sie mussten die Herstellung von Konsumgütern herunterfahren, ohne dass die Bevölkerung hungerte. Ja, doch, die hat gehungert, aber egal. Es entstand eine Planwirtschaft, die bemerkenswert gut funktionierte. Mhm, Kommunismus, ich höre dir trapsen. Es gab keinen Mangel, aber es wurde rationiert. Genau. Es gab keinen Mangel. Aber es wurde rationiert. Ja, das auch, aber es gab keinen Mangel, ja. Aber ich meine, wir müssen natürlich... Es gab ein paar weniger Leute dann. Genau, irgendwann gibt es weniger Leute, dann gibt es auch keinen Mangel mehr. Problem gelöst, genau. Ja, aber manche bösen Zungen behaupten, dass andere Länder es sogar ausnutzen könnten, wenn wir unsere Treibhausgase reduzieren. Dieses Misstrauen ist verständlich, verkennt aber, dass fast alle anderen Staaten unter der Klimakatastrophe noch weit stärker leiden als Deutschland. Es liegt in ihrem Eigeninteresse, die Treibhausgase ebenfalls zu reduzieren. Auch Problem gelöst. Passiert einfach automatisch. Ne? Weil, ja, den Rest lasse ich einfach mal weg. Ja, es ist wenn Klimaschutz gelingen soll, müssen vor allem die Reichen verzichten. Genau. Die nächste Epoche wird eine Überlebenswirtschaft sein. Ja, wir kämpfen ums Überleben. Jo. Ja, Ulrike Herrmann, ja, ich möchte nicht in deiner Zukunft leben, Verzeihung. Ja, aber jetzt ist auch klar, wieso sie bei der Bank so wohl gelegt und da wahrscheinlich so, dass sie sich was anderes gesucht hat. Mann. Das ist ein Hardcore-Text, ich sag's. Ja, allerdings. Aber ich meine, gut, das ist die Taz, ne? Dass sie so ein bisschen so argumentieren, ist ja noch ein Hardcore-Zieger, aber ja, eigentlich, sie kennst du doch eigentlich besser aus und müsstest es besser wissen, finde ich. Also ihr wisst, was ihr tun müsst. Einfach ja, gehorchen vor allen Dingen. Am besten einfach sterben. Ja, und hört nicht so auf so böse Leute wie die Frau Wagenknecht. Ne? Also ich meine, politisch gesehen bin ich an sich relativ weit von ihr entfernt. Ne? Aber sie fällt in letzter Zeit halt als kritische Stimme auf, was man ja, wo sich nicht wieder zu trauen in der politischen Position, wo sie ist. Ja, ist sie relativ weit hoch in der politischen Rangordnung, auch wenn sie bei der Linkspartei ist trotzdem. Viele Leute hören auf sie, hat ein großes Publikum und ja, deswegen darf man keine Gelegenheit auslassen, um ihr irgendwas anzudichten, ne, weil sie fällt mit russlandfreundlichen Aussagen auf. Das geht natürlich gar nichts. Ne, und in einem Video hat sie das Foto eines Tweets vom Parteikollegen Bodo Ramelow eingeblendet, in dem er eine Verhandlung Deutschlands mit Russland über die Lieferung von günstigem Erdgas ablehnt. Oho, aber was ist da? Die Sprache der Anzeige passt sich bei Twitter der Spracheinstellung der Person an, die den Tweet sieht oder einen Screenshot macht. Und die Datumsanzeige unter dem Beitrag, die ist auf Russisch. Ach, da haben wir sie gefunden. Ja. Aber nee, vielleicht ist es doch alles anders, weil die Frau Wagenknecht, man muss ja jetzt nicht glauben, sagt, nein, meine Wochenschau wird nicht von Agenten Putins bebildert, sondern von einer russischstämmigen Mitarbeiterin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt und mich bei Schnitt und Illustration des Videos unterstützt. Ja, und... ne, aufgeklärt. Ihre Wortwahl des Wirtschaftskrieges und ihre Forderung nach Verhandlungen mit Putin stoßen regelmäßig auf Kritik. Danke, dass ihr das nochmal erwähnt, weil es geht ja mal gar nicht. Meine Güte, direkt einsperren am besten, oder? Ja, das böse Wort Wirtschaftskrieg, wie konnte sie nur. Finde ich lustig, ja. Ich meine, okay, ist ein ziemlicher Medienfail und mit sowas muss man dann rechnen. Allein die Shitposter haben da natürlich einen schönen Tag bei gehabt, aber ich meine, die Leute meinen es ja ernst. So, ja, da haben wir sie. Jetzt haben wir den Beweis, so nach dem Motto. Ja, kann sein. Mhm. Alles klar. Ich meine, die war auch schon immer russlandfreundlich. Die Linkspartei ist die Nachfolgepartei von der SED. Wen wundert das dann, dass sie so ein bisschen russlandfreundlich im Unterton generell sind? Ja, Medienstaatsversagen. Hier ein etwas älterer Fall. Der Udo Voth, ne, das war vor 10 Jahren, ist er in einen Finanzskandal involviert gewesen. Der ist der Unterhaltungschef vom MDR gewesen. Der hat so Sachen wie verschiedene Lagershows im Fernsehen etabliert. Vielen Dank übrigens dafür. Aber nee, dafür steht er nicht vor Gericht. Auch nicht dafür, dass er Florian Silbereisen entdeckt und zu deutschlandweitem Ruhm verholfen hat. Sondern er hat gewisse ambitionierte Fernsehprojekte machen wollen. Ne? Zum Beispiel... was war das? Er wollte ein Format machen, Wir sind überall, und der wollte dann für die Doku-Reihe um die Welt reisen und ostdeutschen Auswanderer in fernen Ländern besuchen, um zu zeigen, ja, also so als Unterhaltungsformat, Wir sind überall, wir Ossis sind überall, so nach dem Motto. Oder wir Mitteldeutschen, keine Ahnung. Viele der Anklagepunkte, die Pfoten gesteht, beziehen sich auf dieses Projekt, weil, was hat er gemacht? Er hat sich von Leuten Geld geliehen, um solche Sachen zu finanzieren. Im vollen Wissen, dass er das Geld nie zurückzahlen kann. So, und da geht es um mehrere fünfstellige Summen, die er sich unter anderem auch von Florian Silbereisen geliehen hat und manchen anderen Bekannten, die in Produktionsfirmen waren, und 5.000 auch von einem anderen Freund. Und das Geld konnte er halt nie zurückbezahlen, wusste er vorher auch schon. Um die Löcher zu stopfen, hatte sich der Fernsehmanager bis zu seiner Entlassung im Jahr 2011 in ein Gewirr aus Darlehen verstrickt, was immer größer wurde. Also hat sich bei einem Geld geliehen, um den anderen teilweise zurückzuzahlen, aber am Ende ist er halt auf einer hohen fünfstelligen Summe sitzen geblieben, die er nicht zurückmachen kann. Warum aber gaben ihm Manager und Produzenten Geld? Gab es etwa Sendezeit oder andere Vorteile im Gegenzug? In Voths Geständnis heißt es dazu, die Darlehensgeber hatten keine Vorteile, nur Schäden. Natürlich. Ich meine, ist doch klar, der ist so ein netter Typ. Ich meine, man sieht ihn jetzt hier nur von hinten und mit Maske, aber es ist so ein Sympath, den gibt man doch gerne Geld, ohne Gegenleistung. Ja. Ja, und der MDR hat ihn gefeuert. Zum weil, Schlager, wahrscheinlich. Ja, genau. Zum Schlager. Er hat gegen Dienstanweisungen verstoßen beim MDR, den Sender finanziell geschadet. Insbesondere litt das Ansehen des Senders. Und ja, jetzt wurde der Gerichtsprozess wurde immer wieder verzögert, weil er gesundheitliche Probleme hat. Und es ist ein etwas älterer Fall, aber ja, ich meine im Moment, ne, ich meine uns öffentlich-rechtliche, ne, der hat wenigstens mal keine Gelder vom Beitragszahler veruntreut. Aber selbst die Gelder vom Beitragszahler haben nicht ausgereicht, um eine mittlere fünfstellige Summe für so eine Fernsehproduktion darzustellen. Was ich nicht ganz verstehe. Wo fließt das Geld wohl hin, ne? Was ich nicht ganz verstehe, wenn er wirklich sich hat bestechen lassen, warum kommen dann hinterher Leute und wollen das Geld zurückhaben? Also eine Bestechung ist ja normalerweise kein Darlehen. Hier, leih mir 50.000 Euro und der Silbereisen darf hier auftreten oder was? Ja, also wie gesagt, etwas undurchsichtig. Wie da der Fall ganz genau ist, weiß man nicht. böse Zungen behaupten, es könnte solche Konstruktionen geben, um sich Gefälligkeiten, Sendeslots oder sowas zu erkaufen. Vielleicht ist ja diese Gegenleistung auch nicht geflossen und deswegen wird das Geld zurückgefordert. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Porno-Deepfakes per Knopfdruck. Yeah, 2022, fuck yeah. Im Endeffekt geht es hier darum, dass mehrere Face-Swapping-Unternehmen untersucht wurden. Von Netzpolitik und wer war das noch? Spiegel. Spiegel, ja. Spiegel und Netzpolitik. Und die haben halt bei mehreren Anbietern gefunden, dass wenn man sich da einen bezahlten Account macht, dass dann im Endeffekt das Material nicht mehr gesichtet wird und man im Endeffekt machen kann, was man will. Und teilweise die Infrastruktur sogar schon so da war, dass man halt schon so Templates von irgendwelchen Pornos hatte, wo man dann einfach nur noch, also in der App schon Templates von Pornos hatte, wo man dann einfach nur noch das eigene Bild hochladen musste, beziehungsweise das Bild, was man verwenden wollte. Und damit wurde teilweise sogar aktiv geworben im Ausland, nicht in Deutschland. Ne, so nach dem Motto, keine Ahnung, hat sie dich verlassen, jetzt deine schönsten Erinnerungen nochmal nachstellen oder irgendwie sowas. Und ja, einfach nur ja, interessant, ne? 2022, fuck yeah. Ne? Was, weiß das klingt ja für mich, also für mich ist das ein bisschen problematisiert. Für den, ne? Keine Ahnung. Ja, also, fein ist das ja. Könnt ihr euch nicht mit strafbar machen mit sowas, nur so ganz nebenbei. Ja, das ist richtig. Und ich meine, aber den Artikel trotzdem, da kommt irgendwie hier diese von Hate Aid, die darf der sich natürlich da wieder dazu äußern. Mhm. Klar, Frauen am meisten betroffen. Ja, aber das weil die natürlich wieder, ich befürchte auch, wenn du das dann sowas verbieten wollen, dann machen sie da irgendwelche technischen Schranken rein. Die das wieder als Gewalt verhindern und so. Ich denke, die sehen wieder diesen Komplex Revenge Porn. Ja, genau, das auch. Ja, nichts anderes. Das, ja, und das läuft so nicht, Saleratus. Das kannst du gerade vergessen. Ich zeig dich an. Anzeige ist raus. Komm her. Und ich meine, ihr dürft nicht vergessen, die ganzen armen Onlyfans-Leute, ja, die können gar kein Geld mehr verdienen, wenn die Leute sich ihre Pornos selber machen. Und Deepfakes können für Pornodarstellerinnen ein finanzielles Problem darstellen. Oh, weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue eine Maschine, die Deepfake Badewasser herstellen kann. Ja, die Sprecherin Igit Aydin der European Sex Workers Rights Alliance. Igit Aydin? Okay. Ja, ja, okay, okay. Igit heißt sie mir vorne? Igit. Igit. Okay. Y. Stell dir vor, die würde mit Nachnamen auch noch Igit heißen. Igit, Igit, Igit. Oder Igit. Aber mit Y. Ja. Wenn es viele kostenlose Deepfakes gibt, möchten Kunden möglicherweise nicht für exklusive Inhalte zahlen. Oh ja. Tragisch. Oh, keine Behelfsprostitution mehr. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja. Okay, ganz schnell zum Thema Cannabis-Legalisierung. Neun Seiten Substanzlosigkeit. Ja, ich hatte auch mal darüber gesprochen, es gibt gewisse internationale Abkommen, Hauptsache Terrorismusbekämpfung und Geldwäschefinanzierungssachen, die einer Legalisierung in Deutschland entgegenstehen würden. Da gab es jetzt wieder ein neues Gutachten, in Anführungszeichen, was jetzt die Runde gemacht hat, was auch auf mehreren Headlinern was jetzt war. Es war eigentlich ein altes Gutachten, es war ein sehr dünnes Gutachten. Der Autor beschreibt das hier als Ausarbeitung, nicht mal als Gutachten, weil es halt so substanzlos war. Es wurden nur ein paar relevante Sachen gemacht. Da gab es einmal das Schengener Durchführungsübereinkommen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Da geht es halt darum, dass man halt nicht grenzüberschreitend mit Rauschmitteln handeln darf zum Geld verdienen mit Gewinnerziehungsabsicht und so weiter. Dann gibt es eine europäische Gerichtshofentscheidung. Du heißt Bex oder Moskowskaja. Oder? Ja, ja. Dann gibt es eine EuGH-Entscheidung. Da ging es darum, dass der Maastrichter Bürgermeister nicht wollte, dass ausländische Leute in Coffeeshops gehen dürfen, um dort einzukaufen. Und das war mit dem Rechtscharakter belegt, dass da es eine Sonderregelung in den Niederlanden gibt, die das erlaubt, beziehungsweise nicht kriminalisiert, aber es ist ja weiterhin verboten, aber es wird nicht geahndet, es wird nicht kriminalisiert, ist es auch zulässig, so eine Vorschrift zu machen. Das wird in dieser Ausführung so interpretiert, dass es eine weitere Hürde für Deutschland wäre. Allerdings, wenn es ein deutsches Gesetz gibt, das explizit für den privaten Gebrauch legal macht, dann würde diese Entscheidung des EuGHs dann nicht mehr zutreffen, meint der Autor hier. Und dann gibt es noch den Rahmenbeschluss 2004 aus dem Jahr 1990. Der heißt nur 2004. Da geht es um Kriminalisierung von Taten in Verbindung mit illegalem Handel mit Drogen. Das ist diese völkerrechtliche Relevanz. Das hätte nur europarechtlich bzw. völkerrechtlich eine Relevanz, wenn Deutschland einen Sonderweg geht und es wird in Deutschland legalisiert und es wird in anderen Ländern nicht legalisiert, weil dann könnte man darauf pochen, dass andere europäische Länder einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Deutschland hätten. Und das ist der einzige Punkt, wo explizit diese ganze Sache dran kippen könnte. Sag mal, ist dieses Portugal nicht auch in der EU? Da ist es auch nicht legal, es ist auch entkriminalisiert. So. Deutschland wäre verpflichtet, den grenzüberschreitenden Handel mit Cannabis, also insbesondere seinen Ausfuhr, zu unterbinden, klar. Aber die... So, das wäre dann wieder im Kontrast zu freier Grenzen, freier europaweiter Handel und so weiter und so fort. Das ist so die einzige wirkliche Hürde, die es da gibt an dieser ganzen Sache. Und das hat völkerrechtlichen Charakter, weil es europäisches Recht ist. Aber wenn man jetzt sagt, Cannabis ist völkerrechtswidrig, das stimmt nicht. Wird Cannabis anders als in den Niederlanden tatsächlich und umfassend legalisiert, so wäre es eine europarechtswidrige Ungleichbehandlung von nicht-deutschen EU-Bürgern, wenn ihnen der Zugang zu diesem legalen Cannabis verwehrt würde. Aber man darf es nicht über die Grenzen bringen, zur Gewinnerzielungsabsicht. Diese beiden Sachen, die muss man irgendwie in Einklang bringen und dann kann es in Deutschland auch legalisiert werden. Das für die ist Leute, jetzt aber auch die erste Alter, Antwort sozusagen hier, oder? Das ist doch der lowest level, auf dem da geantwortet werden kann. Also, wenn ich überlege, wie viele Gesetze die geändert haben, um diese Covid-Nummer durchzudrücken, ja, dann kann das doch nicht im Weg stehen, diese Pille-Palle da. Ja, diese ganzen Gutachten, die jetzt rausgekommen sind, sind halt auch alle von zwei, drei Leuten, die generell sehr hardline als Ablehnender aus der CSU sind, in Auftrag gegeben worden. Es könnten andere Leute aus der Politik auch andere Gutachten in Auftrag geben, die zu anderen Ergebnissen wiederkommen würden. Ja, das ist nur ein Versuch, die Leute abzuschütteln und das wird nicht funktionieren. Ja. Ich mal. Netter Versuch. Also nochmal nachlesen, ich hatte darüber ja schon mal vor ein paar Monaten berichtet, wo die erste Studie zu dem Thema vom wissenschaftlichen Dienst rausgekommen war. Stand ja auch, 22.07., dann war es ungefähr. Der Max Mustermet stellt im Chat einen sehr interessanten Zusammenhang da, hin. Also würde die Cannabis-Legalisierung zu Grenzkontrollen führen? Zwei Fliegen, eine Klappe. Ja, das ist halt... Ja, das muss irgendwie harmonisiert werden. Personenkontrollen würden wahrscheinlich führen, wie sie jetzt auch durchgeführt werden, und dann wird eben nach Hasch gesucht. Als wenn an der holländischen Grenze nicht seit Jahrzehnten die Leute eben gezielt abgefangen würden. Ja. Also bitte. Tja, ja. Apotheken warnen vor Zeitbombe. Ja, das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben, und das ist ein strukturelles Problem, was uns auch noch ein paar Jahre begleiten wird. Das ist ein Problem, was wir nicht schnell lösen können. Es gibt zwei Dimensionen bei der ganzen Sache. Die eine Dimension ist, dass wir ja durch unser Krankensystem riesige Vertragsvolumina mit den Krankenkassen haben, dass die Arzneimittelhersteller teilweise die Preise mit den Krankenkassen aushandeln. Es gibt natürlich auch Privatpatienten, die einen anderen Preis zahlen können, aber wenn es diese Abgabeverträge mit den Krankenkassen gibt, dann wird da ein fester Preis verhandelt und das ist für sehr viele Anbieter in Deutschland dann nicht mehr lukrativ, die Sachen herzustellen. Die können das nicht preisdeckend quasi herstellen in Deutschland. Ich meine jetzt mit der Energiesache, das kommt noch oben zu, aber es war vorher schon die Sache. Ja, gerade bei Bluthochdruckmittel, Diabetes, Medikamenten, Schmerzmitteln gibt es kaum noch Hersteller, die das in Deutschland überhaupt darstellen können, weil die nicht kostendeckend arbeiten können. Und das ist nicht nur in Deutschland so, es ist auch in ganz Europa so. Deswegen gibt es das Problem, dass es langlaufende Lieferketten mit solchen Sachen gibt. Und wie ihr alle wisst, wenn ihr mir die letzten Monate zugehört habt oder die letzten Jahre mittlerweile, das gesamte weltweite Lieferkettensystem ist so durcheinander, dass man da einfach nicht mehr verlässlich mit rechnen kann. Und die Wirkstoffe und die Grundstoffe für Medikamente werden sowieso in China und Indien hauptsächlich hergestellt. Die werden dann hier zu weiteren Medikamenten vielleicht in Deutschland noch verarbeitet. Aber wenn die Grundstoffe für die Sachen nicht da sind, dann können die Medikamente auch nicht hergestellt werden. Ja, selbst diejenigen fertigen Arzneimittel in den Regalen der hiesigen Apotheken, die in Europa hergestellt werden, werden knapp. Und das Problem ist, dass es gerade in den letzten 2 Jahren zu starken Verunreinigungen von diesen Medikamentenmitteln gab, dass halt manchmal Sachen angekommen sind. Dann musste erstmal wieder einen Monat gewartet werden, bis der nächste Container ankam, es konnte nicht benutzt werden. Das ist halt das Problem, wenn man Qualitätskontrollen in China oder Indien durchführen lässt. Die sind halt ja manchmal den Namen nicht wert. Ich Manchmal sind sie meine, sehr gut. ihr müsst es einfach zen-buddhistisch sehen, so wie Robert Habeck. Ihr seid dann halt, ihr werdet nicht schneller gesund, aber ihr seid dafür halt noch krank. Genau. Also einfach Ja. mal das Positive auch sehen. Also einzige Positive ist, derzeit sind über 250 Mittel nicht lieferfähig. Es waren schon mal mehr. Es waren schon über 450. Also Gott, hat sich das. schon was gemacht. Aber weiterhin ist die Lage halt ziemlich schwierig, wenn bei bestimmten Krankheitsverläufen und die Sache fluktuiert auch. Es gab so ein Brustkrebsmedikament, was über Monate nicht verfügbar war, was natürlich sehr schlimm ist für die Betroffenen. Und ja, der Sprecher des Verbands sagt, es wird 5 bis 10 Jahre dauern, bis die entsprechenden Strukturen in Europa wieder aufgebaut sind und dieses Problem nicht mehr besteht. Also ja, das Thema wird aktuell bleiben. Weiter Krisenmodus. Handeln, bevor es zu spät ist. Die Getränkeindustrie, die warnt vor Tausenden von Betrieben, die pleite gehen könnten. Demnächst. Innerhalb von Monaten. Vielleicht noch dieses Jahr. Längst haben die Kostensteigerungen für die Unternehmen ein existenzbedrohendes Ausmaß erreicht. Es betrifft Handwerk, Mittelstand, ebenso die Industrie. Ohne ein schnelles Eingreifen des Staates und ohne wirksame Hilfen werden allein in der deutschen Getränkewirtschaft hunderte Betriebe und tausende Mitarbeiter ihre Existenz verlieren. 5 Felder haben die identifiziert, wo sich was ändern muss. Bezahlbare und sichere Versorgung mit Gas und Strom. Wichtig ist, dass die Unterstützung rasch erfolgt und ohne unnötige bürokratische Hürden bei der Antragserstellung erfolgt. Wir appellieren an die Bundesregierung, alle Möglichkeiten, die sich aus dem befristeten Krisenrahmen der EU ergeben, auszuschöpfen. Dass, ja, Ja, das dass Gas hat die Europa halt dann aufgebraucht. Hilfe bekommen. Also Versorgung mit Strom Kohlendioxid produzieren. sicherstellen. Bestimmt mitbekommen, wir haben zwar zu viel CO2 Ja, in der so. Atmosphäre, aber zu wenig auf dem Markt. Der Großteil der europäischen Düngemittelhersteller hat den Betrieb gestoppt oder stark gedrosselt. Mit Verweis auf höhere Gewalt liefern Anbieter nicht die vereinbarten Mengen an CO2 zum vereinbarten Zeitpunkt. Warum nimmt man das dann nicht direkt ganz aus der Atmosphäre? Ich meine, das wäre doch Win-Win. Ja, die können einfach Leute einstellen, die dann in die Flaschen reinpusten. Das vielleicht. Könnte man sogar Musik noch mit herstellen. Hey, hierzu müssen rasch Schritte erfolgen, um die Ursache des CO2-Engpasses, die explodierenden Energiepreise und damit die massiven Auswirkungen auf die Lebensmittelproduktion CO2-Engpass. zu beseitigen. Dann Lieferketten, die Verknappung von Ressourcen, Rohstoffen, Werkstoffen, zum Beispiel AdBlue, nimmt bedrohliche Ausmaße an. Es ist dringend erforderlich, eine längerfristige Entlastung von Diesel, der zu gewerblichen Zwecken an insbesondere der Lebensmittelerzeugung und dem Lebensmitteltransport verwendet wird, ja, durchzuführen. Ernährungswirtschaft als kritische Infrastruktur. Ja, es gibt ja diese Kritis-Regelung, da sind zwar Nahrungsmittelhersteller auch dabei, aber ja, Nahrungsmittel, nicht Lebensmittel. Getränke sind Lebensmittel, aber keine Nahrungsmittel. Definitionssache. Deswegen wollte die Getränkeinfrastruktur auch in dieses Kritis-System aufgenommen werden, dass im Fall von Versorgungsengpässen mit Energie die systemrelevante Infrastruktur der Lebensmittel- und Getränkeproduktion mitsamt den notwendigen Vorprodukten, insbesondere Verpackung, nächster Engpass, und der Absatzlogistik aufrechterhalten werden kann. Dann nicht mehr Bürokratie, nicht mehr bürokratische Maßnahmen, die die Unternehmen zusätzlich belasten. Alle geplanten bürokratischen Hürden aufschieben und auf nationaler Ebene Spielräume zu nutzen. Ja, denen brennt die Hütte, wie allen. Sei hiermit gesagt, Sprudelwasser und Bier sind derzeit besonders betroffen. The End of Cheap Food, ein etwas längerer Text, den ich dann jetzt auch als Leseempfehlung gebe. Wir können einfach nur ganz nach unten gehen, da ist eine Grafik, die können wir uns kurz anschauen. Da ist dann das meiste zu gesagt. Also, wenn du ganz nach unten scrollst, da ist eine Grafik, die sagt das meiste aus. Es sind noch ein paar andere Punkte. Im Endeffekt geht es darum, dass die weltweite Situation so ist, dass die Zonen, wo eine große industrielle Agrarwirtschaft möglich ist, Ah, scrolle mal runter. Probleme hat mit Bodenerosion, Wasserversorgung, Nährstoffversorgung im Boden, dass die Böden immer schlechter werden und eine großindustrielle Versorgung schwierig wird darzustellen. Die kämpfen jetzt schon mit sehr vielen Problemen, brauchen immer mehr Düngemittel, die auch mittlerweile wieder knapp werden. Und dass es halt kurz oder lang darüber hinausläuft, dass man innerhalb von 10 Jahren halt kleinteiligere Landwirtschaftssysteme wieder etablieren muss. Was auch bedeutet, dass wieder mehr Leute in der Landwirtschaft arbeiten müssen. Jetzt nicht nur in dritte Weltländer, sondern auch hier. So, ich glaube, so eine Quote irgendwie, ein Bauer ernährt 300 Leute. Diese Zahl wird sich verringern, auch in Deutschland. Und das ist der eine Punkt, warum es weltweit zu Preissteigerungen kommen wird. Und der zweite Punkt ist, wir haben die Inflation der Lebensmittelpreise, die jetzt schon weltweit stattgefunden hat. In den dritte Weltländern ist es so, also Emerging Markets werden hier genannt, da ist es so, dass die hauptsächlich, in Corona sind sie sehr stark gestiegen und sie sind Anfang des Jahres auch gestiegen, Mitte des Jahres gestiegen, also Anfang im ersten Quartal hauptsächlich. Und im zweiten Quartal, weil halt die ganzen logistischen Nachschubwege mit Russland, Ukraine umgemodelt werden mussten. Da hat sich es erholt, aber bei uns geht der Preis weiter hoch und generell weltweit wird Erdgas, Dünger und Kohle, das sind für die Landwirtschaft die drei wichtigsten nicht mineralischen Rohstoffe, die haben natürlich eine extreme Preisentwicklung gemacht und das Ganze wird nächstes Jahr richtig akut. Nächstes Jahr werden die Preise weltweit extrem nochmal steigen. So, ja, da Ära und da die Böden halt so ausgelaugt sind und es sich wirtschaftlich für die Unternehmen nicht lohnt, die zu rekultivieren und da da niemand wirklich vernünftige Gesetze macht, um das durchzusetzen, wird immer mehr Boden der Landwirtschaft Verlust gehen, dass halt auch bestimmte Großagrarbetriebe in der Zukunft nicht mehr möglich sein werden. Armut und Hunger. Für ein Jahrzehnt oder so. Armut und Hunger höre ich daraus. Armut und Hunger. Das habe ich jetzt nicht gesagt, ich habe nur über den Preis gesprochen. Aber ist die Folge dann von der grünen Politik oder was? Armut und Hunger? Wenn die grüne Politik wirklich was bewirken würde, würden die sich darum kümmern. Ja, wenn sie nicht was bewirken wollten und nicht nur an Gesten interessiert werden. Wie seht ihr, wir sind so standhaft mit den Atomkraftwerken. Guckt, was wir für Helden sind. Ja, vielleicht werden sie dann mal wach, ne? Wenn sie merken, dass sie Hunger und Armut produzieren. Nee. Eine relativ gute Nachricht. Es gibt ja ein Werk in Ostdeutschland, das SKW Piesteritz, habe ich bis vor ein paar Wochen noch nie gehört, aber ist deswegen relevant, weil die alleine die 40% von allem AdBlue herstellen, was in Deutschland benutzt wird. Also relevant. Und sie stellen sehr viel Dünger auch her, aber da gibt es noch andere. Hauptsächlich wegen der ganzen AdBlue-Angelegenheit sind die sehr wichtig. Die haben vor ein paar Wochen aufgehört zu produzieren, weil sie mit den Energiekosten nicht mehr klargekommen sind und Rohstoffe wie Harnstoffe und Gas nicht mehr auf dem Markt akquirieren konnten, in einem Ausmaß, dass die Produktion weitergehen konnte. Die haben jetzt zumindest gesagt, okay, wir werden die Produktion wieder anfahren mit 50%, schaffen wir vielleicht den alten Output zu machen, sodass zumindest die ganze AdBlue-Angelegenheitskrise so ein bisschen weniger schlimm vielleicht ausfallen wird, weil die Verbände hatten ja gewarnt, dass es innerhalb von Wochen da wirklich massive Engpässe geben könnte, das Unternehmen ihre LKWs nicht mehr fahren lassen könnten, weil einfach kein AdBlue mehr da ist. Da kommt jetzt erstmal ein bisschen Nachschub. Ne? Und wenn die wenigstens 20% machen, dann ist das besser, als wenn 40% fehlen des ganzen Verbrauchs in Deutschland. Nicht wahr? Eine relativ gute Nachricht bei allen Umständen. Verbraucher sollen die hohen Energiepreise spüren, damit sie anfangen zu sparen. Ja, jetzt aber mit der Peitsche, die Forscherin, die Dominante. Ja, was in der Wirtschaftstheorie im Prinzip nicht ganz verkehrt ist, dass man eben über Preise dann auch den Konsum so ein bisschen lenkt, ist ein bisschen unangemessen in der Frage der Energiepreise. Denn da kommen die Leute ja nicht drum herum, die zu bezahlen, schlicht und einfach. Das hat ja keine Lenkungswirkung mehr. Wenn ich irgendeinen Pendler oder so einfach mehr 100 Euro mehr Geld aus der Tasche ziehe, der muss trotzdem jeden Tag zur Arbeit fahren und dann auf dem Dorf wohnt eben auch weiter mit dem Auto. Ne? Also da braucht man vielleicht mal ein paar innovative Lösungsansätze oder so. Das finde ich schon ziemlich scheiße vom IFO-Institut, hätte ich nicht gedacht, dass sie sowas veröffentlichen. Und wie gesagt, bei vielen Leuten kann man da keine Lenkungswirkung mehr mit entfalten. Ja. Und Leute sich das leisten können, die fliegen auch weiter mit dem Flugzeug. Das ist auch nur eine reine Sortiererei über eben finanzielle Mittel. Ne? Das ist nicht sonderlich sozial gelungen. Dann. You will sleep in the pot and you will eat the bug and you will watch us flying to Bermuda. Tja, das ist halt so, die oberen 1%. Das ist, wenn man jetzt halt von sozial gerecht labert, aber versteht ja nicht, was damit gemeint ist. Ne? Und das eben Social ist Justice gemeint, ne? Ist halt jetzt was anderes, Mammon. Ist nicht mehr Teilhabe für jeden. Ist jetzt queer und bunt und hast du nicht gesehen. Ja. Genau, du darfst nur noch mit dem Auto fahren, wenn du... Wenn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schwarzen da bessere Möglichkeiten haben, in den Urlaub zu fliegen als ich. Das wird sich auch die Waage halten. Ganz eher... Auf das Portemonnaie so. Ja, und vor allem bei den Schwarzen ist es ja dann vielleicht sogar nicht nur in Urlaub fahren, sondern wirklich auch Verwandte besuchen, Heimat etc. pp. Wie soll denn das funktionieren in einer Einwanderungsgesellschaft? Mit Nachzug. Oh. Nachzug nach Abu Dhabi. Ja, nein, Nachzug nach Deutschland halt, der Familiennachzug. Ach so. Ich habe Nachtzug verstanden. Ich möchte den Nachtzug. Aber sprechen wir nicht drüber. Nächstes funktioniert Thema, nächstes das Glück. Modell eigentlich noch und was kommt auf Deutschland zu? Ja, das ist der Punkt. Hier haben wir die Veröffentlichung vom IFO-Institut. Die machen das, ich weiß nicht, quartalsmäßig oder sowas. Geben die so ein Magazin in Anführungszeichen raus. Hier 82 Seiten, auf alles gehe ich auf jeden Fall nicht ein, auch das gebe ich als Leseempfehlung, da steht auch viele Sachen drin, die in den nächsten Wochen auch durch die Medien noch gehen werden, weil auch Journalisten lesen sich so ein Dokument nicht auf einmal durch, die teilen sich das ein, die planen sich die Artikel, die müssen ja auch nächste Woche was zu schreiben haben, aber generell der Trend ist, unser Geschäftsmodell basiert auf Import und Veredelung und Export. Und Lizenzierungsrechten weltweit, wir sind extrem vom Welthandel abhängig und alle drei Sachen sind schwierig. Das mit den Lizenzen funktioniert noch gut so. Das mit dem Import und Export merkt ihr ja selber, die Lieferketten gehen nicht, Strom ist zu teuer, Leute wandern ab, die Know-how haben. Das wird schwierig. Die rechnen damit, dass wir bis zu einem Viertel der Exporte weniger haben werden. Das sieht man in den nackten Zahlen nicht. Da wird ja immer über Geldbeträge gesprochen. Das liegt daran an den nicht materiellen Gütern, an den Rechteverwertungen, Patenten, Lizenzgebühren, solche Sachen. Beratungen. Ne? Aber was die reinen physischen Güter angeht, gehen die davon aus, 25% weniger, year to year. Also heute in einem Jahr 25% weniger, mindestens, wenn es nicht zu einer akuten Mangellage kommt, wie die das hier beschreiben. Und eine akute Mangellage laut IFO-Institut wäre halt zumindest ein Brownout mit einer mehrmonatigen Stilllegung jeglicher stromintensiver Industrie. Dann wäre es natürlich weniger als 25%. Im Idealfall 25% weniger nächstes Jahr zu dieser Zeit. Wunderbar. Es scheint der Politik schwer zu fallen, Maßnahmen zu beschließen, solange die Notsituation noch nicht eingetreten ist. There is no glory in prevention. Allerdings wächst damit auch das Drohpotenzial Russlands. Bei frühzeitigen und konsequenten Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion wäre dies dagegen signifikant gesunken und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines Embargos. Allerdings fürchtet die Politik vermutlich gerade die Konsequenzen schmerzhafter Maßnahmen, wenn es schlussendlich nicht zu einem dauerhaften Lieferstopp kommen sollte. Ja, das ist der Punkt. Die Politik geht davon aus, dass Putin bald wieder Gas liefert. Sonst würden diese Maßnahmen, noch verschärft werden, laut Aussage des IFO-Instituts. Und mit diesen beiden Punkten, die ich aus dem ganzen Konvolut rausgesogen habe, lasse ich es mal gut sein. Es gibt sehr viele, sehr interessante Grafiken da drin, aber da müssen wir jetzt wirklich nicht durchscrollen. Vielleicht gehe ich nochmal auf einen anderen ein bisschen genauer rein. Dann werde ich das Dokument nochmal mitnehmen, weil es ist sehr viele Themen werden hier behandelt. Schafft der Staat die 5 großen Transformationen? Sehr interessanter Artikel, aber komme ich da nochmal dazu. Oh ja, eine weitere riesige Angelegenheit. Der Human Development Report, der Global Report und der UNO-Bericht, wie es um die weltweite Lage steht. Und generell sieht es nicht gut aus. Ja, es wird dieser sogenannte Human Development Index berechnet seit dem Jahr 1990. Wie entwickelt sich die Menschheit? Dazu werden Faktoren wie das Einkommen pro Kopf, die durchschnittliche Lebenserwartung sowie Daten zur Bildung berücksichtigt. Aber da fließt ganz viel ein: gesundheitliche Sachen, Lebensstandard, Vermögensverteilung. Ja, ganz viele Sachen fließen da rein. Generell, wie die Lebensqualität ist. Seit 1990 haben wir. Also der Bericht ist 320 Seiten lang, deswegen gehe ich da jetzt nicht auf alles ein und empfehle auch jetzt nicht eine konkrete Seite. Aber wenn man sich einfach die Grafik vorstellt, schöner 45-Grad-Winkel, ja, die hat sich seit 1990, seitdem dieser Index gemacht wurde, hat sich die Welt im Durchschnitt sehr, sehr, sehr verbessert. Allerdings 2019 hat es einen Knick gegeben, beziehungsweise Anfang 2020. Woran liegt das wohl? Deswegen haben wir jetzt das erste Mal die Situation, dass über 80% der Länder im Jahr 2020 einen Rückgang des Human Development Index gehabt haben. Also alles ist schlechter geworden von Gesundheit, Einkommen und so weiter und so fort. Gab es vorher nie. Absolute Ausreißer. Es gab mal, Maximalwert waren 20% der Staaten im Jahr 2009, wo wir die Finanzkrise hatten, 2008, falls euch daran noch erinnert. Da war der Maximalwert, wo 20% aller Länder weltweit einen Rückgang hatten. Sonst haben wir vielleicht 2% der Länder, denen es mal schlechter geht, aber dann auch wieder besser geht. Und generell geht der Trend nach oben. Jetzt könnt ihr euch das so vorstellen: Wir haben einen Einbruch von, was war das, Indexpunkten 0, also wir sind beim Index von 60 gestartet. 2010 waren wir bei 70. Das ist weiter hochgegangen bis auf 82, nee, 78 und ist jetzt wieder runtergegangen auf, was ist das? 75. Sorry, ich musste gerade hier die Grafik lesen. Und das hat es vorher noch nie gegeben. Einfach schlimm für viele Länder. Aber ich meine, wir kriegen das halt auch nicht so ganz mit. Wir wissen, es ist eine Krise, alle reden darüber, wie hoch das Leiden ist, aber es wird ja immer. Das ist zum Beispiel jetzt ein Thema, was dem Abel ja immer am Herzen liegt. Es geht uns generell immer besser, aber es werden mehr Spendengelder akquiriert, die Nachrichtenartikel werden mehr gelesen, wenn man halt immer nur über das Negative spricht. Generell geht es uns immer besser. Seit 2 Jahren nicht mehr. Ja, bei Das ist ein allem, was immer bisschen. passiert ist, ging es generell im Trend nach oben. Seit 2 Jahren nicht mehr. Schwierig. Und. Gut, ich meine, das bezieht sich jetzt noch auf die letzten 6 Monate. Ich gehe davon aus, dass das auch weiterhin so wird. Ja, dass Ja, wir momentan eine kommt auch der Schwung Trendwende nicht so in der richtig rein. Entwicklung der gesamten Menschheit haben, die durch diese Corona-Maßnahmen, die wirtschaftliche Entflechtung des Welthandels, die zerstörten Lieferketten, die immer noch nicht geheilt sind, Ja, auch die uns Energiegeschichte erstmal muss für die nächsten geregelt fünf werden. bis 10 Jahre weltweit begleitet. Jetzt lassen Sie die Kirche aber mal im Dorf, Herr Preis. Dass also die Corona-Maßnahmen haben 2 bis 3 Milliarden Menschen hier alleine in Nordrhein-Westfalen das Leben gerettet. Und Sie kommen auch aus Nordrhein-Westfalen, ne? Ich weise nur darauf hin. Ja, die sollten alle herkommen. Dann wird der Human Index Wert steigen. Wir sind übrigens auf Rang 9 weltweit. Platz 1 ist die Schweiz, dann kommt Norwegen, dann kommt Island, dann kommt Hongkong, wo ich auch irgendwie mit Augenbrauen so ein bisschen zucken muss. Aber ja, es geht ja auch. Ja, ich meine, verarmt sind sie da noch nicht, aber die haben halt sehr viele Rechte verloren. Also hier geht es nicht um Demokratie oder solche Sachen. Hier geht es wirklich nur um, wie geht es den Menschen, wie sieht die Wirtschaft aus, wie sieht die Gesundheit aus. Und ja, ich meine, im Dann schönen Kommunismus kann man Gruß auch an gesund den sein, theoretisch, ne? Abi, unseren am besten entwickelten Zuschauer. Ja, der Abi ist Ja. die Spitze der Schöpfung, die Krone der Allen Schöpfung. von unseren am besten Der entwickelten Alpha-Hit. Zuschauern. Der Alpha-Weltraumaffist. Futterergänzung bis Roboter. Was? Ich suche den Artikel gerade um. Ich finde den gerade gar nicht wieder. Was ist Lässt ein das Nestle? Na da. Klimahilfe. Futterergänzung bis Roboter. Ich verstehe Roboter. es nicht. Kann mir das jemand Domo erklären? arigato, Mr. Roboto. Futterergänzung, Mister Roboto. Ja, der Titel ist ein bisschen Futter. komisch. Das stimmt allerdings. Ja. Futter. Wahrscheinlich haben sie Futterergänzung und Roboter-Einsatz beim Füttern oder sowas Von im Auge. Futterergänzung bis Roboter sollte das, glaube ich, machen. Bis Richtig. 2050 will der Nahrungsmittelriese Nestle hierzulande klimaneutral werden. Dann bis dahin müssen auch die Emissionen der Lieferanten erheblich sinken. Vor allem bei Milch heißt es. In Nordhessen zeigt der Konzern, wie der emissionsarme Bauernhof der Zukunft aussehen soll. Ja, und dann beschreiben sie das ein bisschen. Trotzdem ist die idyllische Milchfarm im Dörfchen Mörshausen in Nordhessen eine Katastrophe fürs Klima. Es ist ein Kilogramm CO2-Äquivalente, stößt der Bauernhof pro Kilogramm produzierter Frischmilch aus. Hat die Hochschule bla errechnet, für Wirtschaft errechnet. Interessant. Nach einer monatelangen Analyse ausgerechnet. Ja, ich glaube, die nehmen das auch auf, ne? Das ist CO2 aus dem Der Roboter schiebt angeblich das Essen, was die sich selber irgendwie mit der Schnauze wegschieben, wieder hin zur Schnauze. Wahnsinn. Also, ja, das ist natürlich ein Bringer. Aber ich denke, ich würde auch sagen, eben war so viel Negatives hier. Jetzt ist die Welt ist doch gerettet, würde ich sagen. Ja, oder? Ja, von den quasi den CO2-Fußabdruck so massiv verringern. Der Roboter macht das nur, bis die Betriebe alle pleite sind und die Leute dann in der ökologischen Landwirtschaft arbeiten müssen. Dann schieben die das wieder von Hand. Ja. Die Roboter werden übrig bleiben, genau, wenn wir Menschen schon lange weg sind. Und schieben immer noch die nicht existierenden Kühen das ich Essen. Ich sehe ein Computerspiel von meinem Geist. Vor die Nase. Das ist die Zukunft, liebe Leute. Ja, ich bin auch mit der Meinung, wir sollten das schnell nochmal, jetzt sind ja Landtagswahlen in Niedersachsen, das sollten wir auf jeden Fall einführen und dann schlagen wir, glaube ich, auch die Schweiz in Sachen Weiterentwicklung, oder? Oder? Oder? Oder. bei der Deutschen Bahn wollte man mal wieder ein paar Züge bestellen und für den ICE wohl, genau. Und da kommen jetzt als erstes zum ersten Mal keine Siemens-Produkte zum Einsatz sozusagen, weil man sich für die spanische, wie hieß sie, Taigo entschieden hat. Die Taigo hat nämlich versprochen, dass sie diesen Einstieg, dass sie den ganz glatt macht, dass sie den praktisch so ganz eben macht. So. Ja, das war der Deutschen Bahn unheimlich wichtig. Ich finde es ein bisschen Banane, dass man die nicht bei die Siemens kauft, weil die brauchen ja auch ihre Aufträge und so, ne? Ja, aber so ist das im vereinten Europa momentan eben. Und ja, also sie sind auf jeden Fall nicht schlechter oder so, die Sachen von Siemens wohl. Die haben nur nicht so ganz so auf dieses Kriterium abgehoben, dass es so aber auf der nicht barrierelos sein soll. Ist Siemens ja auch schon lange nicht mehr irgendwie ein Garant dafür, dass der Kram dann in Deutschland gebaut wird. Also, das war richtig, ja. Am besten wäre meiner Meinung nach, upsie, was soll das denn? Am besten wäre meiner Meinung nach, japanische Züge zu importieren. Ja, ich hätte noch ein paar andere Ideen zur Bahn, aber das sind wir sind ja schon spät dran. Und jetzt heißt es hier in dem Bericht, Tesla legt Pläne für Batterieproduktion offenbar auf Eis. Und wenn du mal ganz runter scrollst bis ans Ende des Artikels, da wird verlinkt, das habe ich erst am Ende auch gesehen, dass ich das schon drin hatte, zum einen weiteren Artikel, wo sie das dann wieder zurücknehmen. Also das ist leider nichts gewesen hier. Am Ende des Artikels war da mal ein Link. Wir hatten da drin, dass wir das jetzt doch nicht mehr in Betracht ziehen, so ungefähr. Ja. Das war also mehr oder weniger eine Hoax-Story. Also so im Artikel steht eigentlich drin, dass sie wegen Steuervorteilen von Joe Biden jetzt in Amerika das machen wollen. Aber also verlinkt wird das mit dem Hinweis, dass es um Wasser geht. Haben die von uns nicht schon ohne Ende Steuergelder gekriegt? Dafür, dass sie das da machen? Das kann sein, ja. Jetzt kriegen sie von Joe Biden nochmal Steuergelder. Naja, sie bleiben ja auch. Und angeblich laut Artikel werden auch keine Leute entlassen und alles ist prima. Also vielleicht stellen die ja jetzt um auf Kuh-Fress-Schieberoboter, wenn das mit den Autos nicht mehr läuft. Weil wir müssen ja fortentwickelt werden. Die Frage wäre ja, wie würde der Kuh-Fress-Schieberoboter bei Musk heißen? Ja, komplizierter Name irgendwas. Sloudstar. Ja. Keine Ahnung. Ja, okay, keiner weiß, das ist der nächste Artikel. Ja, ja, das ist... Yo, die Main Story! Juhu! Ja, in Afrika wird, glaube ich, der Kuh-Fress-Schieberoboter, der keinen Strom braucht, erfunden bald, oder? Und dann setzen sie sich an die Spitze der globalen Entwicklung. Weil die haben ja auch schon Fernseher, der Energie erzeugt. Und das ist sogar ein Smart TV, den der junge Mann hier entworfen hat. Ist ja geil. Da gab es aber auch mal einen, der hat irgendwie Öl aus dem Stein oder sowas gedrückt. Und dann, ja, dahinter war natürlich irgendwie eine alte, ne, keine Quelle, sondern irgendwie so eine Altölsammelstelle oder so. Das wollte er denen als neues Spritverfahren vorstellen. Ja, so ähnlich wie er hier. Jeden Fall. Ja, das ist der Medienfail der Woche. Ich weiß nicht, das Der sollte eigentlich Woche? jeder, der Internet hat, Das haben wir mitbekommen gesehen. haben. Ne, aber der größte journalistische Fail, ich weiß nicht, vielleicht seit der Sache mit den Tagebüchern vom Stern. Ja, aber da merkt Natürlich hat das man. nicht so eine Dimension, aber. Ja, eigentlich ist es sogar noch dümmer, weil es ja schon lange gefaktcheckt war. Ja, der Fernseher nicht unbedingt, aber man hätte halt nach dem Namen von dem Mann googeln können und wäre dann auf einige Ja. Artikel darüber gestoßen, dass er vor ein Ach paar stimmt, Monaten schon Auto hat mal er auch mit einem schon gebaut, was Auto keine Energie hausieren braucht. gegangen Ne? ist, das dasselbe konnte halt. Aber also was memetisch dabei rausgekommen ist, kann ich nur sagen, wunderbar. Also war eine große Erheiterung, das Ganze. Was ich halt den eigentlichen Hammer finde, ist, dass halt unten im Artikel dann steht, dass halt, wenn afrikanische Erfinder sowas erfinden, dass sie dann oft kein Gehör finden und das liegt an Rassismus. Ja, Und da das merkt man auch finde mal ich dann halt wieder. dieses Framing, da, selbst bei, also wenn man zu dumm Das ist, ist das Beuteschema, ne? Das ist einfach, ja, das passt bei diesen Leuten ins Beuteschema und das hat deswegen so muss es gut halt alles wahr sein. gepasst, also musste man einen Artikel draus machen, ohne zu wissen, ob da überhaupt was dahinter steckt. Aber es ist so hanebüchen, die Idee, ne? Also, Es gab ich dann muss noch sagen, ein. Technologieförderung Ja, und genau. Venturekapital, Solar Freaking Roadways haben wir. Entwicklungshilfe-Kooperationen gibt es gerade in Afrika. Ja, So eben. viel. Aber das scheitert immer vor Ort, weil die Compliance-Regeln nicht eingehalten werden können oder weil man halt es mit solchen Erfindungen zu tun hat. Der Fernseher, der Strom erzeugt, wenn man guckt. Aber nur, wenn man guckt. Wenn du wegguckst, dann erzeugt er keinen Strom. Ne? Und ich finde das so klasse, der ist dann runtergenommen worden und die Frau, die das geschrieben hat hier, das Ding für die ARD, Jana Gent, hat dann noch so einen Tweet abgesetzt, so, ja, ich habe jetzt länger versucht, also die Forscher zu erreichen irgendwie, oder habe versucht, Kontakt mit den Forschern zu bekommen, die das angeblich geprüft haben. Ja, hätte man vielleicht mal vor der Veröffentlichung tun sollen, Frau Gent, aber ich weiß, das haben jetzt schon ein paar mehr Leute gesagt. Das ist einfach so unsagbar peinlich. Also ich meine, klar, man kann darauf abheben, dass diese Frau einfach nicht Internetliterat ist sozusagen und nicht weiß, wie man googelt oder so. Ja, Aber halt, der Fehler besteht ja darin, dass man heute keine Physik mehr in der Schule beigebracht kriegt, ja sondern, eben, ne? also Das, jedem, ja. der ein bisschen denkt, muss klar sein, dass das nicht funktionieren kann. Weil es gibt ja diese Radios, die nur über die Funkwellen funktionieren, diese ganz alten Dinger. Die dann nur irgendwie Langwelle und nur kratzig über den Ohrhörer und so, die haben ja ohne Batterie funktioniert, weil die haben sich wirklich die Energie aus den Wellen gezogen. Aber es hat halt geklappt, um ein kratziges Monosignal über Langwelle zu hören. Ja. Dafür hat es gereicht und nicht um ein Auto anzutreiben oder einen Flachbildfernseher. Wobei er ja auch noch behauptet, der Fernseher im ausgeschalteten Zustand würde ja dann weiter Energie produzieren, mit der man dann andere Geräte im Haus betreiben kann. Ja, also. Das ist das Geilste, ne? Eine Waschmaschine an den Fernseher anschließen. Und Netflix kannst du auch noch gucken. Und ich meine, das Bild, das leuchtet doch im Dunkeln. Das ist Energie verbraucht. Ja, Ja, aber reden es wir kommt nicht doch drüber. von den Ach, wenn es aus Mikrowellen. ist, ja, richtig. Ja. Ja, auf jeden Fall fand ich das interessant, dass hier auch mal afrikanische Sachen gewürdigt werden. Und es ist ja jetzt auch an die Öffentlichkeit gelangt, dass die ARD einen langfristigen Fördervertrag über 346 Milliarden mit einem nigerianischen Prinzen abgeschlossen hat. Ich denke, da kommen goldene Zeiten auf uns zu. Ja, der stirbt bald, dann erbt er und dann kriegen wir unseren Ja, Anteil. man muss nur eine Vorleistung von einem Intendantengehalt, Jahresgehalt überweisen und dann machen die das für einen. Ja, zwei Sachen Weil. zu dem Artikel noch, weil wirklich, es ist so schlimm, weil damit einfach diese Klischees so krass bedient worden. Ne? So, er macht weiter, er gibt nicht auf, er will mit dem schnurlosen Fernseher, der Ja. verbraucht, sondern welche generiert der ländlichen Bevölkerung zugänglich machen. Ja, und einer meiner Lieblingssätze aus dem ganzen Ding, Straßenbeleuchtung, die nicht mehr solar gespeist wird, sondern mit Funkwellen, auch eine Erfindung von Chicumbuzo. Sie leuchten schon in Mexiko und Nordamerika. Citation needed. Ja, die Professoren, die das bestätigen, werden noch gesucht. Ne? Warte mal. Ich habe da einen Verdacht. Erinnert ihr euch noch an die Solar Roadways? Vielleicht hatte der da seine Finger drin, weißt du? Dass sie das meinen? Das ist im Vergleich zu dem Fernseher Nein, ja. Es ist fast genauso dumm. Hochintelligente Verarschung. Es ist fast genauso dumm. Das ist an sich noch eine größere Verarschung, weil der Wirkungsgrad noch geringer ist und das Investitionsvolumen. Moment, der Fernseher hat einen Wirkungsgrad von 0. Ja. Es hat keinen Wirkungsgrad von 0, aber es ist halt eine massive. Es verschlingt zu viel Geld. Das ist ein Fernseher. Ja, der arme Mann konnte halt mit seiner Band nicht mehr bei Masala 2023 auftreten. Ne? Und jetzt muss es halt Betrug werden. Ich hoffe, ich hätte ja gehofft, dass die Kuhnke und so sich so einsetzen im Internet. Weißt du, so Freiheit für Maxi, Maxwell, Chicumbuzo und. Ja, vielleicht war das auch das Problem. Wakanda Forever und all sowas. Ja, dass sie einfach Maxwell gegoogelt hat und dann kriegt man ja eigentlich so eine Elektrotechnik. Oder ja, irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der Hinkelstein oder irgendwer meinte, in irgendeinem Interview oder so hätte sie wohl irgendwie fallen lassen, dass er ihr erzählt hätte, die Maxwell'schen Gleichungen wären so ein. Das ist gut, ja. Mutig, da solche Dinge aufzustellen. Ich hatte das nicht genau mitgestellt, das war irgendwo im Chat. Warte mal. Hinkelstein sagt, der Maxwell Chicumbuzo hat der Journalistin wohl erzählt, er hätte die Maxwell'schen Gleichungen erfunden. Ja. Hat er auch diesen silbernen Hammer erfunden? Ja, ja, den hat er auch. Bang, bang. Und so. Den Torhammer oder was? Nee, Maxwell's. Tja, sowas Ähnliches haben die Chinesen auch gefunden, allerdings auf dem Mond. Ja, Unobtainium könnte man es nennen. Sie nennen es. Ja, das habe ich übrigens genau da auch einsortiert, weil das für mich nämlich so ähnlich klingt wie der Fernseher, aber gut. Was ist das an Unobtainium? Ja, das ist halt auch so eine Sache. Gucken wir mal. Also, die Chinesen meinen, die haben eine neue Kombination von Elementen gefunden im Mondgestein. Und in diesem Mondgestein wäre quasi Helium-3 festgebunden. Was. Steile These ist. Wenn es so ist, wäre das natürlich sehr krass, weil dann hat man tatsächlich einen Stein, mit dem man Energie erzeugen kann. Gut, ich meine, es gibt Kohle, also es ist nicht so was ganz Neues, aber Helium-3 ist halt doch schon eine Hausmarke krasser, was die Energiedichte angeht. So, stellt sich natürlich die Frage, kann man das abbauen, macht das irgendeinen Sinn? Aber rein aus Forschungssicht ist das schon extrem interessant, wenn es so ist. Die hatten halt von einer Sonde eine Probe mitbekommen und hatten das, ist ihnen aufgefallen, huch, da ist ja was. Und deswegen haben die jetzt 3 neue Missionen quasi genehmigt, durchfinanziert und in Auftrag gegeben. Ne, in China geht das ja, macht mal, so nach dem Motto, egal was kostet, einfach mal machen. Und die wollen jetzt halt 3 Missionen zum Mond machen, um die Amerikaner quasi bei diesem, in Anführungszeichen, neuen Weltraumrennen zu schlagen, dass sie halt die Möglichkeit haben, die Sachen auszubeuten und eine Infrastruktur dazu aufbauen können, bevor es die Amerikaner tun können. Und das ist deswegen interessant, weil vielleicht noch mehr Investitionen allgemein in die Weltraumtechnik dann kommen, was nicht schlecht ist, weil wissenschaftlich interessant ist für mich auch und für die Welt halt voranbringt. Ne? Alles, was mit Weltraum zu tun hat, ist Zukunft. Ne? Zukunftstechnologien kommen aus der Weltraumforschung, sei es Teflon oder Mikrowellen oder sonst was. Ne? Ich meine, manche Leute meinen natürlich, die Aliens hätten sie uns gebracht, aber dann wird sie ja auch aus dem Weltraum kommen, die Technik. Also ist meiner Meinung nach egal. Mehr Forschungsgelder für den Weltraum ist gut und weniger in Waffen investieren, mehr in Infrastruktur, finde ich auch gut. Ja, das ist nur Chang'e Seed. Jo. Komischer Name. Ich würde es Unobtainium nennen. Ja, die schöne Verstaatlichungsordnung geht weiter. Ja, Germany seizes 3 oil refineries. Ja, also 3 Erdölraffinerien wurden gerade von Rosneft, ja, sagen wir es wie es ist, enteignet, unter die Kontrolle der Bundesnetzagentur gestellt. Konnten mir bis jetzt noch keiner erklären, wie der Unterschied zwischen einer Enteignung und einer Verstaatlichung und das dem ist. Ja, also die Eigentümer dürfen nicht mehr bestimmen, die können ihre Anteile nicht verkaufen, die können keine Gewinne mehr aus dem Unternehmen rausziehen und sie dürfen nichts mehr entscheiden, was im Unternehmen passiert. Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, was der Unterschied zu einer Enteignung ist. Es wird ja gesagt, es wird temporär gemacht, aber irgendwie kann ich das auch nicht so ganz glauben. Begründet wird die ganze Sache damit, dass die Raffinerien halt kritische Infrastruktur sind, die benötigt werden, damit es keine Knappheit in Deutschland gibt, was Öl angeht. Wir reden über 12% der Raffineriekapazität, was signifikant ist, aber es sind auch weiterhin nur 12%. Und wir reden hier halt über Öl und Diesel, was leichter transportierbar ist als Gas. Also ja, es ist auf jeden Fall eine Erklärung. Eine so. Und die zweite Erklärung ist, dass sehr viele Vertragspartner im Ausland gesagt haben, okay, wir liefern jetzt nichts mehr an diese Firmen, weil die gehören Rosneft und wir wollen mit denen keinen Handel mehr treiben oder dürfen aufgrund von Sanktionen das nicht mehr machen. Und ab Ende des Jahres gelten ja die verschärften Ölsanktionen. Bis jetzt ist es ja so, dass alles Öl, was per Schiff kommt, darf nicht mehr nach Deutschland von Russland und nach Europa. Und alles, was durch Pipeline kommt, darf noch. Und ab 1. Januar verzichten wir da drauf. Dann darf russisches Öl generell nicht mehr nach Europa kommen. Auf Umwegen wird das natürlich weiterhin passieren. Ja, ich meine, was ja Indien beispielsweise gemacht hat, die haben das Rohöl gekauft, haben das raffiniert und dann raffiniert zu uns im Schiff wieder geschickt. Raffiniert halt, ne? Das Und war sehr raffiniert von uns. raffiniert, ja. Und ja, jetzt haben wir diese Sachen enteignet, damit wir Leute haben, die uns Öl liefern, weil die wollten es vorher nicht an die liefern. Und wir müssen die Versorgungssicherheit sicherstellen. Ja, und dann werden 825 Millionen investiert von deutschem Steuergeld. Verzeihung, 825 Millionen? Nein, 1,2 Milliarden, weil 875 Millionen werden in die Raffinerien gesteckt und 400 Millionen wird in den Ausbau einer Pipeline gesteckt, damit wir überhaupt Öl zu den Raffinerien hinbekommen. Weil die sind an die Pipeline-Netze mit Russland angeschlossen. Wenn wir das russische Öl nicht nehmen, muss das Öl ja da irgendwie hinkommen. Und umstellen auf Tankzüge oder Schiffe oder LKWs mit Öl geht, aber ist unpraktisch. Ja? Deswegen wird eine Pipeline, die es schon gibt, die von Rostock kommt, wird ausgebaut für 400 Millionen und die ganzen Raffinerien werden umgebaut, dass sie effizienter werden, dass sie sogenannte grüne Ölraffinerien werden. Also, ja, grüne Ölraffinerien. Genau. Ja, Green Benzin oder was? 825 Millionen dafür. Und das Ganze würde dann den Raffinerien erlauben, dass sie ganze 75% ihrer Kapazität benutzen können in 5 Jahren. Gegenüber dem, was sie letztes Jahr machen konnten mit dem russischen Öl. Ja. Riesige Geldverschwendung. 1,2 Milliarden Euro. Versorgungssicherheit? Ja, 12%. Da wäre es ehrlich gesagt günstiger, die Dinger einfach abzuschalten und das woanders herzuholen. Oder Raffinerien woanders neu zu bauen. 1,2 Milliarden, wow. Ja. Aber schön enteignet, ne? Hauptsache das, Hauptsache das. Ja, können wir uns freuen. Haben wir den Putins wieder gezeigt. Ja. Stichwort Hydraulic Fracking in Deutschland. Da sieht man jetzt nicht. Why Europe won't exploit its huge gas reserves. Wir haben mehr Schiefergas und Öl in Europa, als die Nordamerikaner das haben. Ja, auf den einen Punkt. Kannst, wenn du möchtest, kannst du mal bis auf 35% runterscrollen. Da haben wir eine Karte, wo die Gebiete sind in Europa. Wir haben auch welche in Deutschland. Ja, sehr schön. Und wo es grün ist, da findet Fracking statt in Europa. Und wo es orange ist, könnte Fracking stattfinden, passiert aber derzeit nicht. Und dazu ist es so, die Sachen, es gibt wahrscheinlich sogar noch mehr Vorkommen, als hier auf der Karte sind. Das sind nur die Karten, die Sachen, die wir rausholen können. Alleine in Deutschland hätten wir genug, dass wir unseren kompletten Bedarf für 13 Jahre decken könnten. Rein rechnerisch. Aber es ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, aber rein rechnerisch. Ne? Also, wenn wir müssen die Förderkapazitäten ja erstmal aufbauen und so weiter und so fort. Deswegen dauert das alles ein bisschen. Wir haben halt die politische Entscheidung getroffen, dass es in Deutschland, Frankreich, Holland, Bulgarien per Gesetz verboten ist. Es gibt kein EU-weites Moratorium für Fracking, das haben die Staaten selber in der Hand. England macht jetzt aber quasi einen 180-Grad-Dreh. Ne? Die Liz Truss, die neue Premierministerin, hat halt angekündigt, dass sie das Moratorium von 2019 auflösen wird. Das heißt, Großbritannien wird auf Fracking-Gas setzen, um ihre eigenen Gasvorräte noch zu untermauern. Ja, und da gibt es europaweit das Problem, dass die Unternehmen, die im Fracking unterwegs sind, das sind hauptsächlich Exxon, Chevron, Total, dass die in Europa aufgrund der Verbote in manchen Ländern, auch in den Ländern, wo es nicht verboten ist, zurückhalten, weil die davon ausgehen, dass da politischer Druck ausgeübt wird, dass es vielleicht irgendwelche EU-Gesetzgebung gibt, die das Geschäft denen vermiesen könnte durch Auflagen, die nicht zu halten sind oder weitere Kostengebühren oder sowas. Deswegen wird auch in den Ländern, wo Fracking erlaubt ist, in Europa kein Fracking betrieben. Weil der politische Druck aus den Ländern, die es verboten haben, nochmal Deutschland, Frankreich, Holland und Bulgarien. Also mit Bulgarien legt sich natürlich keiner an. Also es ist ja klar, wer da die federführende Aufgabe hat, ne? Ist klar. Wird das in Europa nicht gemacht. Fracking ist nicht die schönste Technologie, aber wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, ist sehr viel, was Bergbau ist, ist schmutzig und dreckig und umweltbelastend, und Fracking wurde sehr verteufelt, auch in Amerika. Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, wurde auch sehr viel Schindluder mitgetrieben. Die Technik ist vorangeschritten. Es gibt immer weiterhin das Problem, dass in gewissen geologischen Zonen lokale Erdbeben ausgelöst werden können, die zur Folge haben, dass Grundwassersachen im Grundwasser sich verschieben. Da gibt es ja so Sedimentschichten, die bestimmte Sachen von anderen Sachen fernhalten. Da könnte es zu Problemen geben. Die Erdbeben sind generell nicht das Problem, sondern das, was sich im Untergrund dadurch verschiebt. Da könnten halt, was weiß ich, das Grundwasser könnte auf einmal irgendwo hinfließen, wo es normalerweise geologisch nicht gut ist, und dann könnte es Erosionen geben und Löcher im Boden geben. Und sowas, das ist das große Problem. Nicht die Mikrobeben, sagen Sie mal. Ein weiteres Problem in Europa mit dem Fracking ist, dass man halt aufgrund dem, was ich gerade gesagt habe, in dicht besiedelten Gebieten das nicht so gerne macht, dass da diese Auflagen sind, weil das passieren kann. Da gibt es zwar auch neue Technologien, die allerdings sich noch nicht lohnen, die einzusetzen. Dann gibt es ja auch die Skaleneffekte, die da noch kommen müssen. Und generell ist es aber so, ich rechne damit, dass wir in den nächsten 10 Jahren Fracking in Deutschland auch haben werden, weil wir einfach keine andere Wahl haben werden. Ja, meine Reden, wenn wir nicht so einen sturköpfigen Wirtschaftsminister hätten. Ja, und jetzt kriegen wir ja das Gas aus Europa, für Europa aus Amerika per LNG, also noch nicht, aber bald. Jetzt schon in geringem Umfang, aber bald in größerem Ausmaß. Nee, da gibt es nur das kleine Problem, dass, ich habe ja gerade schon über Fracking in Amerika so ein bisschen geredet. Da gab es halt mehrere Problemchen, unter anderem halt, dass es politisch nicht so ganz erwünscht ist. Deswegen Konzessionen nicht gegeben werden. Und es ist im Endeffekt so, dass die Fracking-Felder, die es gibt, weniger produktiv werden über die Zeit, weil die Ausbeutung halt geringer und geringer wird. Und dass immer weniger von diesen Fracking-Stationen gebaut werden, weil es einfach eine finanzielle weil es einen finanziellen Zwiespalt gibt. Die Amerikaner haben schon eine sehr hohe Förderkapazität derzeit. Und wenn sie jetzt noch mehr Fracking-Stationen bauen würden, dann könnte es sein, dass sie sich selber den Marktpreis kaputt machen und dass dadurch diese ganzen Fracking-Stationen nicht mehr rentabel werden, wenn der Preis zu gering wird. Und deswegen bauen die Unternehmen derzeit keine weiteren Stationen aus, weil sie befürchten, dass das an einen Kipppunkt kommen könnte, wenn es zu viel Angebot im Markt gibt, dass dann halt die Preise so stark fallen, dass es sich nicht mehr lohnt. Weil es gab da im Jahr 2016 schon mal eine Welle, wo ganz viele umgekippt sind, wirtschaftlich gesehen, wo die sogar Staatshilfen brauchen, damit sie weiter gefahren werden konnten, die auch gezahlt wurden. Die haben es bis 13 Milliarden Barrel pro Day haben die die Kapazität ausgedünnt, maximal gehabt. Dann gab es einen Knick und jetzt sind sie wieder bei 12 Millionen Barrels pro Day, Förderäquivalent. Und da hält sich das jetzt plateauartig. Es ist noch nicht auf vor 2020 Niveau wieder zurückgegangen. Und ja, heißt im Endeffekt, es ist nicht genug da für Europa, um es kurz zu machen. Punkt. Aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Plus Lieferkapazität, die Terminals sind ausgelastet, kommen noch dazu. Ja, ganz kurz zu Toyota. Toyota, größter Autohersteller weltweit, macht Folgendes, nicht das, was alle anderen machen, voll auf Elektroautos zu setzen. Die sagen, wir sehen den Bedarf, wir orientieren uns an Bedarf der Menschen, der Bedarf ist zwar politisch da, allerdings setzen wir weiter auf hybride Autos mit Benzin und Strom, nicht reine Elektroautos, weil das einfach von der Infrastruktur weltweit noch nicht so weit ist, dass wir in 10 Jahren 100% auf Elektro umschalten können. Wir wollen den Leuten praktische Lösungen liefern und ja, die investieren zwar 28 Milliarden in diese elektrischen Autos, aber hauptsächlich werden das weiterhin Hybridautos sein, weil die einfach sagen, ja, die Infrastruktur ist nicht gegeben und was bringt das, wenn wir Autos produzieren, die keiner benutzen kann? Interessante Argumentation, könnte man fast sagen, gesunder Menschenverstand. Ist ja nur der größte Autohersteller weltweit, deswegen. Ja, die reden nur Blödsinn. Die wollen gar, frag die Japaner. Die wollen kein Geld verdienen. Komm, sind wir mal ehrlich. Ja, kurz Krieg und Frieden. Aserbaidschan und Armenien. Ja, Aserbaidschan hat Armenien über Bergkarabach angegriffen. Da eskaliert es immer weiter. Da kann man ehrlich gesagt auch nur sagen, das hat derzeit einfach größere geopolitische Gründe. Da wird im Endeffekt, ja, manche Leute haben einfach ein Interesse daran, Russland diplomatisch weiter unter Druck zu setzen. Warum wohl? Und da ist Aserbaidschan eine gute Wahl, gegen Armenien vorzugehen, weil Armenien ist in einem Konstrukt, wie heißt das nochmal? Irgendwas mit C. Ich habe das jetzt gerade verdrängt. Das ist sowas wie die NATO, nur Russland und ein paar andere Länder. Die haben quasi so auch ein Militärbündnis, wo es halt auch Beistandsklauseln gibt, sowas wie Artikel 5 bei der NATO. Wenn ein Land angegriffen wird, dann schließen sich alle Länder zusammen und verteidigen dieses Land. Und Armenien ist halt in so einem Ding drin. Jetzt haben wir diese Kämpfe in Bergkarabach. Wenn die tatsächlich auch das armenische Territorium übergehen würden, dann könnte es halt sein, dass Russland und diese ganzen anderen Kooperationsländer Aserbaidschan den Krieg erklären. Was könnt ihr euch vorstellen, was das halt auch für Auswirkungen haben würde? Paradoxe Situation ist ja da, dass Aserbaidschan von der Türkei unterstützt wird, Russland und die Türkei relativ gut zusammenarbeiten. Armenien wird von Frankreich unterstützt und Frankreich und Russland arbeiten ja nicht unbedingt gut zusammen. Eine etwas paradoxe Situation alles zusammen. So. Aber es hat halt historische Gründe, dass Frankreich mit Armenien sehr eng ist. Es ist ja auch weiterhin in Frankreich verboten, den Völkermord an den Armeniern zu leugnen, während es in der Türkei verboten ist, zu sagen, es gab einen Völkermord an Armeniern. Ich weiß nicht, ob es verboten ist. Ist auf jeden Fall nicht gern gesehen. So, sagen wir es mal so. Ja, so viel dazu. Ist jetzt seit ein paar Tagen am Brodeln. Es gab einen Waffenstillstand, es gab 2, 3 Waffenstillstände, aber es brodelt immer weiter. Mal gucken, was da noch passiert. Wenn was Neues passiert, sage ich es. Ich fand das jetzt nur interessant mit diesem Verteidigungsbündnis. Das ist eine der Hauptsachen da. Ja, und dann haben wir Kirgisistan und Tadschikistan, 2 Ex-Sowjetrepubliken, die auf einmal gegeneinander kämpfen und keiner weiß so genau, warum. Vor allem die Eskalation der Kriegshandlungen da sind extrem verwirrend, weil da wirklich mit hartem Kriegsgerät gegeneinander vorgegangen wird. Es ist nicht so ganz klar, wer hat die Kampfhandlungen zunächst ausgeführt und es ist ein wechselseitiger Schlagabtausch. Der findet an der Ostgrenze statt und es gibt halt, wie gesagt, die Frage ist, worum geht es da überhaupt? Ist relativ unklar. dass es so ein bisschen kriselt, dass es ein bisschen was mit unklarer Grenzsetzung zu tun hat, ja, aber es gibt jetzt keinen richtigen Auslöser des Konfliktes, den ich zumindest eruieren konnte. Also wenn da noch jemand irgendwelche Quellen zu der Sache hat, weil alle Quellen, die es dazu gibt, sind halt sehr wenig mit Fakten angereichert, sage ich einfach mal. Ja, das Einzige, was klar ist, ist, dass sie da wirklich mit schwerem Kriegsgerät gegeneinander vorgehen, mit Panzern, mit Haubitzen, mit Mörsern, mit Infanterie auch gegeneinander sind schon mehrere hunderte Leute gestorben, auf beiden Seiten. Und Zivilisten werden auch angegriffen, Dörfer werden auch mit Panzern angegriffen und eigentlich ein Wunder, dass dann nicht schon mehr Leute gestorben sind. Ist auch ein relativ dünn besiedeltes Gebiet, aber ein sehr komischer Konflikt. Und beides sind halt auch Staaten, die sehr eng mit Russland kooperieren. Ehemalige Sowjetrepublik natürlich auch. In beiden Ländern gibt es eine massive russische Militärpräsenz, weil die mehrere Militärbasen dort haben. Russland hat auch schon mehrmals gesagt, ihr hört jetzt mal auf zu kämpfen hier, aber die kämpfen trotzdem immer weiter. Also zum Stand heute Nachmittag. Vielleicht hat sich da was geändert, weil die Situation so seltsam ist. Man muss jetzt auch mal gucken, was kommt da jetzt? Gibt es irgendwelche Forderungen von irgendeiner Seite? Weil das Einzige, was jetzt besteht, ist, ey, die haben auf uns geschossen. Nee, die haben auf uns geschossen. Und ist die Frage, es hört sich jetzt so platt an, aber wie gesagt, wenn es dann noch weitere Gründe gibt, außer eine unklare Grenzführung, die es eigentlich nicht wert ist, mit Panzern gegeneinander vorzugehen, direkt, ja, also irgendwelche Putsch oder irgendwie sowas Der könnte man. Michael hat eine gute Idee im Chat. Der sagt, man sollte mal gucken, ob Hunter Biden in einem der Länder irgendwie ein Unternehmen führt. Gute Idee. Ich meine, dass man die Leute gegeneinander aufhetzt, um Russland zu schaden, ist immer eine Möglichkeit. Aber das ist ja eine hybride Kriegsführung, wie man so schön sagt. Es ist immer schwierig, das nachzuvollziehen, wie viel da dran ist und wie viel nicht. Juhu! Wir haben wieder was Neues erfahren. Wir wissen jetzt wieder ein bisschen mehr, wie Vulkane funktionieren. Auch so eine Sache, wo man denkt, so, das müsste doch mittlerweile irgendwie gut erforscht sein. Ja, also ich meine, Vulkane, hallo? Auf, ne? Die stehen rum, sind groß. Geologen und sowas forschen da doch schon seit Jahren dran. Aber tatsächlich ist es so, dass die Vulkanforschung ein bisschen schwierig ist. Vulkane sind in also meistens aktive Vulkane sind in Gebieten, wo nicht so viele Menschen leben, aus Gründen. Es gibt Ausnahmen. Und dann sind Vulkane ja auch meistens relativ alt. Und hier gab es jetzt einen Vulkan, der ist neu ausgebrochen. Was heißt neu ausgebrochen? Der ist neu entstanden in Island, Fagradalsfjall, ne? Toller Name. Der ist im Mai, im März, muss ich mal gucken, im März 2021 ist der quasi neu entstanden und man hat es vorher mitbekommen, dass sich dort ein Vulkan bilden wird und deswegen konnte der Vulkan von Anfang an untersucht werden, bevor er durch die Erdoberfläche gebrochen ist, während er durch die Erdoberfläche gebrochen ist und in den Zeitraum danach. Und da hat man einige sehr interessante Erkenntnisse gemacht, die man vorher so nicht wusste. Um es kurz zu sagen, es ist natürlich ein bisschen detailmäßig. Ich finde es einfach nur interessant, dass man in so einem Forschungsgebiet noch so eine grundlegende Neuentdeckung machen kann. Es wurde davon ausgegangen, wie wir es ja auch in der Schule gelernt haben, man hat diese Lavakammer, ne, unter der Erde und da sammelt sich immer mehr Lava an, der Druck steigt, alles vermischt sich miteinander, schwurbeliwurbel, wie in der Waschmaschine. Irgendwann ist der Druck so hoch, dass der Vulkan nach oben hin ausbricht und dann läuft dieses ganze, was überdruckmäßig da in der Lavakammer ist, läuft halt an die Erdoberfläche. Das ist der Druckausgleich und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Es staut sich langsam auf und so weiter und so fort. Und da, gerade diese Durchmischung und dieses langsame Aufstauen ist anscheinend nicht so ganz richtig, weil hier hat man jetzt festgestellt, dass es quasi einen sehr geringen Zeitpunkt gab, wo diese Erdschichten aus sehr tiefen Erdschichten bis an die Oberfläche gekommen sind, sodass sie quasi wie in einer Pipeline direkt von ganz tief unten nach ganz oben gespült wurden und sich nicht mit anderen Gesteinslagen in dieser Lavakammer erstmal vermischt und verwirbelt und verkrüsselt haben, weil man einfach sehr starke Unterschiede in der Beschaffenheit der Gesteinsformationen, die an die Erdoberfläche kamen, messen. Und das hat man bisher noch nie so gemessen. Man hat hier innerhalb von Wochen eine Gesteinsvariation festgestellt, die man an anderen Vulkanen innerhalb von 1000 Jahren feststellen konnte. So. Deswegen ist es so eine grundlegend neue Erkenntnis und die ganzen Geologen sind ganz aus dem Häuschen. Juhu! Ne? It isn't every day that we learn something new that fundamentally changes how we understand our world. But for a volcanologist, also Geologen, across the globe, such a revelation has occurred. Und ich hoffe, ich habe es euch einigermaßen verständlich erklärt. Ich bin ja selber kein Vulkanologe, aber ich kann mich daran erinnern, was ich in der Schule gelernt habe. Ja. Grillrostrüstung, Fallout. Das ist auch geil. Ja, Berlin. Berlin-Kreuzberg. Hier hat jemand mit Stühlen nach Leuten geworfen und die Anwohner sind dem quasi zur Hilfe gekommen, dem Angreifer, wenn die Polizei ihn festnehmen wollte und haben gemeint, so, ja, der wohnt hier, ihr dürft ihn nicht festnehmen. Der dreht öfter durch. Der Ja, scheinbar. hatte sich eine Rüstung aus einem Grillrost gebaut, oder was? Genau. Nenne ich nicht sonderlich kreativ. Ist auch nicht so richtig schlau, weil, also Stabil gegen ist er was nicht. hilft sowas? Also da muss schon jemand mit Gegen sehr breitem Stichwerk zu Rücken kommen. den Gemeinwurstangriff. Ich hoffe, der hatte einen brennenden Döner, ein brennendes Dönermesser. Nee, gegen die anderen Metallstühle wahrscheinlich. Hilft nur gegen Bauchfleisch. Wenn ich das Foto richtig interpretiere, ist das auch weniger die Dönerfraktion. Ja, das denke ich mir auch nicht, weil ich glaube, in der Gegend, da sind die schon weggentrifiziert. Das war jetzt nicht auf die Ethnizität des Täters bezogen, sondern eher auf Fallout. Da gibt es ja einen Kebab, Shish-Kebab als Waffe, deswegen. Ja, stimmt. Okay. Ja, Kreuzberg halt, ganz normaler Tag, wie der Berliner sagen würde. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den richtig wichtigen Sachen im Leben. Schach. Und Pornos, beziehungsweise Sextoys. Die zwei Sachen, die am meisten Freude bereiten weltweit, würde ich sagen. Ich meine, die spontanen Orgasmen bei Schachpartien, die sind ja legendär. Was ist denn da rechts, diese zwei? Margot Robbie looks distressed hours after leaving Cara Delevingnes house. Ja, darum geht es jetzt nicht, aber. Aber ich find, das ist eine geile Schlagzeile, oder? Hm. Ich weiß jetzt was genau. Muss man wissen, wer die Leute sind, aber egal. Irgendwelche Schauspieler, aber ja. Gut, hier geht es im Endeffekt um eine Sache, die die Schach-Community so ein bisschen bewegt hat. und hier hat ein jugendlicher Mann, Hans Niemann, hat einen Großmeister besiegt, obwohl er sehr schlecht auf der Weltrangliste war. Und das hat die Leute schockiert, weil die konnten es alle nicht glauben. Der hat quasi einen der Turnierfavoriten aus dem Turnier gekickt, in dem er gewonnen hat. Und daraufhin wurde ihm halt vorgeworfen, so ja, dass er irgendwie betrogen hat. Ne? A cheating scandal is buzzing in the chess world with wild allegations of using technology, including vibrating anal beads, to signal winning moves. After a teenage newcomer beat a world champion at a high-stakes tournament. Ja, also ist im Endeffekt auch schon die ganze Story. Da gab es halt sehr viele Spekulationen, weil sich keiner erklären konnte, wie kann der den besiegt haben. Das funktioniert einfach irgendwie nicht. Ja, Nee, der der hat. könnte doch auch mal einen schlechten Tag gehabt haben oder so, oder? Ja, also die Leute, die das Spiel analysiert haben, sagten auch, okay, ich meine, beide haben während des Spielens menschliche Fehler gehabt. Also der genaue Vorwurf war, dass er entweder jemanden hatte, der ihm Signale gegeben hat, oder dass er halt quasi einen Schachcomputer hatte, der die Züge analysiert hat und ihm dann halt über irgendwelche Vibrationsalarme Signale gegeben hat, welche Züge er machen oder nicht machen sollte. Und das Ding ist aber halt auch, das kommt nicht von ungefähr, weil der Typ ja auch vorher schon aufgefallen ist. Der hat irgendwie bei Corona-Streams hat er beschissen und hat einen Computer für sich spielen lassen und solche Sachen. Also ja, ist halt, wenn man so oft Wölfe ruft, gibt es halt irgendwann Ärger. Ja. Das hat doch schon ein gutes Preisgefühl. Nichts nachweisen. Er wurde jetzt von chess.com gebannt, dass er da nicht mehr in der Liste spielen kann, trotzdem man ihm nichts nachweisen konnte, aufgrund der Historie, die du gerade genannt hast. Diese Historie war nicht eklatant genug, dass er vom Turnier oder von anderen Turnieren ausgeschlossen wird, aber chess.com will sich halt nicht mehr mit dem affiliaten, was das angeht. Und das ist wohl halt eine sehr große weltweite Plattform, chess.com, in der Community wichtig für die ganzen Spieler. Und ja, die ganze Sache ist halt ein bisschen spicy. Aber ist da wirklich was dran? Wer weiß. Eine lustige Sache. Weil er hat gesagt, beim nächsten Turnier spielt er nackt, wenn es sein muss, um zu beweisen, dass er nichts hat. Jo. Ja, mit dem Anal-Dings hilft das aber auch nicht, ne? Wenn wir trotzdem drin stecken haben. Das hilft bei der Analyse der Spiele Ja. hinterher. Zieht sich die Handschuhe an und sagt, alles klar, jetzt einmal die Backen Ja, so, da haben wir den Stream mal hinter uns gebracht, oder was? Ja, pünktlich, ne? Ja, einfach Sozusagen. was anderes kann man nicht sagen, sonst wären wir kurz vor 10, jetzt wegen der Ja. Queen kurz vor 11, aber das hat halt, das, es kostet halt etwas, Ehrerbietung zu erweisen, gell? Die Königin Elisabeth, gell? Sissi, wie wir es genannt haben früher. Wer kommt denn nach dem Karl-Heinz dann jetzt? Also Charles. Ach so, Ich der glaube, William. dann Das gibt es wird so eine schon Art gesagt, ne? Hunger Games oder so. Und Habe ich letzte dann. Woche schon gefragt, der William, was ihr sagt. Nee, ich habe aber jetzt gelesen, dass da wohl so ein Hunger Games-Ding gibt, wo sie dann gegeneinander antreten müssen im zweihändigen, mit zweihändigen Schwertern. Aber ich dachte, der andere hat schon noch alles verzichtet. Das ist eine komische Ische. Stimmt, ja. Eigentlich Die, schon. also ich finde, warum ist die Königin denn aber auch mit 96 noch nach Paris und dann so schnell in dem Auto? Ich meine, das war doch klar, dass irgendwann was passiert. Aber echt da. Tunnel. Ja. Ja. Straßen sind gefährlich genug. Liebhaber noch dann so. Ja. Okay, diese Witze müssen wir rausschneiden. Ja, verdammt. Na gut, auf einen kann ich noch sagen, eine Sache, er hat sich jetzt Los. Charles der Dritte genannt. Erstmal, okay, was haben Charles der Erste und der Zweite gemacht? Die waren sehr beritten. Deswegen komischer Zug. Und dann noch, er heißt ja Charles Artus, der Zweite. Er hätte sich Oh, er hätte der Once in Future King werden können. King Arthur sich machen können. Hätte er gedurft. Ach, Das verdammt. hätte eine neue Tafelrunde einrichten können und so weiter. Das wäre ein richtig geiler Und vor Marketing-Move. allem Charles der Erste hat das Parlament aufgelöst und ist dann später von Cromwell, glaube ich, hingerichtet worden. Und Charles der Zweite hat auch wieder das Parlament aufgelöst. Also mal Gut, schauen, was Charles der vielleicht Dritte so anstellt. aber das Oberhaus noch nie aufgelöst wird. Ich gehe davon aus, ja. King Arthur. Ja, aber dann wäre King Arthur the First geworden. Und das wäre ja auch irgendwie komisch geworden. Also, wie hätte man das zählen sollen? Nee, wenn es der erste ist, dann ist es ja immer ohne Zahlen. Ah, okay. King Arthur. Aber es gab ja einen König Arthur. Ja, nee. Gab es Nee, nee, nee. historisch gesehen so? Nein, nein, nein, der ist absolut nicht historisch. Viele von den Königen haben auch eine eigene Bibel oder so, ne? George Bibel oder Ja, auf so. jeden Fall, ich habe das jetzt vergessen, das einzureichen. Das war sogar im Forum, aber ich habe es nicht aufgeklappt. Und zwar, es hat ja jetzt so der Standardkommentar immer, ha, jetzt kriegt der Typ nochmal einen richtigen Job oder so. Ja. Das Problem beim Charles ist aber, der hat schon richtige Jobs gehabt. Und zwar hat er sich ganz massiv eingemischt in die Gesundheitsversorgung in England. Und zwar hat er da sogenannte alternative Heilmethoden gepusht. Und Ja. So machen wir das auch nie. Sorry, wenn ich war frage. sogar von dieser einen Geschichte da irgendwie hat er sich da zum Chef einsetzen lassen von irgend so einem offiziellen Gesundheitsgremium. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Und die Leute, die da, die richtigen Mediziner, haben da ordentlich dann ihre Briefe geschrieben, dass das halt Quatsch ist, was er da irgendwie meint und dass sie das nicht machen sollten. Da gab es nämlich ein ganz gutes Video, schon ein Jahr alt oder so, von dem Miles heißt das, glaube ich. Den hatte ich auch neulich hier schon mit dieser Tante, die da feministische Agrarwirtschaft irgendwie wollte. Und er hat das dann ganz gut aufgearbeitet, dass der Charles da lauter so Kram irgendwie da versucht zu pushen und hat ihn Ja, die sind halt. auch froh, wenn sie mal gefragt werden, irgendwo mitzumachen oder so, ne? Diese Adeligen. Ja, das ist ja witziger. Also theoretisch sind diese Leute ja wirklich, also in England und also es gibt da ja quasi keine Gewaltenteilung. Es ist ja alles sozusagen der König. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder nichts der König, weil die ja keine faktische Macht haben, auf die sie sich berufen können. Das ist ja gerade so lustig. Also der Name von diesen Leuten steht halt überall drauf. Und es ist ja sogar so, dass diese Opposition im Unterhaus, die heißt quasi auch des Königs Opposition sozusagen. Oder die Opposition der Königin war es bisher, jetzt ist es halt die Opposition des Königs. Also selbst das Ding heißt irgendwas mit König und die Auch die ganze. Post wird nach dem jeweiligen Monarchen benannt, was zu der lustigen Forderung geführt hat, dass man die jetzt C3PO nennen soll für Charles III Post Office. Und auch die Urteile werden da halt gefällt im Namen der Krone sozusagen. Also nicht in erster Linie im Namen des Volkes, sondern halt von der Krone in irgendwelchen Gerichtsprozessen und so. Und ich fand das auch so lustig, dass sie wirklich diese Königin halt auch offiziell als Figurehead bezeichnet haben. Ich dachte, das wäre eher so eine umgangssprachliche Formulierung, aber das ist scheinbar. Weil die ja auch sozusagen, die ist ja auch Staatsoberhaupt von Australien und Kanada und so, ne, was man auch so gar nicht Und mitkriegt. Tonga, Fidschi und den britischen Antillen oder so. Ja, das ist ja Nebensache, aber Kanada und Australien, ich meine, die sind ja jetzt auch weit weg von England und sind ja eigenständige große Ha, denkst Staaten. du? Land Und da gab es ja of auch Open. letztens, gerade erst Entschuldigung. letztens gab es da auch so eine komische Kontroverse, weil irgend so ein Indigene da in Australien, die hatten ja auch irgendwie Wahlen dieses Jahr und irgend so ein Indigene ist da reingekommen ins Parlament von Australien und die hat ja irgendwie sich so abfällig da über ihren Amtseid geäußert, der ja auch irgendwie darin besteht, dass sie irgendwie sagt, die Krone repräsentieren und irgendwie sowas schützen, irgend so eine Formulierung ist da drin. Und das ist natürlich ein für das Opfer der Kolonialgeschichte, das ist natürlich ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, hatten wir das damals auch dabei? Kann mich nicht mehr erinnern. Aber es ging irgendwie bei Twitter rum. Das Geht war in ein den Fall. royalen Wald, lasst euch nicht royal gendern und Lasst euch nicht zum Ritter schlagen von irgendwelchen fördert, was der Charles den Dritten. Kuppel zerschmettert, was ihr Kauft schadet. keine Fernseher aus Zimbabwankanda. Und ich bin ja eh dafür, dass sich die Engländer wieder der Krone von Hannover unterwerfen. Klaus Meiner auf dem Königsthron. Nee, Ernst August wird das. Ernst August wird das doch Den dann wieder. hatte der Harald Schmidt auch mal da, Aber diesen. habt ihr euch noch gar nicht auf das neue Album von den Heinis da bezogen? Ich durch Zufall mitbekommen, die Scorpions haben ein neues Album. Neues Echt? Album. Neues Neues Album. Album. Boah. Mit neuen Liedern, richtig oder was? Boah. Nee, es sind die gleichen Scheinbar, Lieder, keine das merkt doch Ahnung. seit 20 Jahren schon keiner von Ja, den Fans mehr. vielleicht. Weiß nicht, aber wir sind ja eh aus der Wedemarke, also stehe Mal ich ganz an. frühe Also du Werke neu aus aufgelegt, Hannover. glaube ich. Nee, Hannover ist da, wo das Masala nicht mehr ist. Wie? Tikka Masala mit Hähnchen, Das ist das das mag ich Fest. gern. Das Festival. Das ist Schön schon vergessen. scharf. Tja, Ich wünsche Leute. euch eine gute Nacht. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet und das Royal. Miet im Pokop, Knicklicht, thatsafespace.net. Und natürlich. Nieder mit dem Kulturmarxismus. Ja. Genau. Gamergate, Gamergate, Gamergate. Rotsaft ist GEMA. Der Petersen hat ja noch ein interessantes Video. Wir sind weg.